da nicht so ein Puschel drauf? Nee, da muss kein Puschel, weil die Dinger nehmen ja gar nicht auf. Ach so. Die sind ja nur... Ja, stimmt. Ich muss dieses Mikro aufsetzen, weil der hat als einzigen AUX-Eingang und da hängen dann die anderen Mikros dran. Also unkompliziert geht's ja gar nicht. Wir sollen so eine Runde laufen. Den dann hier am Ende machen. Ich habe also nicht den Hauch einer Ahnung. Wir machen ja jetzt, wir cachen sozusagen mit reiner Seele. Das ist ein schönes, sehr schönes Beispiel. Ja, ich finde auch. Wie heißt das jetzt hier? Rheinseelen. Ja, aber Camp Rheinseelen, genau. Rheinseelen. Ehemaliges Militärcamp. Zu Zeiten, als von den Engländern, Heide, ne? Zu Zeiten, als die Heide noch militärischer Übungsplatz war. Und auch sehr passend, es gab hier schon ein Geocaching. Stimmt, das habe ich verpasst. Geocaching, wie hieß es? Seminar? Nee, wie heißt das? Vereinstreffen? Nee, die machen doch hier so... Jetzt komme ich auf das scheiße Wort. Ich will Wortfindungsstörung, das im jungen Alter. Die machen doch hier Veranstaltungen. Wie heißt das Fachwort hier? Seminare. Akademie. Und da gab es auch, genau, da gab es auch ein Geocaching-Seminar schon. Das ist jetzt schon... Ein paar Jahre her. Ja, schon eine ganze Weile. Ich habe mir das auch mal ein bisschen durchgelesen, angehört. Das war wieder so eins dieser sinnlosen Treffen, habe ich das Gefühl gehabt, wo eh nichts rausgekommen ist. Auch wenn natürlich nachher alle gesagt haben, oh, alles toll. Haben die mit dem Förster gesprochen? Und ging's um so? Ich meine, da waren die Förster bei, da waren ein paar Reviewer bei, oder ein Reviewer zumindest bei, da war OC sogar bei, warum auch immer. Also es war von allen irgendwie dabei. Wenn wir jetzt zufällig an einem Cache vorbeikommen, den du schon hast, wo du dich erinnerst, dann sag Bescheid. Boah, hier wird schwierig, hier sind so viele. Also ich war nämlich hier auch schon. Mal cachen und, heute haben wir reichlich Wind auf die Mikros, fällt mir übrigens auf. Da müssen die heute mal mit leben, alle. Also was machen wir? Wir machen heute eine Runde. Ich glaube, das sind, weiß ich nicht, 10 Stück oder so. So viele? Ja, wenn überhaupt. Also. Mit dem Auto. Und die hat, glaube ich, die Campführung selber hier gelegt nach irgendeinem Seminar oder so. Und die ersten drei hatte ich ja mal ausgetestet, ob das was für uns ist hier überhaupt, weil wir ja gesucht haben nach einer geeigneten Runde. Und ich meine, die Location ist geil, die drei Caches. Ja. So gut, das Wetter ist strahlender Sonnenschein. Ja, oder so ähnlich. Das ist wirklich der einzige Tag in der Woche, wo es regnet. Ja. Momentan nicht. Ganze Woche war schön. So bleibt. Deswegen haben wir auch einen Schirm dabei. Und kalt ist auch noch. Ja. Wir werden schon warm. Hast du? Achso, nee. Nee, also die ersten drei Caches waren wirklich gar nicht so übel, dafür, dass sie von so einem Camp gelegt wurden. Natürlich haben sie wieder versucht, was Besonderes zu machen. In dem einen hätte man dann noch was puzzeln sollen und davon, glaube ich, ein Bild machen. Alles, was nicht Logbedingungen ist, habe ich ignoriert, weil das ist mir einfach alles, nee. Außerdem war das Wetter da auch schlecht, als ich das getestet habe. So geht es mir bei dem Bonus auch immer. Ja? Also wenn ich in eine Runde laufe, ja. Hier diesen einen, den du auch hattest, wo du dich so positiv geäußert hattest, auch im Blog, bei Jesteburg. Ach so, ja, bei dir von der Tür da, ja. Ja. Der war ganz nett, ne? Ja, war ganz nett. Da habe ich übrigens den Bonus auch gemacht, weil er ganz nett war. Aber ja. Ich habe ihn nicht so gemacht. Ach so, nee, meistens lasse ich die ja aus. Ich habe da immer keinen Bock auf dieses ganze Aufgeschreibe. Und dann ist der nicht da. Und oh, was soll das jetzt hier wieder mit dem Wind? Ich muss mal so ein bisschen vor die Mikros halten. Ja, ich glaube auch. Dann sind wir gleich wieder am Wald. Ja, ich wundere mich sowieso schon, wie viele Autos hier stehen. Ja, das ist mit, meistens sind das so Seminare sogar das Wochenende. Das ist ganz nett hier. Siehst du auch, die Gebäude, hier sind immer alles einzelne Zimmer für die Leute. Das sieht spartanisch aus. Nee, soll eigentlich gehen, habe ich gehört. Ja. Und dann gibt es auch irgendwo so eine Art Kantine und auch so einen Raum, wo du abends dann zusammensitzen kannst vorm Kamin. Also ist schon eine ganz geile Ecke hier. Okay. So, und ich meine, hält sich ja auch schon ewig hier. Bin überhaupt auf dem richtigen Weg. Ich meine, ich weiß nicht, ob du mein Gerät da überhaupt bedienen kannst. Ja, ja, 350 Meter noch. Oh, regular. Ja. Das andere war auch schon ein Small. Nee, war auch ein Regular oder sogar ein Large. Nee, Regular. Aber schöne Dose, also auch gepflegter Inhalt. Was von denen wir gerade gefunden haben? Oder nee, der gehört glaube ich nicht zu denen hier. Nein, von dieser Rhein, wie heißen die Rheinseelen? Rheinseelen. Rheinseelen 01 und so. Okay. Aber Seelen mit H geschrieben, nicht Rhein. Na, wir werden es ja verlinken. Okay. Wir werden den ersten davon verlinken. Echt schön geworden hier. Ja, ich sag ja, also es ist eigentlich eine nette Ecke. Hier genau, hier ist dieser Raum, glaube ich, wo die sich alle treffen. Also ein bisschen so Lodge-Atmosphäre. Ja. Wenn jetzt so ein paar Löwen rumrennen würden, wäre es wie in Südafrika. Ja, stimmt. Das ist ein guter Vergleich, ja. Da wirst du übrigens von dem Hausguide immer dann zu deiner Lodge oder zu deinem Bungalow gebracht. fällt mir gerade ein, du hast es mir vorhin gesagt, ich habe es dann trotzdem ignoriert. Ich muss jetzt erstmal mein Handy, deswegen haben wir nicht schon wieder... Der will nicht zwischendurch aufgefressen, bevor du ankommst. Deswegen. Da sind schon die ersten Damen und empfangen alle. Der Empfang muss ja besetzt sein. Schöne Bar, kann ich mir gut vorstellen. Ach super, meine Wetterstation meldet auch noch gerade heute Sturm. Also wir geben uns Mühe. Wir müssen eigentlich noch ein Foto schießen hier von den... Also müssen wir auf jeden Fall ein Foto schießen, weil das ist schon mal irgendwie... Was Ach, von den Menschen, von diesen, ja. Ich würde sagen, erregt sind sie nicht. Ich wollte gerade sagen, also der untere Teil... Also, hätte ich mich beinahe selber fotografiert, dann wäre ja... Wir wollten ja unten ohne und jetzt haben wir es. Heute mal unten ohne, perfekt. Die sind aber wirklich ein bisschen unglücklich, oder? Ich glaube, das stellen wir rein, oder? Ja, da sicher. Unten ohne. Die haben so wirklich ein bisschen großes Geschlechtsteil spendiert. Und kein einziges Mädchen dabei. Ja. Naja, sind alle dunkel, ne? Großes Geschlechtsteil. Ach, muss man auch dazu sagen, hier gibt es auch einen Klettergarten da vorne, der ist relativ groß und neben dem Klettergarten sind zwei wirklich, oder es waren, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, zwei wirklich geile Caches. An dem einen musst du wirklich so puzzeln und an dem anderen, da musst du, ja, das kann man, wie soll man das beschreiben, ohne zu spoilern. Da muss man ein Schild lesen, dann weiß man, worum es geht. Ansonsten muss man aus Versehen sich sozusagen auf den Auslöser setzen. Okay. Also Klettergarten ist ja nicht mein Ding. Ich habe so das Gefühl, je älter ich werde, desto höher, desto mehr Höhenangst habe ich. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei dir... Das ist aber, glaube ich, normal, habe ich mal gelesen. Ja, also, wenn ich das schon sehe, kriege ich ein komisches Gefühl. Was ist denn das, eine Pyramide hier? Muss mal gucken, ob wir überhaupt aufnehmen. Alles ja, sieht gut aus. Wir sind übrigens noch 70 Meter vom Cache. Wo hast du eine Pyramide? Ach, da, ja. Oh ja, stimmt, die steht auch schon ewig da. Das scheint nur das Tagungshaus zu sein. Ja. Da ist jetzt einer, guck mal, da hat einer einen zu lang, da ist er eingezäunt da. Könnte Atelier, steht auch dran. Ja, ich wollte sagen, sieht so ein bisschen aus wie die Leichenhalle hier. Ey, der hat's aber eilig. Also normalerweise ist hier nicht so viel los. Ich war ja schon ein paar Mal hier. Das ist hier nicht so voll. Junge, Junge, der hat's wirklich eilig gehabt. So, ich würde mal sagen, wir sind 35 Meter vom Cache entfernt. Ich tendiere leicht nach rechts. Ah ja. Da steht eine Infotafel, da wird's wohl sein. Vermutlich. Jo, jetzt kommen wir auf, jetzt werden wir gerade gemuggelt dann, müssen wir vorsichtig sein. Naja, wir filmen uns jetzt erstmal eine Infotafel. Haben wir uns heute eigentlich Standard, wir haben uns heute gar kein Thema rausgesucht, ne? Aber wir haben noch gar nicht, was letztes Mal, was war denn letztes Mal eigentlich? Irgendwas hatte ich mir gemerkt. Ich finde gleich nochmal in meiner. Wir haben keinen Adventskalender, das muss ich anprangern. Ach, so, da oben. Ja, muss man halt ein bisschen kurz warten. Kurz warten, ja. Nee, muss ich anprangern. Kein Adventskalender, kein nix zu Weihnachten. Das geht so gar nicht. Wir waren wohl schlecht dieses Jahr. Wir haben zu lange aufgehört. Das kann natürlich auch sein. Achso, ich soll dich übrigens sehr von Tanja grüßen. Ja. Ich hatte mich zwischenzeitlich mit ihr mal getroffen. Ja. Das ist dann hiermit offiziell im Podcast. Ich hoffe, ihre ganze Familie geht. Ach, wir müssen ja auch Polettenpapiers Mutter grüßen. So, jetzt halt du mal. Weil er hier nackig irgendwo über die Hauptstraße läuft. Nee, hier. Ja, sehr, sehr, ist echt cool gemacht. Also, und das ist ja mal geil, ja. Mit Klappe. Können wir das beschreiben oder ist das voll verspoilert? Weiß ich nicht. Ich glaube, die klappt. Was ist das? Das ist ein Regler? Naja, also das ist jetzt ein bisschen auf dicke Hose und wenig drin, ne? Ja, also wir beschreiben es mal so. Die eigentliche Dose ist kein Regular. Die die ist eher ein Small. Und da, wo sie drin versteckt ist, also das Gehäuse sozusagen. Obwohl das Gehäuse auch wirklich gelungen ist. Also da sieht man aber auch, dass das das Camp selber gemacht hat, weil das ist schwer schon jetzt frech, wenn das einer macht, der nicht dazu gehört und das nicht angemeldet hat. Boah, das ist natürlich jetzt der letzte war am 6.12. hier. Was waren das jetzt? Reinseelen 4 war das jetzt. Ja. Oh, ich schreibe mir jetzt nicht zu auf, dann kann ich nur wieder Standard-Logs machen, weil ich später wieder nicht weiß, aber ja, oh, shit happens. Oh nein! Was? Ich habe wieder nicht aufgepasst, ey. Moment. Beachte die Hinweise um an den Stempel, welcher kein Tauschgegenstand benötigt, ihr drei Zahlen. Muss ich hier was aufschreiben oder was? Da steht nichts, wir machen das einfach mit Fingerabdruck zur Not. Ich habe keinen Stempel mit. Ja. Und das ist doch eine Letterbox. Das ist mir eigentlich immer wichtig, dass ich da bei Letterboxen... ja. Musst du nicht stempeln, kannst du es. Ja, weiß ich, aber finde ich trotzdem irgendwie doof. Oh, ich hätte mich gar nicht erhoffen müssen. Das mit der Was machst du da alles kaputt? Das ist eine riesen Kette. Ah. So. Aber überhaupt angekettet. Ja, cool war. Also der Cache ist schon mal relativ gut. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass hier mal... Oh, Oh, jetzt kommt einer, beeil dich mal. Ja. Ich habe das Gefühl, dass hier mal so eine Art, na, kommerzieller Cache ist es ja nicht. Naja doch, die machen Werbung für sich selber. Warum kommen heute eigentlich so viele Leute lang gelaufen? Ja, das frage ich mich auch, ob, warum hier... Ich hätte noch schön periskopen können, weil ich habe ein iPad dabei. Oh Gott, dieses Periskop ist doch scheiße. Ich klicke da drauf, das verbraucht eine unfassbare Performance auf dem Rechner. Also da liegt mein Rechneralarm, nur weil er dieses Video darstellen will. Außerdem geht das ja scheinbar doch in der Breite. Das hat er sich irgendwie automatisch schaltet dann um. Echt? Ja, wenn man zuguckt, ja. Irgendwer hat. Auf dem Handy ist es nur hoch. Wer war denn das? Weise. Ach, Graf Zahl hat seine Fahrt durch Bremerhaven. Also unfassbar spannend, periskopt. Ja. Und da klickt er es plötzlich um auf Breit. Also offensichtlich, wenn du das Handy drehst, dann scheint er da umzuschauen. Oder er rechnet das auf dem PC um. Das weiß ich natürlich nicht. Aber es war auf jeden Fall dann ein 16:9 breit. Ich das ja mit dem iPad mache, könnte das iPad natürlich auch drehen. Wir müssen da ein bisschen nach rechts. Ja, aber ich gucke mir das allerdings auch nicht jetzt so gehäuft an. Es ist immer ganz gut. Wenn ich mal unterwegs bin, auf dem Klo sitze, dann mache ich mal kurz ein Periskop. Kann man gleich eine kleine Untersuchung machen lassen. Ach, hier soll man das im Gebäude nicht stören oder so, steht da irgendwas bei. Was ist denn das jetzt schon wieder? Das ist jetzt die Letterbox. Das heißt, wir gehen erstmal zum Anfang und gucken, was wir machen müssen, wie immer. Ich gucke immer erst vor Ort, was ich eigentlich tun soll. Ich muss es ja zugeben. Es könnte sein, dass ich die schon habe, weil hier war schon mal einer. Ja, aber die Serie ist, glaube ich, komplett gelegt worden am Stück. Ach so. Hatte ich so das Gefühl, dass ich mir die angucke. Die heißen ja auch alle gleich. Also so offensichtlich ist das einfach Werbung hier für den Veranstaltungsort. Wobei ich so eine Werbung dann auch wieder okay finde. Im Cache ist nichts Großes drin. Ist ja nicht so, dass überall draufsteht, Camp Rheinseelen, kommen Sie jetzt. Ja, ich meine, du bist ja auch schon da. Ja, das kommt noch dazu, ja. Ich finde es eigentlich ganz entspannt, ne? Wenn du hier so ein Meeting hast und dann abends... Ja, es läuft ja aber auch... Oh Mann, es läuft ja auch keiner weg, weil hier ist ja rundherum nichts. Ja. Auch hier mit Labyrinth. Gehlänge 260 Meter, das sieht gar nicht so aus. 260 Meter? Ja, steht dran. Ich meine, ich hüpfe natürlich immer drüber hinaus. Hier haben sie so eine schöne Hecke... Und dann so eine Art lebendes Labyrinth. Das ist ganz cool gemacht. Ich muss natürlich sagen, wir sind jetzt auch hier im Dezember. Wie soll das so in den Sommermonaten sein würde? Zumindest wird es mal wärmer. So. Hier ist noch eine große Halle. Wir haben noch 75 oder 60. Kann man auch drin sitzen, scheinbar hier in der Halle. Oh nein, da sitzen sie im Kreis und fassen sich gegenseitig am Pillemann. Ah, nee. Oh, das sieht tatsächlich so aus. Und wir stören erstmal alle. Oh, hier aus Wolfsburg kommen die meisten, dann geht's wohl um VW. Ja. Ich sag ja, hier ist immer ganz gut besucht. Aber wie gesagt, guck dir die ganzen Autos an, alles VW, alles WOB. Kein Wunder, dass die sich über die Zukunft unterhalten müssen. Ja. Ah, ist das frisch. Also ich würde mal sagen, wir müssen ein bisschen hier nach rechts zu diesem Punkt. Die Sonnenstühle finde ich am besten da oben. Ich finde vor allem diese Rampe so toll. Ja. Wie auch da schon einige mit ihrem Pkw zurück haben. Oh, jetzt stehe ich erstmal im Wasser. Na, na. So, das sieht ja sehr gut aus hier. Und? Ich sehe nichts. Ja, ich. Was sollen wir denn eigentlich? Ach so, sollten wir vielleicht mal lesen. Ich mache jetzt mal die Tür auf. Hier musst du einfach drauf drücken. Oh. Oh, guck mal. Das ist ja interessant. Ach so, guck mal hier. Guck mal. Was ist Go-Cacher? Wieso steht da Go-Cacher? Also wir haben jetzt so ein Schild gefunden, da steht 4, Camp Rheinseelen 4. Go-Cacher. Ja, so. Dieser fünfte Geocacher in Reihenfolge. Ach so. Halte dich an die Reihenfolge. Bitte ja, ruhig verhalten und Seminarteilnehmer im Gebäude nicht stören. Okay. Hatten wir auch nicht vor. Hier ist so ein... Viel zu einfach, suche weiter. Ah, was haben wir denn hier? Ich muss das mal beschreiben. Wir haben hier so ein Häuschen. So ein altes, kleines, sieht aus, weiß ich auch nicht, Stromhäuschen oder so. Und hier drin stehen zwei Kisten Bier. Eine ist sogar noch was drin. Da können wir uns, oh, da ist auch noch Wein drin, Rotkäppchen. Aber ist alles schon benutzt, ne? Ja, nee, die Biere noch nicht alle. Viel zu einfach, suche weiter. Um an den Stempel, welcher kein Tauschgegenstand ist, zu gelangen, benötigt ihr drei Zahlen in aufsteigender Reihenfolge mit 111 addiert. 4. Öffnen Sie den Finalbehälter. Wo würde ein echter Geocacher bloß suchen? Ja, der echter Geocacher, da kriege ich schon wieder. 4 und 7. Ich kriege wieder Pickel auf dem Spargel, ey. 4 und 7. Ich bin kein echter Geocacher, ich bin die Luschi schlechthin. Also bevor ich jetzt hier unten reingreife, was machen Schuhe? Was haben wir jetzt? 4 und 7? 4 und 7 haben wir schon. Hat der Deckel noch was, oder? Na, gut, dass hier du, ist eine 7. Ich hätte meinen Rucksack mitnehmen sollen. Ich habe kein Licht, kein nix mit, ey. Hier ist, nee. Nee. Das war dran geschweißt. Guck mal, wir haben so also eine 4 und eine 7. Und ist das hier die zweite 4? Nee, das ist ja... Doch, guck mal. Guck mal, hier steht ja 4, obwohl das Nummer 5 ist. Na, das ist ja Station 5. Und hier ist aber 4. Camp Rheinseelen 4 steht hier. Ja, 4 und 7. Also ach so, ich dachte, du hättest da drin noch eine 4 gefunden. Nein. Ah, jetzt habe ich auch verstanden. Hat ein bisschen gedauert, aber... Man ist halt nicht der schnellste einer. Wir entwickeln uns hier. Ja. Wo würde ein echter Geocacher suchen? Unter dem Bier... Also das Bier, weiß ich nicht. Nee, im Alkohol ist es nicht. Vielleicht auch nicht drinnen, vielleicht draußen. Ja, auch eine Idee. Naja, ich wüsste schon, wo ich suchen würde, aber hier drinnen sehe ich nichts. Hier, wo das Vogelnest war. Das was? Hier ist noch eine 1. Nee, nee. Oh ja, das ist nicht zu übersehen. Oh, das ist ja süß. Also da merkt man natürlich echt ihren Riesenvorteil, dass ihnen das Gelände gehört, alles gehört hier. Ne? Ich meine, das ist schon ziemlich abgebrüht. Achso, was sollten wir machen? Mit irgendwas addieren. Mit 111 oder so, ne? Ja, achso, wir wissen ja die Reihenfolge noch nicht mal. Ne? Das sind zu viele. Ja, aber das sind, ich weiß ja nur 2 Zahlen. Wie mit 111? Das geht doch gar nicht. Ja, doch. Dann wäre es 5, 8 und... Ach, addieren, nicht so... Ja, ich habe eben mal ein Multiple gesehen, ja. Also haben wir sozusagen 5, 8. Ja, aber du weißt ja nicht, ob was dazwischen kommt, davor kommt oder dahinter kommt. Also das in sind noch aufsteigende Reihenfolge. Ja, aber das sind trotzdem noch eine Menge Zahlen, weil du die dritte nicht kennst. Ach, so meinst du das? Okay. Ja. Hm. Gib mal deine Taschenlampe. Ich würde sagen, die dritte ist eine 5. Okay. Tür zu. Gut probiert. Ja. Ja, Spoiler pur. Egal. Also ich würde jetzt gerne noch mal wissen, wo die andere Zwischenstation ist. Wieso Zwischenstation? Die Zahl meinst du? Ja. So. Oh, guck mal, sogar mit Stempelkissen, mit Stempel drin. Ja, da mache ich jetzt auf jeden Fall einen Fingerabdruck da rein. Da kenne ich nichts. Also ich mag es immer nicht ohne. Also irgendwie weiß ich nicht. Da ist eine Schande. Die sind irgendwie alle mit D3,5 und 4 eingestuft. Also das ist ein bisschen... Sehr euphorisch. Also. Es sei denn, er ist auf dem Dach, aber da sieht es nicht so aus. Nee, dieses ist ja auch schon 3,5 und der ist ja hier. Wir haben ihn ja, also der ist ja eigentlich eher wurscht. Warte mal. So, jetzt gibt es einen Fingerabdruck in... Welcher Farbe? Schwarz. Oh, warte mal. Schwarz, Daumen. Schwarz. Zack. War super. Und? Das sieht nicht aus wie ein Finger, sondern eher wie abgehackter Finger. Aber ist egal, ich habe meinen Fingerabdruck hinterlassen. Willst du auch oder nicht? Also ich suche immer noch den Stempel. Das machen wir nur. Ach so, Dennis, gut, dann machen wir nur einen Fingerabdruck. Das ja, reicht guck mal auch. Hier, mein Stempel, da ist er. Brauche ich so selten. Schreib mich mal mit drunter. Ich muss mal da... Wo ist der? Hey, was für Zahlen hast du jetzt? Ich habe die 4, die 7 und dazwischen war die... Wo ist denn der? Ach da, 5, 6... Ah, was haben wir gesehen? Die 4 und die 7 hatten wir, ne? Genau. Also muss jetzt noch irgendwo eine 5 sein. Ja. Ah. Soll hier eine 5 sein? Ein Schwarzlicht oder was? Naja, viel zu einfach, suche weiter, ja, ist gut. Tja, weiß ich auch nicht. Irgendwo fehlt uns eine 5. Naja, nette kleine Hütte. So, was hatten wir eigentlich? Wir haben Polettenpapier seine Mutter gegrüßt, weil er nackig auf der Hauptstraße steht. unten rum. Er wollte uns das Foto eigentlich noch schicken, das wollten wir auch mit einbinden. Tanjas, hast du das irgendwas gefunden, ne? Nee, noch nicht. Tanjas Gruß ist ja auch angekommen. Was hatten wir noch Schönes? Wir haben noch eine geile Mail bekommen. Die hatte ich dir weitergeleitet. Hast du die schon gesehen? Die habe ich gesehen. Die habe ich auch schon auf Facebook so ein bisschen gespoilert und gesagt. Mach nicht zu viel, da machen wir einen Artikel von. Habe ich ja, habe ich gesagt. Wir haben tolle Empfehlungen bekommen über Polen. Ja, genau. Wir machen demnächst einen Artikel. Hat er cool geschrieben, ne? Fand ich, ich lasse den 1:1 auch so außer ein, zwei Kleinigkeiten. Also hast du irgendwas gefunden noch? Nee. Gut. Aber hier kommen auch immer mehr, lassen wir die in Ruhe. So, wo müssen wir denn? Wir gehen zurück. Hier links und dann da hoch, ne? Ja. Du bist ein echter Ding. Nee, fand ich auch ein echt cooler Artikel. Also das hat mir auch richtig gut gefallen. Ist auch selten, dass man jemand sich so, wie viel waren das? Zwei Seiten oder? Das war eine sehr lange E-Mail, ja. Aber auch, also auch mal eine, wo ich nicht irgendwie, sonst bin ich auch einer immer, der überfliegt oder ja, die ersten drei Zeilen und der Rest ist mir nicht so wichtig. Die war echt spannend. Also das habe ich tatsächlich mal komplett durchgelesen, weil ich da mal hin will, habe ich jetzt schon mal ein paar gute Ideen bekommen. Also nette Sache. Haben also das eine gefallen. Kann ich, na gut, wir wollen nicht so viel spoilern, außer dass unsere Nicknames, da müssen wir nochmal üben. Die habe ich auch extra, die habe ich schon so drin gelassen mal. Also wenn wir ihn mal treffen, könnte es sein, dass er noch ein paar Schläge kriegt. Und wir haben ja auch ein bisschen kulinarische Empfehlungen in diesem Artikel bekommen. Ja, stimmt. Klang etwas seltsam, aber ja, also ich probiere mal. Das klang wirklich sehr seltsam. Eins davon habe ich schon gegessen, das was wohl auch jeder in Polen mal isst. Und das schmeckt wirklich ganz gut. Ja, ich bin gespannt. Also die E-Mail hat mich wirklich, das ist so, da, ich finde, dann hat man immer Spaß daran, dass man einen Podcast macht, wenn solche Resonanz dann ab und zu mal kommt. Man hat auch gemerkt, er hat Ahnung, weil es war ja genauso. Ja, also. In Warschau, es war alles schwarz und klein und magnetisch. Also wirklich gute Beschreibung, ausführlich, geile Bilder auch dabei. Hat er wirklich gut gemacht. Also hat mir. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach so, die, wieso mit? Ach so, hat er nicht mit weitergeleitet, weil es Anhänge sind? Das kann sein. Beim Antworten nimmt er die, glaube ich, raus. Ja, die siehst du dann im Artikel. Also es sind auch noch etliche Bilder drin, die auch echt gut sind. Nee, fand ich auch sehr gelungen. Also ich den ja nochmal höher. Ich fand den Artikel ja schon gut, aber mit Bildern ist er ja dann nochmal top. Soll auch gar nicht heißen, dass uns jetzt jeder mit E-Mail zumüllen soll, um Gottes Willen. Also darum geht's gar nicht. Aber wenn mal sich einer da so berufen fühlt, finde ich es auch gut, das mal zu erwähnen, weil die Resonanz ist ja eigentlich immer. Ich kriege übrigens die ganzen Spam-Mails. Welche Spam-Mails? Dein Sammler. Das brauchst du mir nicht weiterleiten. Wieso, die kriege ich gar nicht? Also ich kriege bestimmt weitergeleitet sammler@podcastkeller. Deswegen überfliege ich das auch immer alles und überfliege das nicht. Ich lösche das eigentlich meistens so weg, aber es geht gleich ins Spam. Da muss ich mal reingucken. Ich weiß gar nicht, was da kommt. Da ist viel gekommen. Achso, den hole ich die gar nicht ab, oder was? Ich glaube nur weiter. Scheiße, ja, das kann sein. Dass wir, ja, genau, wir haben unsere beiden E-Mail-Adressen und ich habe noch die falsche drin, die es gar nicht mehr gibt bei mir. Deswegen kommt bei mir nie was an. Das ist gut. Kommt da viel? Ja, ich sag mal so pro Tag 30 Spam-Mails. Echt? Was kommt denn da? Ja, du, das geht bei mir jetzt auch komplett in den Spam rein, also in den Papierkorb rein und fertig. Das ist ja cool. Nee, muss ich jetzt mal auch, nee, guck ich mir an. Ja, was soll da kommen? Pillen, die dein Geschlechtsteil wachsen lassen? Okay, ich dachte vielleicht auf den Podcast auch bezogen wenigstens. Ja, nee. Das gucke ich jetzt echt nicht durch. Das kann natürlich irgendwas sein. Also, wenn ihr uns kontaktieren würdet, Twitter ist immer ganz gut. Ja. Da sind wir relativ zeitnah auch mit einer Antwort. Wir hatten das ja, dass wir ein Problem gerade hatten mit der Website. Da kamen auch kurze Infos ja über Twitter. Und einer von uns beiden ist immer greifbar, in dem ja Fall Jörg. Und der konnte das dann alles. Ja, das ist das Sicherste. Die E-Mail, wenn Sie meine eigene, also meine jetzt haben, geht das auch noch. Aber diese für einen Podcast-Keller, da kann das schon mal ein bisschen dauern, bis sie kontrolliert wird. Oder weg sein. Ja, das muss ich mir doch angucken. Ich hatte mal eine gelöscht, weil da zu viel Spam kam. Das mache ich immer. Wenn zu viel Spam kommt, haue ich die weg und mache eine neue. Wir suchen jetzt übrigens ein Multi. Wir sind jetzt bei einem Multi. Wo ist denn der Anfang überhaupt? 84 Meter vor uns, 70 Meter. Irgendwie muss da noch ein Weg sein. Ah, hier können wir hier hoch, da Richtung, da oben vorne links. Nee, aber eigentlich geht's hoch. Ja, aber der geht rechts hoch hier, der Weg da vorne. Ja, aber ich glaube, der ist. Ach, genau, du meinst, der fängt hier schon an? Ja. Mitten im Wald? Irgendwie schon. Eigenwillig. Nee, also die. Oder kommt dahinter noch einer? Ja, dahinter ist, okay, wie gesagt, das ist glaube ich nur so eine Reihe Bäume. Und dahinter, irgendwas war hier nämlich schon mal drin, weiß ich. Ich war hier mit Heike schon vor langem mal wieder. Ich glaube vor 2 Jahren, auf dem Rückweg aus dem Urlaub. Ja. Und haben wir hier angehalten und ein paar gemacht, weil hier in Rheinseelen auch immer geile Caches irgendwie liegen. Also die meisten sind wirklich schön. Und selbst wenn sie scheiße sind, ist egal, weil irgendwie ist das hier so eine komische Gegend. die so ihren ganz eigenen Flair hat, finde ich. Man muss das so mal ein bisschen beschreiben, so ein bisschen surreal. Also man merkt, dass das hier mal eine Kaserne war. Ja, deutlich. Die ist natürlich komplett dem Erdboden fast gleich. Ach, übrigens hier, bevor wir weitergehen und weitergehen, dieses Schild hier, ja? Es gibt so ein Schild Parcours Camp Rhein-Seelen. Da stehen die ganzen Kunstwerke, die hier ausgestellt sind und sind erklärt, wieso und warum und so. Panzerwaschanlage steht da zum Beispiel. Genau, und das braucht man aber auch tatsächlich für einen Cache, nämlich diesen hier. Den gehen wir hin, ich zeige dir den mal. Da kann ich jetzt nicht zu viel spoilern, weil die Überraschung müssen die Leute selber feststellen. Das ist geil. So, und dann ist natürlich viel Fläche, alles hier abgeholzt. Ja, und durch dann die ehemaligen Wege, so Alleen, so Überbleibsel. Jetzt bin ich gerade in den Hundekacker getreten. Super. Ja, also sehr groß. Sehr großzügig auch gehalten hier. Oh ja, oh, das habe ich auch schon mal gemacht. Als Teamfindung. Oh, das ist aber ein langes Teil. Ja, ich sag ja, also die Kletteranlage hier ist, das ist einfach mit der Seilbahn rüberrutschen. Ja. Und hier übers Wasser. Was er jetzt so einfach gesagt hat, ist ungefähr 10 Meter Höhe, da startet ja, du. Ja. Und dann schwebst du da mal so 100 Meter. 100 Meter über, dürften das sein, ja. Über die Panzerwaschanlage? Hauptsächlich über Wasser, ja. Weil hier ist, also ich kann dir das mal eben zeigen hier, das beschreiben wir jetzt nicht zu genau, aber Panzerwaschanlage, da liegt auch ein Cache. Ja. Zumindest lag hier einer, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ja, da vorne links führt irgendwo so ein Seil ins Wasser. Was, das sieht man von hier gar nicht mehr. Da ist der Cache. Ja, gucke ich gleich mal. Aber wie ist der Panzer hier rein? Das ist nur ein Rückhalteberg, ja. Und hier musst du sowas feststellen und abzählen. Das ist jetzt an der Panzerwaschanlage. Und hier muss man etwas bedienen, was man aber gar nicht für bedienbar hält. Und wir standen hier und haben gedacht, wie soll denn der Scheiß gehen? Bis Heike das aus Versehen ausgelöst hat, nennen wir es mal so. Es gibt hier nämlich einen Springbrunnen. Ist offensichtlich abgeschaltet im Winter. Was, wenn man da drauf sitzt? Ja. Und nur dann. Das ist ja geil. Merkst du das? Ja, das ist ja cool. Also kann man ja einmal beschreiben. Ich weiß gar nicht, ob es den Cache noch gibt. In der Bank ist eine Federung. Ist das ein Cache oder ist das von denen? Nee, das ist ein Kunstwerk. Der Cache nutzt das nur. Das heißt... Doch, da vorne an dem Schild, da stehen die Kunstwerke. Ach so. Und diese Bank, wenn du dich draufsetzt, ist eine Feder drin, das merkt man kaum. Und wie gesagt, wir suchten diesen Springbrunnen, Heike setzt sich drauf und plötzlich geht dann hier in der Mitte vom Wasser, kommt dann Springbrunnen raus. Da muss er auch erstmal drüber nachdenken, dass das deine Aktion ist. Ja, das haben wir auch. Wir saßen, ich sag, wie ist das denn jetzt? Ja, weiß ich auch nicht, steht auf, wir gehen zusammen hin, geht das Ding wieder aus. Ja, wird das eigentlich genutzt als Schwimmbecken? Das ist ja nee, so, im Moment nicht. Also wir waren im Sommer auch hier. Und das wird hier aber sehr intensiv zum Klettern genutzt. Also hier sind echt viele Leute oft. Ich kann es mal beschreiben. Ich habe ja schon mal so was Tantrei genommen, so wie man es vor sich, eine Riesenplattform. Lass uns einfach nochmal hochgehen. Ich zeige dir nochmal einen anderen, den kannst du ja machen, wenn du mal versuchen möchtest. Okay. Mach, da gibst du, glaube ich, sowieso noch 5 Minuten auf. Und das ist die Schwierigkeit da an diesem, was ich, da ist wieder in der Mitte so ein Turm. Ja. Der ist hier aber nicht, da hängt man sich ja nur ein, aber es gibt auch so ein... freistehenden Pfosten, das ist ja bei jedem so, bei jedem Parcours oder Höhen, Kletterpark so. Und dann stehst du unten auf derselben Platte, kannst dich da draufstellen, nichts passiert. Und dann plötzlich bist du in 10 Meter Höhe, musst du auf so eine Platte stehen und du kackst dir fast ein. Ja. Das ist einfach eine Kopfsache. Ja, einfach nur, weil man nach unten guckt sozusagen. Ja, ja, ja, stimmt, das kenne ich. Da ist ein Surfbrett drin. Ja, das benutzen die aber auch irgendwie, glaube ich. Die surfen praktisch in... Ja, soll ich also, da ein Foto von machen? Wir sind hier vorbei. Ja, ich finde das Ding schon beeindruckend. Also für selbst für einen Kletterpark sieht es eigenwillig aus, weil es so einen ganz anderen Aufbau hat auch. Ich schicke dir die Fotos dann in Dropbox? Ja, ja. Oder in Evernote schmeiß ich rein. Das ist das Einfachste. Wir sind ja heute etwas wirr. Mal sehen was. Wir sind heute etwas wirr. Ich überlege immer, hatten wir noch was, was wir vom letzten Mal aufbereiten müssen? Nö, hatten wir jetzt eigentlich alles durch. Da war diesmal nicht so viel. Gute Caches. Ich habe mal wieder Nachtcache gemacht. John Kramer, auf den Spuren von John Kramer oder so. Jetzt erzähl nicht so viel, weil den möchte ich auch noch machen. Ich meine da auch eher so, also als ich das alles vorgelesen habe, ich gedacht, boah, das ist, da sitzen wir wieder die ganze Nacht bei, was mir persönlich schon gar nicht immer so, ne? Das sagst du jetzt auch. Dann wurde der aus meinen Augen perfekt eine Stunde oder anderthalb, waren wir durch. Weil ihr so gut wart, oder? Naja, wir haben schon erfahrene Leute zusammen gehabt und das Glück gehabt, dass wirklich an jeder Station. Es war zum Beispiel eine handwerklich sehr schwierige, Aber genau das Gerät, das er da verbaut hat, hatte ich schon mal auf der Arbeit stehen. Das heißt, ich wusste haarklein, wie man das macht, damit man da rankommt schnell. Also. An solche Geschichten. Also es war schon normal, ich sag mal, 2, 2,5 Stunden bist du aber auch durch. Also die 3,5 oder 4, die da angegeben waren, fand ich schon, sehr abgehoben. Und dann auch alle, oh, Gummistiefel. Wir hatten 2 mit Gummistiefel dabei, das waren die einzigen, die Probleme hatten. Was ist das denn? Das frage ich mich auch gerade. Achso, ein Elektrozaun und irgendwie. Nee. Doch, ist er. Nee, das ist dahinter, ist Wasser oder Gas oder irgendwas. Oh. Nee, und die hatten Schwierigkeiten mit den Gummistiefeln, weil es zu glatt war dafür. Also so viel Wasser war da jetzt auch nicht. Weißt du, früher hätte da keiner drüber gesprochen und heute wird dann Aufriss gemacht. Also hier diesen Geocacher-Fahrt hier. Ja, sowieso hier links. Also wenn das Ding muss jetzt da irgendwo liegt, das war es dann auch. Ich weiß gar nicht. Das ist so Grundwasser, ich weiß gar nicht. Also ich habe noch nie gehört, dass es sich so anhört. Nee, es scheint Druck zu haben. Hallo? Oh, antwortet. Ja, ich glaube, den möchtest du heute doch nicht machen, der ist zu siffig. Ach, das ist der Cache? Ja. Hier ist eine Box. Ja. Und diese Box. Da steht ja irgendwas. Irgendwie. Ja, aber glaub mir, das geht auf die Arme. Ganz einfach, der Ball liegt irgendwo hier oben. Ja. Und du musst jetzt immer rechts und links und hin und her, bis er hier unten rauskommt. Achso, man kann es gar nicht öffnen. Nein. Im Prinzip ist das ein großes Spiel. Genau. Und du weißt doch nicht, wann er nach unten durchfällt. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Und das kann dauern. Wie beschreiben wir das immer? Das ist eine große Holzbox. Da gibt es eine Beschreibung für dieses Spiel. Ja, ist auch hier auf dem Zettel drauf. Nee, ich meine das Labyrinth oder wie auch immer das sich nennt. Ja, das ist im Prinzip also eine große geschlossene Holzbox, 1 Meter mal 50, schätze ich mal. Also 1 Meter mal 50 Zentimeter so in etwa. Sag mal, ich muss das nie noch drehen, oder? Nee. So 10, 15 Zentimeter Tiefe. Jetzt muss man die hin und her kippen. Und innen drin, man sieht aber nicht, wo die einzelnen, wo das Labyrinth sozusagen ist, muss man ganz langsam diesen Ball hin und her rollen lassen, damit er dann weiter runterfällt. Und irgendwann ist er ganz unten. Problem ist, das Ding wiegt, ich würde mal sagen, 10 Kilo. Das wird auf Dauer relativ schwer. Ist der Ball denn das Logbuch? Ja. Und wo stecke ich den wieder rein? Oben ist ein Loch, da. Achso. Na, oben hat man ein Loch, wo man den Ball dann wieder reintut und unten hat man ein Loch, wo er irgendwann rauskommen soll. Ich glaube, ich habe hier eine geschlagene halbe Stunde dieses Ding hin und her geschüttelt. Ich habe schon keinen Bock mehr. Also nee, das kann ich verstehen. Das ist schon sehr, also das muss man schon mögen. Das riecht auch so. Irgendwas riecht hier auch nicht gut. Ja, das ist dieses komische Abwasser da vorne, das halt mal so zischt. Und das machst du dann hier, wohlgemerkt, während hier alle klettern und dich hier so zumindest dezent sehen. Und hier gibt's einen riesen Köter, der sofort kommt und guckt, was du hier machst. Oh, der bellt dann wenigstens nicht, aber der ist groß. Also ich definitiv nicht so drehen. Nein. Muss man nur hin und her kippen. Dieser Ball muss wirklich nur genau die Löcher treffen. Das kann aber wirklich dauern. Also wie gesagt, ich habe hier eine halbe Stunde verbracht. Hier steht ja auch eine Beschreibung. Guck mal, die ist leider schon ab, weil sie nicht mehr hält. Sie ist in Zaun gesteckt. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Cache-Versteck gefunden. Das war wohl auch nicht so schwer. Nun kommen wir zum etwas schwierigeren Teil. Um in das Loch zurückzukommen, darfst und musst du den Kasten nach links und rechts, vorn und hinten bewegen. Vorn und hinten? Ja, aber nicht drehen. Also nur so, genau. Das Loch ist also nicht durchgehend über die gesamte Tiefe, sondern eben vorne oder hinten. Okay. Um den Behälter mit dem Logbuch zu öffnen, benötigst du das Tool, welches im Listing erwähnt wurde. Tool? Das werden wir dann sehen. Bitte nach Benutzung wieder zurücklegen. Nach dem Loggen den Behälter wieder verschließen, blablabla. Wenn es im Inneren nicht mehr poltert, kann es sein, dass das Logbuch wegen nassem Holz in einem Loch steckt. Ihr könnt dann den Cache-Behälter in einigen eben durch den seitlichen Spalt mit einem Stift, blablabla, da oben ist so ein... Ja. Ja, super. Wie schreibt er? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch viel Spaß. Es ist übrigens da. Es ist von dem, der heute nackig auf der Straße steht übrigens. Von Toilettenpapier. Ach so, ich hasse ja solche Dinge. So, wir haben das Ding jetzt aufgebrochen. Und haben jetzt... Logbuch. Logbuch ist feucht. Also ich gestehe, lieber Polettenpapier, nimm es nicht persönlich, aber ich finde die Dinger auch mal scheiße, weil ich keinen Bock habe, hier stundenlang zu stehen und dieses Ding hier so schütteln. Dafür ist mir auch zu schwer. Aber die Idee fand ich von Anfang an sehr cool. Ja. Doch, also es ist mal was völlig anderes, muss man ja auch mal sagen. Das stimmt. Ich hasse es nur immer. Also gut, ich habe es jetzt auch nicht gelesen. Ich hätte es vielleicht vorher, wäre ich dann anders dran gegangen. Nee, das geht auch aus dem Log nicht so richtig hervor, was es ist. Also wir spoilern jetzt auch gerade mal richtig sein. Oh Gott, ja, das ist das typische Problem bei einem Nano-Logbuch. Bei einem schlecht gewarteten schlecht gewarteten. Lieber Toilettenpapier, Hose an, hierher. Ja, Wartung machen. Wartung machen, das Logbuch ist voll. Wir müssen ja einen Fotolog machen, dass wir hier auch waren. Ja, ich glaube, es klappt auch so. Es ist, wir können die Kugel ja beschreiben, da ist ja kein Spoiler. Also, schöne kleine runde Kugel, was ist das, 5 cm? Ja, was ist das? 5 cm Durchmesser aus Holz. Und na, den Verschluss will ich jetzt nicht erwähnen, das ist wäre schon wieder. Ja. Wir haben so schon eine Menge gespoilert und. Aber der Cache ist schon, ist mal was anderes. Also man muss echt Geduld mitbringen. Ist nichts für solche wie mich, die eher ungeduldig sind. Es sieht so aus, als wäre nur noch die Hälfte des Logbuchs da. Ja, ich glaube auch, dass hier schon wieder die Hälfte weggerissen wurde. Ist auch alles sehr nass. Aber der Cache selber ist noch in Ordnung. Nur der Aufkleber ist halt im Zaun positioniert, weil er nicht mehr an dem Holz hält. Durch den Regen jetzt. Ja. Aber immerhin nicht weggeschmissen. Also muss man auch mal sagen. Also Lob. Ne, wurde nicht alles weggefeuert. Und wo ist jetzt das Loch? Ach, hier oben, da hinter dem Feuerwehrschlauch da. Siehst du, Toilettenpapier, ich scheitere an einfachen Dingen. Ja, das wieder reizt. Wir nehmen das einfach mit, das auch jetzt. Wir haben ihn doch, ist doch. Sehr gut. Auch schön, wie ich immer hin und her wippe und dann irgendwann mal unten reingucke. Ach, da war es schon. Hast aber erstmal Glück gehabt, dass es so schnell ging. Ja, nachdem ich das so ein bisschen seitlich gemacht habe, ja. Das war immer die ganze Zeit hier. Aber es hat ein Scheißgewicht, ne? Also, man muss es schon sagen. Es ist schon ziemlich heftig, das Ding. Ja, aber es ist. Eigentlich mal was anderes. Muss man sagen. Kannst du jetzt über Twitter rausfahren? Er soll zusehen, dass er denn hier Wartung macht. Ja, müsste ich mein, warte, mach ich mal mein Handy mal an. Ja, ich gehe nur so 2 Meter weg. Ich guck mal, ob die Aufnahme klappt. Was haben wir denn noch an Neuigkeiten? Ja, wir müssen ja auch die traurige Neuigkeit verkündigen. Und das glaubt mir wieder keiner, aber ich meine, ich finde es wirklich traurig. Der wie heißen die? Cash-Podcast hört auf. Da weiß jetzt jeder, dass ich. Den einen kenne ich nicht und den anderen nicht wirklich mag, aber das ist mir egal. Ich finde es immer schade, wenn ein Podcast aufhört. Auch ob ich den höre oder nicht und ob ich den gut finde oder nicht, ist völlig egal. Angeschissen sind nämlich immer die Hörer und haben weniger Auswahl. Und die hatten viele Fans und mein Gott, schade drum. Muss man sagen, hat leider aufgehört. Der RSS-Feed ist schon scheinbar implodiert. Die Seite ist wohl noch so halbwegs da. Da muss es wohl richtig verjagt. Da muss es wohl richtig geknallt haben. Also irgendwie. Ich habe zumindest das Gefühl, dass sie da leichten Streit hatten. Ist ja auch egal, das müssen sie selbst für sich entscheiden. Ich finde es nur ein bisschen schade, gleich alles zu löschen, weil als wir überlegt hatten aufzuhören, haben wir es ja auch erstmal stehen lassen. Da gibt ja auch Hörer, die nochmal was nachhören wollen. Gehupft wie gesprungen, leider, wieder einer weniger. Und ich habe vorhin schon im Vorgespräch mich mit Tracer unterhalten. Was ich persönlich ja schade finde, ist einfach, das Format wird fehlen. Also ich, wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht gehört, weil es nicht meins war. Das ist aber auch persönliche Sachen. Ich finde sowieso, Podcast ist immer Geschmackssache. Deswegen kann man keinen gut oder schlecht nennen. Denn das empfindet jeder anders. Und über Geschmack lässt sich nicht streiten. Also ich habe ihn nicht gemocht, aber ich höre ihn auch nicht. Aber wie du schon sagtest, es gibt genügend Hörer. Ja. Denen fehlt vielleicht das Format. Ja, es fehlt das. Also früher bei den Dosenfischern habe ich das echt immer gehört, Mittwochs. Da habe ich mich richtig gefreut auf die Mittwoch. Gut, am Ende habe ich die auch nicht mehr gehört. Aber so gerade die ersten 2, 3 Jahre, da habe ich mich echt immer auf Mittwochs gefreut. Oh geil, da gibt's die beiden wieder. Da hörst du mal, was so über die Woche in der Geocaching-Szene Neues gab. Und so ein Format fehlt dann im Moment. Ja. Oder gibt's noch einen? Obwohl der Podcast ist ja mehr so regional. Der Podcast auch. Und das Geocaching Münsterland. Machen die noch was? Ja, irgendwie. Also ich gestehe, ich habe wirklich alle abonniert. Ich kriege das echt nur noch über Twitter so ab und zu mit und über diesen GC-Blogs oder wie der heißt. Genau. Da lese ich, sehe ich dann ab und zu mal, ah, der hat wieder was rausgehauen oder der. Ich kann es aber auch nicht mehr beurteilen. Aber so einen wöchentlichen Rundumschlag fehlt irgendwie dann, ne? Ja, aber wöchentlich ist es auch immer schwierig. Ich finde sowieso, aber trotzdem war es natürlich für die, die es hören, ist es natürlich geil, wenn du dann über die Woche hörst, mal zusammengefasst, was gab, brauchst du dich nicht selbst drum kümmern, nett aufbereitet. Ich habe mich irgendwie wieder mal beim Geocoin-Wichteln im Geoclub, da mache ich einmal im Jahr mit. Auch ganz nett. Was ist das denn? Da legst du, kriegst du eine Adresse zugeteilt. Ja. Da legst du eine Coin rein und schickst das Paket weg und der kriegt dann praktisch wie so eine Weihnachtsüberraschung ein Paket mit einer, oder einen Briefumschlag mit einer Coin. Und du dann auch von irgendjemand anderem wichteln halt. Der Geoclub lebt noch? Genau, deswegen gehe ich da rein. Ach so. Ich habe den ab und zu, wenn ich wirklich Langeweile habe, mache ich so meinen Tapper-Talk auf. Ja. Ja. Passiert da noch viel? Dieselben Probleme, die du auch auf Facebook kriegst. Also es wiederholt sich immer alles. Ja. Ja. Ich meine, da hat der Einhemdpfaffe ja seine Heimat verloren sozusagen. Jetzt hast du aber irgendwas verändert. Nee, das ist gar nicht mehr die Meterzahl. oben. Ach so, hier oben, wenn du da rankommst, dann mach das zu. So 70 Meter vor uns. Was hast du mal gelesen schon? Nö, ich lasse mich immer überraschen. Beziehungsweise lass andere ja, lesen. Aber am Start müssen wir... Ein kurzer Startziel-Multi mit Mysteriker. Denn die Frage ist, wie aktiviert man die von TH? Gut, dass ich gerade drüber gesprochen habe. Ja, herrlich. Und wo ist denn das? Die Pumpe ist über Winter abgebaut, aber auch dann kann man das Rätsel theoretisch lösen. Stimmt, das, was ich sagte, da an dem Schild vorne steht das auch dran tatsächlich. Das haben wir nämlich auch erst im Nachhinein gefunden. Am geilsten war ich, wie Heike wieder aufstand. Ist das denn jetzt der Cache, den du schon hattest? Nee. Nee, das muss ein anderer sein. Der Cache, den ich hatte, das war ein anderer Multi. Der war früher. Vielleicht haben sie den ja auch weggenommen hier. Wie gesagt, du weißt ja, Caches verschwinden und ich merke mir die auch nicht. So, zu den Pfeilen sind wie fort. Erster, zweiter, dritter, vierter Buchstabe. Hast du mal was zu schreiben? Oh, wieso weht denn das jetzt so? Haben wir irgendwo ausgerüstet. Ja, lass mich mal hier. An einem Baum, ja, das ist immer, sonst habe ich so viel Sound auf dem Lautsprecher. War das nicht auch am Baum irgendwie eine Station oder gibt es keine Station? Oder ist die Station jetzt. Nee, das ist, weiß ich nicht, nee, gibt nur ein Pfeil. Ich muss ja, ich habe ja unsere letzte Folge tatsächlich mal komplett nachgehört, in Stereo, mit Kopfhörern. Ja. Ich fand die geil. Die hat zwar gar nicht so viel Zugriff, aber ich fand die geil. Also man hört auch Bullenwerte ganz gut. Manchmal ist er ein bisschen zu leise, weil er weiter weg von uns war. Aber insgesamt fand ich das geil mit Atmosphäre. Ich fand es am Anfang, wo wir da unterwegs sind, da merkst du schon diese Abstände. Ja. Da müssen wir uns mal dran gewöhnen. Ich fand den Wolkenbruch mega genial. Ach, cool, ne? Ja. Und am Ende haben wir uns ja nochmal ewig einen zugelabert. Was muss ich jetzt aufschreiben? Trotzdem war die Folge, also ich fand die Atmosphäre klasse. Ich mag diese, ich wollte ja immer Outdoor-Podcast machen. Jetzt machen wir es. So, was? Die Feinde sind wie folgt zu berechnen. A ist erster Buchstabe, B ist zweiter Buchstabe, C ist dritter Buchstabe. Achso, A ist also 2. Achso, wenn ich das jetzt alles vorlese, ist auch doof, ne? Wie A ist 2? Das da ist die Lösung. Welche, was die da dran steht? Wo ich... genau, ja, okay. So, dieses muss ich jetzt übersetzen. A ist der erste Buchstabe, also... A! Ja, A, genau, A! genau, A. A ist der erste Buchstabe. Genau, und B ist der zweite Buchstabe minus 1. Ich schneide es immer noch. Na Mensch, A ist 2. A ist der erste... Ach so, ja. Okay. Ah, ich hab okay. Mensch. B ist der zweite Buchstabe. Ja, den sind wir, sagen wir jetzt nicht dazu. Schreib hin. Ja, genau. Und C ist der dritte Buchstabe minus 8. Oh, Scheiße. A, B, C, D, E, jetzt geht das wieder los. F, G, müssen wir eigentlich schon filmen. Ich hol mir noch so eine GoPro und setz sie auf, damit wir das auch noch parallel immer führen. Das ist hier... Bande 6. Echt? Ja. Was war jetzt der vierte Buchstabe? Das ist der vierte Buchstabe minus 6. Also, was ist das? Also, E, F, G, H, J. Ja, 4 würde das sein, ne? Ich hätte einen mehr genommen, aber. 5? Minus 6. Ja. Ach so, ja, gut, das ist von. Ja, okay. Ja. Gut. So, und jetzt? Geil, wie geheim. Er ist ja fast gar nicht mehr gespoilert. Und jetzt? Und jetzt kommt hier, ja, 5308, C3C. Ja. Und 49, ADB. 5, 0, ja? Ja, leg's ruhig vor. So, das weiß doch sowieso keiner. Du nächst, hier kommt auch keiner her. Wir sind hier am Arsch der Welt. 66. Also, jetzt mal ganz ehrlich, jeder freut sich doch, wenn er irgendwie abkürzen kann. Ja, das stimmt. Insofern tun wir. Vor allen Dingen, was heißt abkürzen? Ich meine, jetzt gehen wir tatsächlich zu dem. 40, das ist, sag mal, haben Sie den umgesetzt? Nee, ich glaube, das ist mehr Link. Ich weiß es noch nicht. Es könnte da sogar sein. Vielleicht haben Sie ja den alten weiter benutzt. Ich weiß es gar nicht. Es sieht fast so aus. Ja, schön, dass wir vorhin drüber gesprochen haben. Ja, hätten wir da gleich rausgeholt, hätten wir schon unterschrieben gehabt. Tageskilometer zählen als Null. Das ist mal geil. Dieses Gerät ist einfach zu blöd mitzukriegen, wann ich loslaufe und merkt sich die Meter nicht. Also das ist die Software von diesem neuen Garmin Montana. Die fängt wieder bei, ich bin völlig scheiße an. Das ist echt ein Garmin-Problem. So. Das glaubt man auch gar nicht. Das ist eigentlich eine Technikfirma. Ja? Ich glaube, dies Ding hier. Ja, aber ihre Software... Wie dies Ding? Was ist denn für eine Größe? Ich weiß gar nicht. Hängt hier irgendwo ein Faden dran? Warte, ich guck mal nach dem Tipp, der ist immer gut. Mikro. Oh, Mikro ist schon mal schlecht. Ja, Mikro ist doof, finde ich auch. Aber, ich pick's mir erstmal ein Auge aus. Da unten schwimmt. Nee, das ist ein Ball im Wasser. Ein Ball schwimmt im Wasser? Ja. Na dann würde ich doch sagen. Also ich kann nur mal sagen, wie der alte aussah. Der alte, guck, so sage ich erst, wenn das nicht der ist hier. Nee, der war hier dran befestigt, der alte, der ist nicht mehr da. Früher war hier an dem Pfosten außen am Becken ein Faden und der ging ins Wasser und da war der Cache dran. Unter Wasser. Aber das sieht mir nicht mehr so aus. Und dieser Baum ist eigentlich hier. Ja, ich frage mich gerade. Ah. Hast du was gesehen? Nee, ich brauche den Kopf gerade irgendwo fest wieder. Das wird ein sehr wirrer Podcast, aber naja gut, wir kennen das ja, dass er uns lang geht und ohne viel Inhalt super, ist. Jetzt habe ich das hier rausgepult. Das ist er aber nicht. Nein, leider nicht. Das ist doof. Wir stehen jetzt halt vor einem Baum. Deswegen müssen wir das eigentlich immer so machen, dass wir vorher checken, ob die auch da sind. Hier sind überall so eine Dinger drin. Hier ist auch so ein... Wir stecken merkwürdige Sachen im Baum. Wo dann aber gar kein Cache dran. Also, irgendwo hängt jetzt hier ein Paddling. Ist das dann, haben wir hier den Nullpunkt oder ja. Ist das auf der anderen Seite? Nee, 7 Meter, aber... Pff. 7 Meter kann ja noch... Ja, ins Wasser. Ach so. Kann natürlich auch hier irgendwo sein. Oh. Oh, schön am Wasserbecken gleich einen Abflug machen. Dann ist der Podcast auch vorbei. Ja, da. Zumindest die Aufnahmequalität lässt dann stark nach. Ah, oh, jetzt ist mir schon Mikro abgeflutzelt. Muss ich erstmal wieder mich befestigen. Such, such, such, such, such. Ja, das ging mir auch eben so. So. Mikro ist wieder dran. Ja, das sieht jetzt hier komisch aus. Wir scheinen unseren ersten DNF zu erleben heute. Was für Attribute? Oh Gott, ey. Jetzt fängt der Korinthenkack an. Aber es ist in etwa der Baum, da zeigt er immer wieder hin. Ich guck mal weiter runter. Ah, guck mal an hier. Das Projektteam dankt an dieser Stelle dem geistigen Vater der Camp Rhein-Seelen-Ursprungs-Geocaches nach dieser aktuellen Serie. Danke, Nordmannen. Siehst du, der Nordmannen, der hatte den gelegt. Dieser Geocache wurde ursprünglich als Blabla SÜBZ5 Panzerwaschanlage im November 2011 von Nordmannen gelegt, am 4.12. gepublished, in 2014 von Polettentapir adoptiert und ja, nun in dieser Reihe und nun etwas geringfügig überarbeitet. Also du siehst, die haben ihre Finger überall drin hier. Ja, aber eigentlich... Ja, aber dann, ich habe schon geguckt, ich sehe da keine. Ich glaube, ich mache mal so lange Stopp, weil das wird jetzt für die Hörer nicht so spannend. Bis jetzt waren wir eh nur am Suchen. Wir müssen ja nachher mal ein bisschen Content liefern. Na gut, machen wir sonst auch nicht, aber... Mach mal Stopp, dann kann ich nochmal ein trotzdem jetzt schon mal an wieder. Jetzt sind wir wieder da mit einem ersten völlig versagen DNF. Können wir aber nicht... Locken, sonst kriegen wir pro DNF gelockt, kriegst du 15 oder 25. Ja, das weiß ich. Deswegen habe ich ja versucht, die 10.000 möglichst schnell voll zu kriegen, um dagegen halten zu können. Nee, also leider ist der Cache nicht zu finden gewesen. Schade. Jetzt sind wir schon beim nächsten Tradi. Meine Erfahrung sagt mir einfach mal von der anderen Seite ran. Ja, ich dachte auch. Jetzt haben wir auch gerade mal bei Evernote geschaut, weil damit wir wieder ein bisschen Struktur reinkriegen. Jetzt fängt es natürlich auch an zu regnen. Ja, ein bisschen mehr. Oh ja. Nach nur 40 Minuten fangen wir auch mal an, wieder ein bisschen Inhalt zu bringen, aber auch nur kurz. Ne? Also wir haben ja jetzt bald das Event, das Mega-Event in Hamburg und kurz danach oder davor, ich weiß gar nicht, davor. Ne, ist ja in Stade das Mega-Event, das dann wahrscheinlich auch stattfinden wird. Und da hatten wir aber Event, haben wir ja schon vorletzte Folge durchgesprochen. Aber das in Stade sieht jetzt so aus, als wenn es wirklich kommen würde. Und bei diesem Schmelli-Block, ich habe jetzt, weiß jetzt wieder nicht. Es dauert noch ein bisschen. Ich weiß wieder die scheiß Adresse nicht, weißt du? Schmelli-Schmelli.blogspot oder nicht Schmelli online. Ich kann mir sowas aber nicht merken. Sucht einfach nach Geocaching Schmelli, den werdet ihr schon finden. Leider noch Wohnmobil dahinter, weil ich glaube, er blockt hauptsächlich über Wohnmobil oder Cachen mit Wohnmobil oder irgendwie so. Der ist ja offizieller Medienpartner des Events, genau wie der Podcast. Ja. Ach, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, das mit dem Medienpartner fand ich schon wieder echt, ja, kann man machen, muss man nicht. Aber wir haben es auch im Blog, einen Artikel drin. Wer da mal gucken will, da ist da drauf verlinkt und der hat den Artikel so umfangreich geschrieben, dann muss ich nicht das gleiche nochmal schreiben. Ganz im Gegenteil, kann man den schreiben. Zumal ist das gut, so gut beschrieben da drin. Ne? Also wenn das Event auch nur halbwegs so wird, wie es da drin beschrieben wird, dann ist das nichts für mich, weil es wieder für mich sowieso wieder wenig mit Cashen zu tun hat. Aber insgesamt, glaube ich, wird das dann ein wirkliches Top-Event. Also das ist das, was die Leute heute wollen. Also ja. Das hat was von... Nee, ist alles bei. Also es ist eine wirklich schon fast eine Lost-Place-Location. Grillen fehlt. Achso, warte, muss mal hier... Stimmt? Ja, stimmt, da stand nicht drin. Anderen Cache ja, gefunden. Ja, ja, ja, sieben habe ich hier gerade... Stimmt, Grillen stand nichts von drin, hast du recht. Wie ist das, nochmal ganz kurz, wie schätzt du jetzt die Schwierigkeit an? Das war 3-2, was wir gerade hatten. Ja, die Schwierigkeiten hier, das ist ja sowieso so ein Thema, was ich heute sonst auch nochmal auf der Liste hatte. Ich weiß nicht, um Kaffee diskutieren. Ja, ich habe das Gefühl, das wird heute hier, nimm mal das Gerät. Ich habe das Gefühl, das wird heute anders gehandhabt als früher. Also, das ist für mich ein 1-1 und nichts anderes hier. Wir gehen jetzt übrigens zu Gott. Ja, oder lass es ein 1,5 sein, aber also 3 ist das nun mal schon gleich gar nicht. Magnetisch unter der Werbetafel, ich meine, also mehr Standard geht nicht als der. Aber jetzt, warte, jetzt kommt ein Event, also wie gesagt, Stade hörte sich geil an. Ich glaube, mit Hubschrauber, Rundflug, mit so einer alten Bahn fährt man da eine Runde um die Festung. Die Festung selber, die zwar nie eine wirkliche Festung war, aber immerhin so heißt. Und die Elbe ist direkt nebenan. Und sie haben sich sogar für die, was ich ja einziges bekrittelt habe, dass genau. an diese Location anfahrtsmäßig ein bisschen schwierig ist. Nein, sie haben sogar, da haben wir gedacht, vielleicht wegen uns, man muss ja auch ein bisschen mal sich selbst loben dürfen. Die Einzigen, die sind, ja. Nein, ich vermute, ich werde auch allein drauf gekommen sein. Nein, sie wollen, Sprinter hätte ich fast gesagt, nee, hier, Busse, aber wie heißt aber das? Diese alten Busse, diese Isetta? Nee, neue Busse und einen alten haben die. Die haben so einen ganz, ganz alten, aus den 50er Jahre. Genau. Und einen davon werden sie auch einsetzen. Um die Geocacher von dem Parkplatz, der Shuttle Parkplatz, Service, Michael, ja. Shuttle Service, genau, zum Event zu transportieren. Ja, geile Idee, also wirklich. Die Idee ist perfekt, muss man halt sehen, wie das umgesetzt wird, ohne das jetzt irgendwie negativ erklingen zu lassen. Ich glaube, dass Massen da stehen, dann weißt du ja, wie die Ja, wenn die Massen, da sehe ich auch das Problem, aber ich finde es trotzdem schon mal geil, das überhaupt mit Stade zu kombinieren. Dadurch verstreust du dieses ganze Event wunderbar. Ist ja genau die Sachen, die ich nicht mag, aber grundsätzlich ist es ja heute, anders geht's ja gar nicht. Ich habe mich jetzt auch verabschiedet davon, dass ich auf dem Mega sitzen werde und mich nur unterhalten werde. Da war Tippitappituppi das letzte, glaube ich, wo das so war. Also heute muss das alles mit Regelpiz und Anfassen sein. Das war das andere, wo ich noch war. Da ging das auch hier in Zanten, weil die Fläche einfach gegeben war. Ja, aber das zerstreut sich wieder. Also ich meine, es gibt nicht mehr die ich mag, wo alle zusammensitzen und sich den ganzen Tag unterhalten. Sondern das zerstreut sich halt. Das, wie gesagt, ist ja gar keine Kritik in dem Sinne. Es ist halt nicht mein Geschmack. Aber ich glaube, das Event wird für ein heutiges Mega genau das, was es sein muss. Es bietet was, alle Möglichkeiten. Ich finde halt die Location hört sich gut an. In Ordnung. Ich finde es auch mal ganz nett, ja. Ich starte damit einzubeziehen, links, also Niedersachsen, links der Elbe, den grauen Ort. Ich war erst einmal da, ich fand's, ohne dass es jetzt negativ ist, ich fand's okay, die Festung. Also ich hatte mich jetzt nicht das mega ist schon eine sehr, nee, das ist schon eine sehr simple Festung, muss man sagen. Es ist eine sehr einfache. Aber man erwartet sie halt jetzt auch nicht, wenn man da lang fährt. Genau, ja, genau. So. Und wird von so einem, ich glaube, so einem Verein, wie auch immer. Sehr, sehr, sehr, sehr gepflegt auch. Das muss man zugeben. Das ist wirklich eine top gepflegte Geschichte. Ich glaube einfach auch durch die Elbe nebendran und so hat das schon durchaus. Also wenn das Wetter gut wird, wird dieses Event auf jeden Fall richtig toll. Ja, also das ist das Erste, wo ich jetzt auch mal so erstmal vorbehaltlos, wenn die das annähernd so machen, wie sie es jetzt beschrieben haben bei Schmelli im Blog, dann wird das bei dem, wie heißt er? Medien-Top-Pressepartner? Nee. Was ist das denn? Da zischt ja auch schon wieder. Licht? Da steht irgendwas von Licht. Ja, ja. Weil Licht, dann zischt es. Da musst du da wo rein. Oh, geil. Was haben sie da denn gebaut, ey? So, bevor ich da jetzt irgendwas reinmache. Wir haben jetzt also den nächsten Cache gefunden. Nachdem der letzte ein stinknormaler Traddy war, der so eher ein 1-1 war, also die sind alle ein bisschen sehr hoch eingestuft, ist dies hier auch wieder erstmal sozusagen D1, aber den aufzukriegen ist etwas schwierig. Was die Leute immer vergessen bei diesen Plastikrohren mit Deckel drauf, es gibt da sowas, das heißt Unterdruck. Und das sorgt dann dafür, dass der Scheiß nie aufgeht. Ja, das haben wir doch mal geschafft. Und ist das die Dose? Nee, da steht was drin. Ich wollte sagen, da ist doch... Nö, das ist das Logbuch. Was ist das andere dann? Das ist ein Soundmodul. Ja, jetzt haben wir irgendwie, hier sind zwei Sachen. Ja, warte. Verboten. Ja, verboten bezieht sich immer auf dieses Camp hier. Es regnet gerade. Ich finde das toll. Licht bleibt mir auch unklar. Du musst da nochmal reinleuchten, glaube ich. Ah. Ach so. Ja. Gut, wenn man da reinleuchtet, macht es. So, eine. Könnt ihr mir vorstellen, dass es eine Rakete ist, oder? Irgendwie so wegschießen. Ich nehme es mal dichter ans Mikro. So. So, mach nochmal Zisch. Achso, dazu braucht euer Licht. Ich unter die Achse klemmen. Nee, ist ein Tusch. Ein Tusch? Ja, also das. Oh. Ah. Scheiße. Jetzt kam noch mehr. Habe ich ihm das Licht weggenommen. Jetzt passiert wieder. Ja. Jetzt kommt nicht mehr. Das ist die englische Nationale. Das ist natürlich richtig gut. Ja, deswegen passt der Cash-Titel auch wieder. Ja. Also es ist ein bisschen, ja, man muss ein bisschen dran rumwackeln und wedeln und in die richtige Richtung halten und dann kommt die englische. Also ist schon ein nettes Bauwerk, muss man mal sagen. Also für so halb kommerziell, nein, richtig kommerziell ist jetzt nicht das richtige Wort, aber für so ein von so einem Camp gelegte Caches finde ich die sehr gelungen. Also. Du hast auch einen Manzi, oder? Oh ja, stimmt. Also das ist... Die haben hier durchaus Humor. Jetzt muss ich erst mal gucken, welches ist denn der nächste überhaupt? Ich glaube, es war wieder ein Multi. Da haben wir ja neun müsste dran sein, ne? Ja, ich dachte, du machst das. Ja, das Problem ist, ja, dann nehmen wir den. Das Problem ist wieder, das muss ich auch mal, das vielleicht so als Anregung einwerfen. Durchnummerieren finde ich immer gut, wenn man eine Runde legt. Aber es ist immer blöd, wenn die Runde dann heißt, Camp rein, Seelen, das Wetter ist schön und wenn ihr alle kommt, Nummer 1. Weil auf GPX-Geräten ist das dann abgeschnitten und dann heißen alle Caches Camp rein, Seelen so. Und die Nummerierung sehe ich nicht, deswegen muss ich da mal reinklicken. Also, ist auch immer schön, wenn du im Auto fährst und das dann so suchst. Ja, genau. Und sagst, okay, ich habe jetzt 7, irgendeiner fehlt mir, wahrscheinlich die 5. Genau. Also wenn ihr nummeriert, dann einen kurzen Namen und eine Nummer dahinter oder die Nummer nach vorne. Das ist echt besser. Und ach, da fällt mir noch ein zweiter Punkt ein. Gestern habe ich noch den Sonntag spazieren gemacht, einen schönen Multi von, Mensch, hatten wir auch schon als Gast. Verdammte Hacke, ich vergesse die Namen immer. Sag mir sogar irgendwas. Ja. Ach, wo Mensch, der macht auch immer besondere Caches. Kommt aus Hamburg, war mal als Gast bei, damals noch bei Marco, glaube ich, und mir. Wo ist die? Nee. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ziggy Bär. Nee. Egal, er hat den Sonntag spazieren gelegt und, der hat, was wollte ich jetzt überhaupt darauf hinaus? Ach so, genau. Und was da auffiel, ist, diese Texte in den Wegpunkten hinterlegen. Das ist für GPX-Besitzer, also für GPS-Benutzer auch immer die Hölle. Weil das siehst du nicht, die Texte. Ich stehe an Platz 1 und suche mir den Arsch ab. Und irgendwann gucke ich mal auf Handybeschreibung. Und da steht dann in den Wegpunkten beschrieben drin, was man tun soll. Das ist blöd. Ja, wir konnten uns einig werden. Er ändert das auch, aber... Ja, wenn du das GPS nimmst, siehst du das. Eher, wenn du reinguckst in den Wegpunkt richtig. Wo liegt denn der Cache? Der kommt mir so bekannt vor. Das ist doch bei dir da oben, in der Seewe, die Ecke da. John? Richtung Maschen so raus da. Nee, nicht John. Hier, Panzer, nee, Tobias. Weiß ja nicht, oder Thorsten. Thorsten, Also von Panzer Tobias. Ach nein, Mensch, Fami. Nein, der macht auch immer eher hübsche Caches. Ach, hier, die mit den Playmobil-Figuren. Nee, das ist ja noch ein anderer. Och, ich komme nicht drauf. Ey, leck mich. Das ist so schlimm, wenn man nicht drauf kommt. Ich finde das ganz. Altersdemenz. Die Hölle ist das. Ey. Das ist so scheiße. Ach, gib mal her das Gerät. Die habe ich noch nicht übertragen. Das heißt. War das der Paradeplatz, wo dieser Cash auch liegt? Deswegen dieser Tusch. Das war der Paradeplatz? Ja, da dran vorbeigefahren. Da siehst du die Queen auch irgendwie in so einem. Die standen alle links und rechts. Okay. Und die Queen fuhr da gerade mit ihrem. Also die Queen war hier. Ja, vor allen Dingen siehst du auch, wenn du da jetzt hinguckst, ist ja auch eine schöne Dings hoch hier, schöne Allee. Dann macht das ja auch Sinn. So, wo kann ich denn hier nochmal da unten gefunden anzeigen? Denn den habe ich doch gestern erst gemacht. Der muss doch hier, Sonntagsspaziergang. Jetzt werde ich gleich wieder, genau so heißt er. Und ich habe dir noch nicht mal direkt angerufen, obwohl ich seine Nummer sogar habe. Oh, ja. Ich hätte dann Gen Schmidt angerufen. Party Fraction, haha. Ach. Mensch, und der legt schon immer besondere Caches, muss man sagen. Also, dass es zumindest nichts hingeschmissen ist. Weißt du, woran mich das hier erinnert? Wir waren damals, als ich beim Bund war, mit unserer Artilleriebrigade in Kanada. Ach ja, das kann ich mir vorstellen. Da war es dann auch so eine Gegend und dann fährst du mit deiner Haubitze, also das ist ja ein großer Panzer, praktisch durch die Gegend und musst den jetzt tarnen. So wie das jetzt, wo tarnst du den dann? Ja, am besten einfach so in so einem Grau-Beige. Ja, nee, am besten immer in der Nähe eines Baumes. Weißt du, damit so ein bisschen getarnt ist. Ja, okay, drüber. Ja, das ja. So, für den Gegner natürlich super cool. Da stehen 5 Bäume. Wollte ich gerade sagen, der braucht nur die Bäume beschießen. Das kenne ich auch immer, ja. Darunter stehen 5 Haubitzen. Also man muss das aber beschreiben. Wir sind im Prinzip so rundherum, kann man 3 Kilometer weit gucken und das ist alles Wiese. Und ab und zu einzelne Bäume. Ja, so ein paar Birken sind dazwischen. Aber und man schaut dann praktisch, ja, die werden das ab. Das wird hier alles eine Kaserne gewesen sein. Das ist jetzt einfach renaturiert. Ist das nicht Übungsplatz sogar gewesen mit? Ja, ich glaube, so eine Kombination. Ja, na gut, die Panzer fahren jetzt nicht an den, vermutlich schon, aber die Gebäude, die hier standen, waren wahrscheinlich etwas größer. Und also ist schon eine skurrile Gegend. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, mal herzukommen. Auch Schneverding, der Nachbarort, ist eigentlich sehr schön. Da gibt es auch viele Caches, die sind auch sehr schön. Ja. Da kann man auch immer viel wenn sie reisen, wie heißen das hier, die Reiher, da kann man gucken. Ja, und da gibt es doch diese Runde um Schneverding. Oder ja, sehr schön, ich glaube 20 Kilometer fast. Ja, aber alles sehr toll gemacht. Aber sehr schöne Geschichte, ja. Schneverding also, lohnt sich echt zum Cachen, finde ich. Jetzt nicht einfach irgendwo eine Dose hingeschmissen, so wie hier auch, sondern so wie hier auch nicht so, sondern immer noch ein bisschen was drumherum gebastelt. Ja, oder ja, irgendwie was so ein bisschen, diese kleine Aha-Effekt, den man braucht. Also ich finde diese hier auch gar nicht übel. Nee. Also die haben alle Kleinigkeiten so. Ja, das ist schwer so Montana, ne? Ja. So auf längere Sicht in der Hand. Ja, weiß ich. Gewöhnt man sich aber dran. Aber so für altersgerechtes Gucken, weil man nicht mehr so kann. So, was hatten wir eigentlich noch? Die Stade haben wir durch. Ja, also das werden wir wirklich. Man glaubt uns das ja immer nicht, aber wir wünschen dem Event wirklich immer alles Gute. Ja. Ich werde auch hinfahren. Also wenn das Wetter gut ist, ja. Wenn das Wetter gut ist. Fahr ich mit dem Motorrad hin. Und also ich weiß gar nicht, woher immer dieser Kundenot. Wir haben auch diesen Mega in Hamburg immer alles Gute gewünscht. Da kannte ich den Owner, deswegen wusste ich, da wird nie was draus werden. Da wird nichts. Und wenn dann natürlich auf Nachfrage und auf auf Nachfrage von auch Besuchern nichts kommt und der anderweitig wieder Events reinstellt. Das ist schon seltsam, ne? Dann muss man das ja auch mal realisieren dürfen. Ja, ich befürchte auch, der wird noch irgendwie Phönix aus der Asche kommen und uns ad absurdum führen, was ich ja begrüßen würde. Ja, dann. Also, ich glaube, dann wird's kein Mega mehr. Also Stade werde ich auch, bis es soweit ist, gerne immer begleiten und mal wieder erwähnen und einstreuen. Auch wenn wir nicht offizieller, was war das, Medienpartner sind. Ja, das ist. Ach Jungs, man kann sich auch so irgendwie, hat sowas von Selbstüberschätzung, finde ich immer. Also noch sind wir, glaube ich, nicht so weit, dass wir für Events Medienpartner waren. Also sorry, wenn ich da immer wieder mal drauf rumhake, aber ich finde das immer so, ich reagiere da immer sehr schnell drauf, wenn die Leute sich so überhöhen. Ja, das ist, vielleicht ist man da auch ein bisschen stolz, wenn man das so ist, aber letztendlich muss man einfach sagen, wir betreiben ein Hobby, wir schreiben einen Blog, wir machen einen Podcast, wir machen irgendwas. Ja, deswegen werde ich trotzdem nichts mehr werden als andere, mein Gott, ey, also, und da mit einem Medienpartner zu reden, ey, bitte, also, woher kommt eigentlich immer dieser Wunsch irgendwie, was Besonderes sein zu wollen. Das wird mir auch nie so richtig. Das kann ich dir sagen, weil du machst jetzt irgendwas, du redest raus in die Welt. Du kriegst ja im Regelfall positives oder Beschädigungsfeedback zurück. Naja, der ist bei uns eher durchwachsen. Ja, aber du kriegst es halt zurück und dann nimmst du es nach da. Ach so. Und dann steigst du ja auch in deiner Selbstachtung. Du kriegst ja, also wenn jetzt ja 100 Leute sagen, du bist cool, dann denkst du, oh ja, ich bin echt ein guter Macker. Ja, aber geht dir das so? Nee, aber fang mal auf, da muss man sich selber reflektieren, das nicht an sich rankommen lassen. Dann denkst du, du bist gut. Aber du weißt ja, draußen sind vielleicht 100.000 Leute. Ja, genau, die Scheiße finden. Also ich habe immer eher das Gegenteil. Ich mag das überhaupt nicht, gelobt zu werden. Da kann ich überhaupt nicht gut mit umgehen. Das ist auch meistens, kommt da nichts Gutes bei mir. Kannst du das lesen? Ja. Okay, dann wir lesen das jetzt mal nicht lang. Wollte ich gerade sagen, wir. Man ist auch so im Modus so bei Geocachen, dass man das dann raus, alles gleich raushaut. So, dein Teammitglied hier, nimm mal, mach mal, fertig. Nee, also bei mir war auch tatsächlich, also mit dem Podcast, das fand ich immer spannend, schon aus technischer Sicht. Aber ich kann nicht behaupten, dass mir das jetzt irgendwas Selbstbewusstsein oder so bringt. Das hatte ich auch vorher genug. Aber ich habe immer noch so die Hoffnung, dass wir irgendwas bewegen. Ja, das, ich weiß noch nicht so genau, was. Ja, man, ich glaub, hier besonders. Man muss es aber schon mal so sagen, dass die Leute auf dich ja auch anders reagieren. Ja? Du bist manche überlegen dann schon ganz genau, was sie dir plötzlich sagen. Ja. Andere reden nicht mehr mit dir, wenn ja, du mal stimmt. eine Meinung vertreten hast. Ja, und andere reden halt, ja, oder himmeln dich so an. Man ja, muss halt da das Niveau finden und dann kommt man auch ganz gut zurecht. Der Diskurs ist, geht mir dabei immer zu knapp. Ich sage ja gerade jetzt, fand ich so geil, wo dieser Soziopod kam, wo ich dachte, boah, solche Gespräche möchte ich auch mal führen. Aber andererseits, wenn alle nur so sprechen, wird es auch langweilig. Also ich finde unser Format da eigentlich auch mal ganz angebracht. Mein Gott, ich kann mich da genauso gestellt unterhalten wie im Soziopod. Aber ich finde einfach, gerade jetzt so bei so einem Hobby wie Geocaching, finde ich dieses boulevardeske Ausdrucksweise viel angebrachter, weil man das dann in den richtigen Kontext setzt. Nämlich, Jungs, ist ein Hobby, zur Not drüber lachen und weiter geht's. Na klar kann man sich mal aufregen, aber das muss dann auch eine Stunde später vergessen sein und nicht so Kleinkriege und ja, boah, ist ja, ey. Ist ja auch im Hamburger Raum gang und gäbe. Ich mag den nicht und der mag ja, den oh, das nicht. Ja, oh, nicht nur in Hamburg. Wert, ja, auch nicht einer gewissen Komik, dass ja. jeder gegenüber Statistikern eher negativ eingestellt ist. Das finde ich auch immer geil, ja. Wenn sie selber vorher schon Statistiker waren. Ich glaube, ja, ja. du machst in deiner Geocaching, in der Ausübung des Hobbys auch immer mal so eine Phase durch, wo du sagst, oh, jetzt muss ich hier echt irgendwie am Anfang gerade... Jetzt muss ich hier einfach mal Punkte bringen. Ja, ja, ja. ja. Geht's ja nicht. Also meinen Zähler erhöhen, ja, damit klar, ich wahrgenommen werde. Und dann entscheidet sich das. Entweder du bleibst da dran oder du sagst, oh, ich ziehe mich gerade zurück. Ich habe momentan so eine Phase, wo ich sage, pff, ja, ich cache. Also ich fahre so irgendwo hin, genau, ja. das Ding an. Ja, genau. Oder auch so nicht. Viel, wie man Lust hat gerade, ja. So, und aber jeder hat natürlich seine Berechtigung. Ich finde nur, seine Berechtigung haben sie dann immer nicht, wenn man das Hobby viel zu ernst nimmt. Wenn man sich ja. nur noch in diesem Hobby definiert. Das ist schlimm, ne? Da habe ich echt, da tun mir die Leute richtig leid manchmal. Also ich merke das jetzt auch beim Motorradfahren wieder, jetzt, wo wir jetzt wieder mehr Motorrad fahren. Ja, ey, ist da ist genau das Gleiche. 300 km/h, viel zu schnell, was der Schwachsinn, kann man nicht mehr genießen. Oh, Junge, bleib ruhig, ich finde es auch Schwachsinn, aber wenn einer Bock drauf hat und das genießt, dann genießt er das, dann sieht er das halt anders wie du. Lass ihn doch einfach machen, solange der nicht hinter mir fährt und drängelt, ist mir das doch egal. Also ich war mal auf einer Weihnachtsfeier oder auf so einer Geburtstagsfeier so eingeladen mit noch einem Kumpel. Und wir waren die Einzigen, auf die Geburtstag waren, die nicht Motorrad gefahren sind. Oh. Das stellte sich dann irgendwann mal so ziemlich am Anfang heraus und dann waren wir auch durch. Ja. Wir waren einfach nicht cool. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Wobei das heute sowieso eine seltsame Szene ist. Das sind heute alles so 50-Jährige, die auf Tausendern und größer rumfahren, die aber eigentlich das Motorradfahren selber gar nicht leben. Sprich, da gehört auch mal Zelten zu, da gehört auch mal... Ach, das Motorrad ist eigentlich das Unwichtigste. Weißt du, früher hat mich nie einer gefragt, was ich fahre, sondern wenn du irgendwo zum Motorradtreffen gefahren bist, das ist einfach eine Lebenseinstellung gewesen. Heute ist es so, die ganzen 50- und 60-Jährigen versuchen nochmal, ihre Jugend zurückzuholen, sind früher nie gefahren und meinen jetzt, das Wichtigste wäre, da ganz viel PS unterm Arsch zu haben. Du siehst ja immer bei den Harley-Days, wenn die ganzen Rechtsanwälte und ja, Ärzte oh ankommen. Gott. Ist natürlich anstrengend mit einer Harley, wenn man mal sagen, wenn man jetzt mal in Frankfurt lebt, hier hochzufahren. Ja, das wird auf Anhängern transportiert, ja, ja. Genau. Ich weiß. Und dann steigen sie hier wieder auf und tun so als Born to be Right. Weißt du, was du machen musst? Du musst mal hingehen und dir den Hinterreifen angucken. Dann siehst du, wie weit der an der Seite nicht benutzt wurde. Dann siehst du, wie oft Kurven gefahren wurden. Das Dorf der tausend Sorgen. Sind wir überhaupt da? Oder? Ja, nur noch 17 Meter. Ich meine, wir können es jetzt mal durchlesen. Bombardierung verschont. Flüchtlingslager, 46. Schulspeisung und Flüchtlingslager, das könnte man auch mal sehen. So seine Schulspeisung und Flüchtlingslager. Hast du dir eigentlich diesen Diskurs über die Migrationspolitik angehört im Soziopod? Nee, noch nicht. Das ist der vorletzte, nicht der letzte, sondern der vorletzte. Ja, muss ich mal rein. Also ich finde das sowieso alles sehr seltsam, was da betrieben wird. Was wollen wir mit B gleich 6 anfangen? Steht hier nämlich auf der Tafel drauf. Aber noch 13 Meter. Ich weiß es nicht, das ist wahrscheinlich was anderes. Ja, aber nee. Hast du die Beschreibung des Hier steht Geocaching Project Camp Rhein-Seele. Ja, aber hast du die Beschreibung nicht gelesen? Nee, ich euch bist du bescheuert? Ich fange doch nicht an, hier zu lesen. Guck mal drauf. Ja, aber es sind noch 12. Ich glaube, es sind 4 und 3. Ja, aber irgendwas müssen wir... Gibt es hier noch einen Bonus? Den habe ich natürlich nicht mit, weil Fragezeichen kriege ich ja nicht. Ach, da hinten ist der mit seiner Hühnerfarm bestimmt. Nee, der hat da so eine richtige Farm irgendwie. Sowas gibt es hier auch, so eine Art... Eine Bank, in die man nicht reinkommt, auch sehr sinnvoll so. Nee, das ist ein Kunstprojekt. Ja, ich weiß. Kunst ist immer, ja. Hast du was entdeckt? Nee. Muss ich mich jetzt bücken? Ja. Ja, das ist gemütlich, ja. Ich bin langsam alt. Also, es ist auch toll, wenn wir die Bank jetzt hier absuchen. Das ist wirklich. Also, wir haben jetzt hier so eine Bank, die ist, ja, wie soll man sagen? Die ist komplett geschlossen. Das ist eine kreisrunde Bank und in die kommt man eigentlich nicht rein. Und das ist wohl die Kunst da dran. Ich lese mal die Beschreibung bei so einem Multi. Da gibt es eine Beschreibung? Ja, ja. Besteht aus Start, zwei Zwischenstationen und Final. Zwei Zwischenstationen? Ihr sucht jeweils physische Hinweise. Okay. Also was ist bei Station 2? Ja, da vorne steht B gleich 6. Soll ich da irgendwas mitmachen? Ja, aber der muss ja irgendwas bedeuten haben. Ach so, eine ganz spezielle Flache. Ja, hier ist was. Ja. Oh. Kescherhund. Kescherhund, ja. Auf der anderen Seite steht jetzt was drauf, oder? Oh ja, da stehen Koordinaten. Ja, ich würde sagen, ich halte es mal fest. Ja. Oh. Ich hab's. Hast du es? Ja. Okay. Und ich lese sie laut vor, wenn ich sie halte. Ja, du liest laut vor. Also, liebe Beginner bei diesem Hobby, ihr seht, Multis, Beschreibung lesen wird überschätzt. Alter, 50. Erstmal gucken. Beschreibung ist für Feiglinge 50 0 Watt. Ach, okay. Ich hatte mal einen Multi, der bestand praktisch immer aus derselben Koordinate, nur viermal übereinander. Da musst du auch erstmal drauf. Ah, das ist ja auch nicht mehr erlaubt. Alles klar. So, da lachen die drei Steine da. Immerhin hält sich's jetzt einigermaßen mit trocken. Der Füße. Ich glaube, hier links hoch. Hier nimm mal. Also der nächste ist übrigens auch ein Multi. Oh, das ist der Pilz, an den ich vorhin schon dran gestoßen bin. Jetzt ist er hin. Ist das richtig hier hoch oder was? Ja. Das ist ja nicht hier. Was siehst du nicht? Ach so. Okay. Dann jetzt nicht überfahren lassen. Haben wir eigentlich überhaupt keinen Inhalt diesmal? Ist auch vorsichtig. Nicht überfahren lassen ist ganz gut. Moin. Na? Moin. Na, kennst du mich noch? Ja. Müssen wir jetzt stoppen? Ich wollte mir das Porto sparen. Das ist schon seit Wochen bei mir rum. Sauber. Jetzt müssen wir das durch die Gegend tragen. Na super. Was ist denn das Schönes? Du bist übrigens live, ja? Das weißt du. Live ja nicht. Doch. Ja, ja in der Aufnahme, ja. Immer da reinsprechen. Hi. Hi. Hey. Bulettentapier. Ja, ich denke mir das. Wir haben da einen beschissen gewarteten Cash gerade gemacht. Ja, das habe ich mir gedacht. Und den anderen nicht gefunden. Ja. Welchen anderen? An der Fontäne. Panzerwaschanlage. Ja, der heißt Fontäne. Ja. Ist er nicht da? Ja. So gucke ich einmal hin. Also normalerweise. Wieso ist das deiner? Ich habe das mal jetzt mal mit angefangen zu planen. Spoilers müssen wir ausschalten. Nee. Nein. Und das dann ist irgendwann. Cash. Und irgendwann ist dieses Team so ein bisschen in zwei geraten und dann. Okay. Ah. Im Finalen liegen war ich nicht mehr beteiligt. Die Planung habe ich mitgemacht, die Cash ist nicht mehr, aber ich weiß, wo sie liegen. Ne? Alle ineinander zickig, oder was? Naja, wir waren ein paar mehr und danach waren wir noch drei und dann wollte einer einen Alleingang machen. Ah. Cool. Er ist aber komplett durchbeschriftet, ja? Ja, das war nicht leicht. Ne? Ich werde das zu Hause mir genauer gucken. Was ist denn noch alles drin? Ah, guck mal. Für die Hörer mache ich jetzt auch mal ein Foto. Ja, da rein. Ist da eine Nummer dran? Das ist schlecht, immer so rum. Nee, ich wollte eigentlich. Ach, kann ja seinen eigenen Token. Ach so, ich wollte aber da alles mitnehmen. Willst du auch noch auf das Foto drauf? Nein, danke. Okay. Das ist auch eine völlig dicke Hose hier. Ich dachte mir, welcher Idiot fährt mich jetzt hier um mir? Das wäre auch mal live im Podcast angefahren, oder? Nun, ich dachte, das lag schon vier Wochen bei mir rum. Neulich hast du geschrieben, Mensch, ja, hast du es gab nicht mal was zum Nikolaus. War echt deprimierend. Machst du das nicht? Jetzt fährst du nicht. Ach, hat ich so getwittert? Ich hatte getwittert. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte es nicht angedeutet. Ja, das ist, der haben wir, musst du bemängeln. Als wir da neben dem Tisch entstanden, hatte ich nochmal eben kurz. Das Logbuch sieht echt aus, als wenn da einer. Ich hab's natürlich jetzt wieder reingeschmissen. Einer halbiert hätte. Da ist nur, davon ab, dass es komplett voll ist, ist auch nur halb so groß. Ja, und deswegen, ich hatte es mal immer durchgelesen, es waren seit der letzten Wartung waren es irgendwie 40 Loks. Es passen aber theoretisch mit der Rückseite 70 drauf. Ja. Ich habe gedacht, die kommen. Sollen die Rückseite beschreiben? Nee, ist komplett. Aber wenn das natürlich jetzt halb ist, ist klar, dann macht das Sinn. Ja. Also halb ist. Das wie ist machst so du lang. Denn da die Wartung? Schüttelst du das selber raus oder was? Bohrmaschine. Ja, siehst du, ich hatte einen Akkuschrauber. Hatte ich mit, aber ging, ich habe Akkuschrauber nicht, aber einen normalen Schrauber, das war mir zu aufwendig. Ja, das ist aufwendig. Ja, das dauert mir zu lange. Ja. Ich das jetzt hätte ich es unten reingelegt, dann hättest du es gleich gehabt. Na, kein Ding. Nächste Woche habe ich Urlaub, also die Woche drauf und dann. Obwohl, ich habe es ja oben noch nicht bewegt. Immer. Wahrscheinlich liegt es oben. Kannst du oben vielleicht noch raus. Kann ich vielleicht noch mal gucken, ja. Wo soll denn der andere sein, da? Weißt du das so? An dem Baum oder was? Linke Ecke von dem Becken. Wenn du davor stehst, jetzt rechts ist die Auslösung, die funktioniert jetzt. Ja. und dann ganz links an der Ecke, wo es hier quasi hier wieder die Richtung geht. Haben wir das falsch berechnet? Nee, unten am Zaun dann. Das ist nee, ja links die Ecke. Ja, das ist da, wo der Maschendrahtzaun beginnt. Ja, Geländermaschendrahtzaun. Die Koordinaten zeigen mir dann wenig auf dem Baum. Das siehst du eigentlich auch. Also wenn er nicht da ist, dann ist der, aber das glaube ich nicht. Das ist so ein Seil. Also das sieht man auch. Nee, okay, ein Seil ist definitiv nicht das da. Ist wir dachten, es wäre eine Sehne oder so. Nee, früher war es mal, früher gehörte der Früher war es eine Sehne, genau. Den kenne ich auch noch. Den habe ich auch gemacht damals. Genau. Und da habe ich auch wieder gesucht. Und jetzt habe ich ihn ein bisschen umgebaut, ein bisschen stabiler, weil das ist ja auch offiziell von der Stadt. Und wir haben gesagt, Mensch, wenn da jetzt einer reinfällt, dann muss er sich auch rausziehen können, wenn er so doof ist, da reinfällt. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir ein Seil mit einem Haltegriff dran. Und dann kommt irgendwann unten drunter, wird es ein bisschen dünner. Das ist der Nachteil, wenn das über Genehmigung läuft. Da geht doch eine Treppe rein, auf der anderen Seite. Ja, auf dem Gelände der Kletteranlage, ja. Aber hier jetzt direkt vorne kommst du halt nur raus, indem du halt kletterst. Nee, da ist vorne eine Leiter. Ist jetzt eine Leiter drin? Ja, ganz vorne rechts ist, wenn du da, wo du auch das auslöst, da ist auch eine Leiter, ja. Ah, okay. Das Auslösen weiß ich nicht. Da hat Heike sich nicht damals so mit Zufall raufgesetzt und dann zack. Geil geht. Ja, steht auf, zack, geht das wieder aus. Und wir sind ja immer nicht drüber gefallen, dass das die Scheiße war. Bis wir dieses Schild unten gefunden haben, wo es ja auch draufsteht für Doofe. Aber das hatten wir vorher nicht gelesen. Ja, nee, fand ich cool. Nee, dann ist der auch weg, siehst du? Ja, dann gucke ich dir gleich mal hin. Siehst du, das ist immer ganz toll, wenn man zwischendurch beim Podcast twittert, dann kriegt man auch. Ja. Wieso ist das von der Stadt? Es gab mal die Idee, wir haben einen Stammtisch hier. Ja. Und da gab es mal die Idee, Mensch, wir könnten doch, hier gab es so viele Caches und die Geschichte des Camps, die ist für Cacher zwar zugänglich, aber die ganzen Muggels kriegen davon nichts mit. Ja. Wir können doch mal zur Stadt gehen und stellen Schilder auf. Ja. Und dann ist jemand zur Stadt gegangen und hat gesagt, pass mal auf, wir wollen hier ein paar Schilder aufstellen. Ja, gute Idee. Wir wollen sowieso gerade Schilder aufstellen. Da geht er mit rein. Ja, klar. Und da hat das Ganze so eine Form angenommen, dass es quasi 2 Jahre Planung waren, bis diese ganzen Schilder entstanden. Ja. Zwischendurch sind wir dann wieder rausgeflogen, weil diese Förderung über den Naturschutzverein ging von der Lüneburger Heide. Und die haben gesagt, nee, aber das hat jetzt ja nichts direkt zu tun mit dem Naturschutz. Geocacher ist zwar gut und schön, aber das passt nicht in das Projekt, also es muss es aus. Dann hat die Stadt auch gesagt, die Schilder sind jetzt schon so weit und ihr habt euch die Mühe gegeben, wir stecken jetzt Geld vor und machen das. Und diese ganzen Schilder haben insgesamt, ich glaube, knappe 10.000 Euro. Cool. Ja. Staune, wer ist das? Schneeverdinger? Schneeverdinger, ja. Und deswegen, weil es halt offizielle Caches waren, musste halt ganz viel auf. Jetzt weht das hier so. Naja, es darf halt keiner reinfallen, es darf sich kein Kind verletzen. Gott. Und deswegen sind solche Sicherheitsmaßnahmen gemacht worden. Oh, geil, jetzt kommt hier noch der Schäfer vorbei. Ja, der Schäfer brüllt ganz schön rum. Ich dachte, der Schäfer wäre immer so. Nee. Also für die Hörer, man muss sich das vorstellen, kommt so einer mit seinen 100 Schafen gerade und 3 Kötern vor. Oh, die Kunden sind aber gut dressiert hier. Ne? Ja, die hat ihn im Griff. Der kommt ja schon die ganze Zeit rüber. Jetzt haben wir zum Beispiel hier, steht ein Auto quer, das ist schon mal gut, dann denkt er. Stimmt, hat er ein bisschen Sicherheit. Ja. Extra für ihn. Ja. Aber auch so wie ein Schäfer, man sich vorstellt, ne? So ein verlängert, was ist das, ein Regenschirm dann? Riesenbart. Und Bart. Oh, guck, jetzt haben wir alle rüber da. Ja, die wissen, ein geiles Straße. Bild. Es ist wie im Kindergarten. Straße, und da rennt noch ein Esel mit. Guck mal. Ja, die Wölfe. Cool. Wie für die Wölfe. Wenn ein Wolf kommen sollte, sind diese Esel, die machen so viel Lärm. Ach, die fangen an zu... treten sie auch aus. Also die wehren sich halt auch. Das soll angeblich bei Wölfen relativ guter Schutz sein. Deswegen haben doch viele Herden ein Wolf mit auf der Weide, ne? Ein Esel. Geiler Anblick, so 100 Schafe und dazwischen so ein kleiner Esel. Und die Hunde bleiben dann nicht da, oder wie, nachts? Na, ich denke mal, wenn ein Wolf kommt, wird ein Hund wahrscheinlich doch eher Probleme machen und abhauen, ne? Ah, der geht schon hin, aber der wird nicht lange überleben, ist das Problem. Ja, das sind ja 3 Hunde, ne? Also ja, aber der Wolf, der beißt einmal zu, ist ja kein Hund mehr übrig und umgekehrt. Ich gehe halt davon aus, dass der Esel auch mit im Stall nachts ist, ne? Ja. Aber das ist ja cool. Der fällt auch gar nicht auf, guck mal, so viel größer ist der gar nicht. Mhm. Der Esel unter den Schaf. Ich kriege richtig was geboten noch. Ja. Na gut. Dann lauf mal fleißig weiter. Ja. Viel Spaß noch. Oh. Ja, vielen Dank für das kommen noch, das weiß ich. Ja. Die ersten 3 hatte ich mal vor einiger Zeit gemacht, um zu gucken, ob das was für uns wäre hier für so eine Podcast-Aufnahme. Da fand ich die schon ganz gut. Also aus der Stadt, ich wusste nicht so genau, wer die gelegt hat, weißt du? Und wenn ich so sehe, Camp rein sehe, ich denke, mal gucken, aber doch, die sind bis jetzt gut gefallen. Vielen Dank, viel Spaß noch. Tschüss. Ciao. So, jetzt habt ihr mal miterlebt, dass so Live-Kommunikation in Zeiten. Ja, wie cool. Ach, guck mal, da ist auch eine Ziege bei. Oh. Da hinten rechts. Ach so, stimmt, ja. Das ist ja eine geile Mischung, ja. Ja, ein Tweet hat dafür gesorgt, dass Toilettenpapier uns eben nochmal besucht hat. Weil und jetzt ist geil, jetzt haben wir eine Toilettenrolle, die komplett beschrieben ist, bekommen. Das ist aber wirklich mal, das muss man hier lassen, ne? Das ist auch wirklich mal, das passt auch zu seinem Namen. Schön, dass ihr wieder Podcast seid. Nicknames richtig geschrieben. Guck mal, er hat auch recht hier. Schön, dass ihr wieder podcastet. Zur Ruhe setzen kann man sich, wenn der Deckel auf die Kiste genagelt wird. Ja, das trifft's. Sorry, eine Postkarte war nicht zu hart, was ich schon seit Zeit 2 bereue. Er schreibt sich hier drauf im wahrsten Sinne. Nicht, dass du das wirklich nutzt. Nee, das kommt echt im Keller. Das ist echt geil. So eine Klopapierrolle voll Beschriftung und 2 schöne Token dazu. Guck mal, der eine Hund, der scheint aber die Hecken zu haben hier. Da sind ja noch mehr Ziegen zwischen. Ein paar kleine auch noch. Den hier eigentlich an der Bahnstation gemacht? Den kennst du, ne? Wenn, ja, da gehe ich von aus. Den fand ich auch ganz gut. Das ist alles lange her hier. Den fand ich nicht so schlecht. Der war also in so einem. Das ist natürlich, wenn die Heidebahn vorbeifährt und du stehst da. Fährt die hier noch? Ja, hier fährt manchmal so eine Heidebahn. Ja, stimmt. Doch, hatte ich auch mal gesehen. Und da ist ja genau da, dann stehst du da und telefonierst. Ja, sieht ein bisschen dämlich aus. Das stimmt, mitten in der Walachei oder so. Aber witzig hier, der hat eine ganze Menge bunter Mix, ne? Schafe, Ziegen. Oh, die Ziegen riechst du jetzt aber auch. Ja, nee, das war ich. Nee, das kriegst du, glaube ich, nicht hin, ey. Boah, da kommt auch ein Dampf rüber, ey. Also ich kann es nur empfehlen, diese Cache-Runde hier zu machen. Die Caches sind wirklich schön bis jetzt. Die haben wirklich Spaß gemacht. Ja, und vor allem. Die Gegend ist geil. Die Gegend ist gut, ist Natur. Hier ja, sind zwar auch ja. Leute, aber die haben eigentlich immer alles, was selber mit sich zu tun. Die haben, wollte ich sagen, die sind irgendwie beschäftigt, ja. Und oder treiben ihre 100 Schafe hier gerade rüber. Ja, und man kann sich auch dabei wunderbar entspannen. Vor allem fahren hier sehr wenig Autos. Also ja, du aber hast, wenn sie fahren, fahren sie schnell. Ja, aber das war der eine. Aber so, guck mal, ansonsten bist du hier wirklich sehr allein unterwegs. Gerade ist aber auch nicht 50 gefahren. Ja, tue ich hier aber auch nicht, weil du hast ja auch hier den Vorteil, du kannst 30 Kilometer weit gucken erstmal, also ja, ob einer kommt oder nicht. Man muss sich das wirklich so vorstellen, das sind alte Panzerstraßen. Ja. Warum hängen hier eigentlich in jedem Baum irgendwie Flaschen? Guck mal. Das ist jetzt die 5. Flasche, an der wir vorbei. Ja, ich glaube, das bringt, wo du das von Autoschlüssel gesprochen hast, das macht mich jetzt auch ganz nervös. Naja, ich glaube, das bringt aber auch hier so ein, wenn das so. Wenn du nachts besoffen durchs Camp. Tja, die kommen abends hier alle nicht weg. Ich suche auch gerade verzweifelt meinen Autoschlüssel. Nee, das geht schon. Irgendwo muss ich den auch. Sieht auch ein bisschen aristokratisch aus mit seinem Schirm da. Diese Jacke ist auch scheiß alt und die taucht auch nichts, aber. Sie ist wasserdicht. Ah, ich habe ihn. Nochmal, also hier kann man wirklich mal einen Glascontainer hinstellen. Das war irgendwie jetzt die 7. Weinflasche und alle Rotköpfchen. Rotköpfchen. Naja, hier ziehen die bestimmt auch immer so Vatertag auch so gut lang, weil hier kommen nicht so viele Autos. Du hast trotzdem eine schöne Straße. Auch Bosel dürfte sich hier fast anbieten. Ich muss mir erklären für die Süddeutschen, was Boseln ist. Oh nee. Also es gibt mal, man isst hier um Norden gerne Grünkohl nach dem ersten Frost. Ja, stimmt, das muss ja und, Frost gewesen sein. Ja. Können wir eigentlich schon wieder eine Flasche. Also, wenn Glas teuer wäre, hätten wir jetzt Millionäre so lange. Stimmt. Ja, dann rennt man also meistens draußen bei Minusgraden rum und macht so kleine, neckige Spielchen und trinkt sich erstmal Mut an, wenn man das nicht erfüllt. Also wirft so einen Ball durch die Gegend. Also eigentlich sucht man Grund zum Saufen und dafür genau, hat man wieder eingefunden. Oh, was ist denn da? Ja, 11 Meter. Wohin? Hier bestimmt links. Und dann links. Trifft man sich... Ja, nehmen wir mal den da hinten her. Ist so ein Pfosten, ne? Dann trifft man sich dann im Restaurant, ist dann schön Grünkohl mit Pinkel. Und genau, haut sich die Birne dicht. Kohlwurst. Ja, der Pfosten ist ja hier ein bisschen. Da gehe ich auch mal von aus. Also die Caches sind wirklich, dafür, dass sie mit so einer Gemeinde zusammen gemacht wird, echt geil geworden. Kann man bestimmt umklappen, ne? Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann man, machen wir kaputt. Ist egal, erstmal kaputt. Ja, eine Schraube, da muss ich immer dran rumschrauben, ist ja klar. Ah ja, das ist auch mit Sicherheit zum Rausnehmen. Die Dinger sind sonst. Nimm die mal beide raus und dann kannst du es wahrscheinlich hochziehen. Ja, kannst du auf der anderen Seite rausnehmen, ich glaube. Erstmal? Ja. Und dann kannst du wahrscheinlich auf der anderen Seite. Genau, die andere Seite sieht nämlich so aus wie ein Deckel. Okay. Ich hoffe, das ist so richtig. Ja, sonst schmeißen wir alles weg. Jetzt? Ja, das hätte ich gedacht. Irgendwie umklappen oder so. Nein. Hä? Das wirst du ja wohl nicht aufschrauben müssen hier. Nö, das können wir auch nicht richtig vorstellen. Jetzt sind wir etwas überfordert. Warte mal, hier steht verboten. Ja, verboten. Unbefugten ist der Zugang verboten. Was steht da drunter? Das kann ich gar nicht lesen. Das ist ja sehr seltsam. Also wir haben jetzt hier so eine Wir haben die beiden, ach so. Ja! Oh, wie dämlich, oh Mann, ey. Es steht auf dem Abgeschraubten, man muss es mal dazu sagen. Oh Gott. Also wir haben uns jetzt tatsächlich an Dämlichkeit selbst übertroffen. Jetzt musst du peilen, kriegst du das hin. Ja. Peilen ist ja auch mal so ein Thema. Nö, bei den neuen Garmin-Geräten. Nö, wieso, ich setze einen Wegpunkt, den suche ich aus, dann gehe ich unten auf diese Auswahl-Ding und sage Wegpunktprojektion. Also ich lege immer zwei dafür an allerdings. So, was habe ich? 325, das kann ich ja sagen, 325. Nee, kann ich nicht sagen. Weil, ja. Du hast ja gesehen, wie doof wir uns angestellt haben. Ja. Naja gut, aber vielleicht ist durch diesen Berichterstattung geht es vielleicht ein bisschen einfacher für die Nächsten. Wir könnten sagen, man sollte sich also das, was man davor findet, auch angucken. Dann ist es eigentlich ganz einfach. Hast du alles? Ja. Na, mir ist mal aufgefallen, wie wenig Leute peilen können bei diesem Hobby. Echt? Ja, also peilen stellt immer viele Leute vor. Ja, das ist doch gar nicht so. Ja, aber hier, na, das ist ja eine seltsame Richtung. Ja, also ich musste mir das am Anfang auch einmal im Handbuch angucken, wie das gehen soll. Aber dann fand ich es auch irgendwie sehr eingängig. Oh, jetzt gehen wir in den tiefen Wald rein. Und das unten ohne, oder wie war das? Das Bild hat ja wieder Aufregung versorgt. Ja. Ja, das ist auch komisch, jetzt mit dem Karton voller Toilettenpapier hier durch den Regennasse. Da hinten würde ich sagen, da müssen wir hin. Das da, ne? Ich denke auch. Also man sieht den Final bei, was sind wir jetzt eigentlich, Nummer 9? Nee, 8, ne? Also ich habe das... Bei 8 oder 9, egal. Ich habe mir nicht vorhin gesagt, dass das alles nummeriert ist, das habe ich einfach nicht geschafft. Also bei 8 oder 9 jedenfalls sieht man den Final, wenn man dann die Stationen gelöst hat, schon relativ von Weitem. Wobei das auch natürlich richtig sein ist, ne? Wo es da abgebildet ist. Ja, also... Limit of Cache Area, das können wir zumindest sagen. Wie geil. Also die haben hier schon großartige Arbeit geleistet, die Jungs. Egal, wer das jetzt war, ich weiß es im Einzelnen nicht. Aber auf jeden Fall tolle Cache-Runde. Ich hätte das nicht so gut erwartet. Ich hatte so meine Befürchtungen. Aber das ganze Gegenteil ist geworden. So. Gut. Also ist das Schild, aber... Ja, wir nehmen das da hinten. Guck mal, da steht ja... Was? Wo? Ja, geh mal durch. Wo hast du das? Ach, da! Ja. Auch mal gut, dass wir Herbst haben. Ach, geil, passen Panzer drauf. Genauer beschreibe ich es jetzt nicht. Ja. Oh. Aber sehr schön. Also, top. Gibt's gar nichts. Welcher war das jetzt? Das müsste der gewesen sein hier. Nummer 10? Nee. Hä? Oh, ich weiß gar nicht mehr, welchen ich gemacht habe, ey. Nee. Doch, Nummer 9, das war der dann auch, glaube ich. Genau, Limit of Care. Da steht auch der Titel, passt schon zum... Das war Nummer 9 und ich meine, einen wird es noch geben. Genau, einen gibt's noch. Ja, okay, der ist 600 Meter von hier, den werden wir noch mitnehmen. Den meinst du, den Multi? Ist das ein Multi, ja. Hast du mich mit eingetragen, auch? Nee, ich trage dich die ganze Zeit schon nicht mit ein. Dieses ist der 10. und letzte Cache der Runde und auf dem Weg zum Finalbehälter findest du die letzten Informationen, den Hinweis für den Mystery-Bonus sowieso. Also da haben wir nicht einen Hinweis von genommen, deswegen können wir den jetzt nicht machen. Nee. Wie doof wieder. Haben wir den Bonus versiebt. Und hier stört es mich fast ein bisschen, weil die Runde finde ich so gut, dass ich das Gefühl habe, da könnte man was verpasst haben. Muss ich gestehen. Also der war bis jetzt... Ja, aber du hast ja die drei anderen auch schon gemacht vorher. Also wir hätten die Zahlen eh nicht Stimmt, gesehen. Stimmt, ja, wir hätten jetzt gleich den Poilettenpapier anfüttern können. Umnieten können und sagen, gib uns die Koordinaten für den Feind. Wir haben schon wieder anderthalb Stunden jetzt gequatscht und irgendwie inhaltlich noch nicht viel gebracht. Doch. Also ihr müsst heute damit leben, es ist halt die Weihnachtsfolge sozusagen. Das ist etwas Freestyle und so ein richtiges durchgehendes Thema haben wir nicht. Wir bescheren uns heute mit Kuchen. Naja, ich hatte ja mal angedacht, als Thema zu nehmen, D&T-Wertung heute und gestern. Ja, das dachte ich, machen wir gleich was im Kaffee. Ah, okay, genau. Das ist gut, das passt. Dann muss ich nur in den Beitrag schreiben, bis wo dieser Outdoor-Teil ging. Für denen, die das so sehr auf den Sack geht, dass sie das nicht hören wollen. Die können dann vorspringen. Also ich weiß gar nicht, ob das den Leuten so auf den Sack geht. Nee, ich kann das nicht beurteilen. Deswegen nur mache ich es vorsichtshalber, weil das macht ja nicht viel Arbeit. Und dann können sie halt zur Not, da kann man ja glaube ich irgendwie auch so ein... genau, dass sie da auf Knopfdruck nach vorne springen können. Also ich mag solche Lava-Podcasts eigentlich ganz entspannt, weil ich höre es ja wirklich auch immer nur während der Fahrt. Ja, geht mir auch so. Also da kann man sich ganz gut drin verlieren. Ich mache es beim Cachen oft noch, dass ich tatsächlich die Kopfhörer mit habe und dann, wenn das so Wandercaches und so sind, dann höre ich mir das an. Wenn ich alleine unterwegs bin, freitags. Ja. Das mache ich dann eher nicht. Ach naja, wenn ich vom Cache dann ankomme und was suchen muss, dann schalte ich so lange aus. Dann geht ja über den Kopfhörerknopf. Das wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee. Ich meine, man langweilt sich ja schon irgendwann doch schon mal. Irgendwie. Ja, man kann ja auch gucken, ohne dass man. Deswegen kann man ja einen Podcast im Ohr haben. Da nehme ich zum Beispiel nicht diesen Soziopod, weil das ist mir. Da muss ich mich echt drauf konzentrieren, weil ich das auch interessant finde. Das kann ich nicht so an mir vorbeiseiern lassen wie manch anderes. Ha, Straße. So, der letzte Podcast. Der letzte Cache. Oh Gott, mit der letzte Podcast muss ja langsam vorsichtig sein. Die kriegen ja alle schon so Herzattacken, ey. So. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer jetzt eigentlich aktuell da noch überhaupt Podcast. Ich weiß, dass der Hamburger ja auch ein bisschen kürzer getreten ist wohl. Der Podcast. Ja, der Cash-Podcast jetzt weg. Dann sind noch die Koblenzer, der Podcast-Tee. Wer ist denn da noch? Ich weiß das gar nicht in der Liste. In der Süffel-Liste. Na, unsere Neuwied. Ach so, ja, da gibt es natürlich einige, die nochmal so ausnehmen. Ich gucke mir jetzt ganz ehrlicherweise nicht an und. Nee, die Liste habe ich mir nochmal durchgeguckt, jetzt wo das wieder war. Aber da fiel mir ja auf, dass wir jetzt dann alphabetisch endlich mal. Jetzt sind wir auch mal einmal im Leben an erster Stelle. Nee, warum? Ja, weil. Mit D an. Ja, und wer kommt vor uns? Wie heißen die denn aus dem Münsterland? Heißen die fangen die an? Nee, die heißen ja GC Münsterland. Stimmt, von GC ja. Nein, wir sind jetzt vorne da. Naja, dann einmal noch den. Ja, da ich. Geocaching-Podcast. Ich wollte sagen, ich wette drauf, dass jetzt im nächsten Podcast mit A kommt, alleine schon nur deswegen. Weil, ganz ehrlich, manchmal ist das Gefühl, ist aber beim Podcast mittlerweile genauso schlimm wie beim Cachen. Es kommt einfach drauf an, immer ganz vorne. Oh Mann, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Vor allem ist es auch ein bisschen windig und kalt. Ja, also jetzt bin ich auch froh, dass wir zum letzten kommen. Den Bonus haben wir dann ja nicht, macht auch nichts. Hast du ja eigentlich die Straße von diesem Café notiert? Nee, ich dachte, ich fahre hinter dir her. Und okay. Oder wir lassen dein Auto hier stehen und fahren eben. Schulstraße irgendwie. Ja, fahren wir da hin. Nee, wir fahren da. Ist ja einfach. Ich hatte nämlich geguckt, eben wegen mitnehmen. Das wäre aber ein ganz schöner Schlenker gewesen. Da. So muss ich ja nur eine Straße rauffahren und dann lange fahren. Die 71er, ne? Da fährst du die ganze Zeit. Ja. Ist das die 71er? Ist das nicht die 3? Ich glaube, es ist die 3. Naja, Richtung Solter jedenfalls runter. Ach nee, stimmt. Einmal muss ich abbiegen unterwegs. Stimmt. Einmal geht es so rechts ab. Ja, und ich komme ja praktisch über Welle dann dazu gefahren. Ja, genau. Über Welle fahre ich dann ja, aber Welle ist schon fast hier. Also von daher, das Herfinden ist nicht schlimm und obwohl es fast 40 Kilometer sind, bin ich in einer guten halben Stunde hier. Und ohne, dass ich zu schnell fahre, sondern es ist wirklich, weil es alles Landstraße ist. Da fährt auch kaum einer. Wer will schon nach Schneverdingen? Also ich sage mal, das macht dir bestimmt wirklich Spaß im Sommer oder ja, wenn richtig Schnee liegt. Wobei muss man dann sehen, ob da alle Caches auch zu machen sind. Ne? Ah, bei Schnee könnte es schwierig werden. Dieser hier ist dann schon mal die Hölle. Ja. Naja. Ja, da muss schon buddeln. Ja, das siehst du schlicht nicht. Ja. Naja, da also. Da ist auch noch ein Hinweis drin. Weißt du, von links irgendwie. Ja, das kann es natürlich auch. Also ich habe auch bei Schnee, da sind meine Zeiten echt vorbei. Also da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Regen, das geht noch, aber Schnee, nee. Machst du Nachtcaches gern bei Schnee mit meiner Skihose? Ja. Ja, aber da ist es immer mit dem Reflektieren so ein bisschen schwierig, bei Schnee treiben vor allen Dingen. Wo müssen wir denn links? Oh mein Gott. Jetzt muss man sich vorstellen, der Regen kommt praktisch nicht ganz senkrecht. Nee. Eher quer von vorne. Und wir gehen jetzt auf eine Freifläche ungeschützt. Ich weiß gar nicht, ob die das für den Mikro sind. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich werde jetzt auch die Mikros einpacken erstmal. Das hat keinen Sinn, weil es wird dann zu laut durch den Wind. Drucken jetzt mal den Karton. Und dann machen wir nachher im Café nochmal weiter. Aber das hier hat jetzt im Moment so gar keinen Sinn. Oh, Hold is on. Ja, ja. Ja, der hat auch schon immer Ausschlag hier, weil es zu laut für ihn ist auf den Mikros. Ja, mach schon. Zack, ich hab jetzt gewonnen. Oh Gott, nicht, wollte meinen Schlüssel gerade hinlegen. Ja, das ist jetzt alles zu spät. Ich hätte ja auch statt der Mikros einfach die nehmen können, die da dran sind. Aber ich weiß nicht, wie ich die ausrichten muss. Deswegen benutzen wir jetzt einfach mal die Outdoor-Mikros indoor weiter. Jetzt sind wir im Kaffeeschnittchen. In Schneverding. Ja, im Zentrum der Macht. Ja. Ganz ehrlich gesagt, haben wir über Yelp mal eben kurz aus. Wir wollten irgendwie noch so eine kleine Zusammenfassung irgendwie uns mal hinsetzen. Ich habe über Yelp da mal ein bisschen ausgewählt und da war das Schnittchen eigentlich sehr positiv bewertet worden. Und von der Atmosphäre, wir haben uns jetzt in das Separé verzogen, das muss man so sagen, aber ansonsten. Das ist schon gut voll hier für diese Uhrzeit. Es ist 11.30 Uhr und das Ding ist voll. Aber hier gibt es auch Frühstück und Mittagstisch. Also, und wir haben. Was hast du? Wir wollten erst das Freundinnenfrühstück machen, haben uns dann aber nicht getraut. Deswegen habe ich das kleine Frühstück und welchen Kuchen? Du bist zu spät für das Frühstück eigentlich und ich bin zu früh für den Kuchen eigentlich. Sie war etwas irritiert, aber es ging. Der Lautsprecher hat sich schon leiser gemacht, ja. Also wenn so ein bisschen im Hintergrund Atmo ist, da können wir nichts dran ändern, das ist hier so. Ab und zu werden wir rüberschreien, sagen, können wir alle ruhig sein, das ist ein wichtiges Geocaching-Thema, aber... Wir haben jetzt alle gesucht, nee, alle nicht, drei hatte ich ja schon, wir haben aber alle anderen gesucht. Bis auf einen, der auch wirklich nicht mehr da ist, das konnte uns der fliegende Polettentapir, der nackig vorbeigefahren kam, um zu beweisen, dass er unten ohne zuhört, konnte uns sagen, dass der tatsächlich weg ist. Und den anderen hat er uns dann ja geholfen. Nennen wir es mal den kürzeren Weg gezeigt. Geholfen. Also ich verstehe immer noch nicht, was... Ich ja, Schwarzlicht hätte man gebraucht. Also wir hätten vielleicht mal das Listing lesen sollen. Oder man hätte an den USB-Stick Strom angesetzt, dann geht das Licht drin an. Ach so. Ja, also da war ein USB, wir gehen von dem USB-Anschluss, der dann aus der Wand hing. Da hätte man jetzt gar nicht ein Gerät dranhängen sollen, sondern einfach nur Strom. Aber ich frage mich jetzt gerade, wie hängst du da Strom an? Was hast du mit? Was ist ein USB mit? 10.000 mAh Anker Aufladegerät fürs Handy. Ach so, na gut, ich habe sowas nicht. Ja. Deswegen, also ja, wenn man das Listing gelesen hätte, hätte man das doch. Nur es war strömender Regen, der so quer kam durch den Sturm, es war einfach nicht mehr nachlesen. Das Anker lädt über USB? Oder lädt das Gerät selber über USB sich auf? Weil ich habe einen, den kannst du über USB laden und du kriegst nur über diesen Micro-USB kriegst du das andere raus. Guck mal hier. Ach nee, guck mal, kommt doch noch, Mensch. Ich habe eine Warte noch gemacht und dann wieder kommt. Vernünftige Einstellung. Da muss ich das Mikro noch umplappen. Jetzt mit Gast. Jetzt ist gut, dass wir ihn schon abgelästert haben. Das hätten wir jetzt. Guck mal. Gibt es jetzt mal wichtige Dinge? Oh, das ist hier, da kommt das ist das Präsidentenfrühstück. Wir haben uns nämlich nicht getraut, das Freundinnenfrühstück zu nehmen. Das ist total lecker. Ja, das haben wir uns nicht getraut. Was kann ich denn Gutes tun? Eine Latte für mich bitte. Ja. Eine Latte gelassen. Eine Latte. Ach so. Das ist Ferkel. Das sind hier komische Cafés, die kann man auch nicht eine Latte bestellen. Ich setze mich mal extra direkt an den Tisch, weil ich höre ja immer unten ohne. Ja, haben wir schon erwähnt. Wir haben das Foto auch noch geschossen von Polettentapier. Das werden wir zum Podcast mit einstellen. Da sieht man mal, was unten ohne heißt. Boah, was für eine geile Torte, ey. Das Brot ist auch erst so klasse hier. Also das erwarte ich auch, wenn das Schnittchen heißt. Ne? Ich habe es für einen guten Laden aus. Also. Nee, das ist das beste Café, was es hier wirklich in Schneverding gibt, meiner Meinung nach. Gibt es zwei? Du, es gibt Unmengen. Ja, ja, ja. Schneverding? Ja. Schneverding ist doch eine Rentnertouristin. Ne? Da muss es Cafés geben. So ähnlich wie Bad Bebel, ne? Ja, nur dass da keine Stöcke am Ausgang stehen. Ja, das ist Sag mal, wo waren wir damit mal ich war ja schon mal auf deinem Event. Beim Dönerstag war das. Das war hier Richtung Bahnhof raus. Ach so, ja. Stimmt, das war ja ein Dönermann. Boah, eine geile Torte, ey. So krossige Schokobohnen, Sahne und drauf. So, ja, danke schön. Also wenn ihr hier... Grandios, also kann ich euch empfehlen, hierher zu kommen. Wenn ihr hier seid, Kaffeeschnittchen in der Schulstraße 10. Von der Einrichtung auch okay. Frühstück sieht ein bisschen übersichtlich aus, aber sonst. Ich habe das kleine Frühstück genommen. Na, also, Poster. Was? Quantum Poster. 5 Euro. Und das geht aber. Ich habe das andere drüber gestellt, das Brötchen. Ne? Ich habe mir jetzt mal eine Wurststelle gemacht. Dazu muss ich jetzt nur zu sagen, wenn ihr mal in Krefeld seid, Kaffee, Liesken, Kunst und noch irgendwas, Kunst und Kultur, müsst ihr hin. War ich mit der lieben Tanja ein Highlight. Mhm. Also, Das ist natürlich jetzt clever, ne? Ja. Wir sind so doof. Ja. Du isst, ich stopfe mir gerade was rein und denke mir, okay, jetzt müssen wir Gast reden. Ja, hat es euch denn gefallen im Camp? Ja, wunderbar. Also wirklich, ich hatte so ein bisschen Befürchtung. Diese komischen halboffiziellen Caches sind immer so eine... Ja, ja. Genau deswegen haben wir gedacht, kommen wir vorbei. Eigentlich wollten wir vorbeikommen, um zu lästern, ne? Ja. Genau, der 10. ist schon so hart an der Grenze, wo jemand denkt, nicht noch mehr toppen. Bleib doch einfach bei dem Niveau, das vorher schon war. Das reicht. Ja, es sollte ja ein bisschen abwechslungsreich sein. Ne? Wir haben uns damals in diesem Team, was es da gab, also das ging ja los mit dieser gestalten Schilder und dann hieß es dann im Endeffekt, wenn dann halt nur hinten ein Paddling dran geschweißt ist und eine Halterung dafür, dann ist das so. So, dann haben wir irgendwie gesagt, na, das können wir auch nicht machen. Wir machen ein bisschen was machen wir schon. Mhm. Mal kurz ein, was heißt ein gestalten Schilder? Das waren die Schilder, wo dann drinnen steht, die Queen war hier, also die genau, Infoport. Okay. Es gab, früher gab es eine Reihe von Nordmarnen, so heißt der Cache, der hatte ja die Geschichte des Camps so ein bisschen mit der Wehrmacht und den Briten in, weiß ich, 20 Dosen oder so hat er gelegt und hat er das da quasi in den Listings dargestellt. Mhm. Und der kam auch ursprünglich mal auf die Idee, sagte, Mensch, wir können doch mal, vielleicht können wir Schilder aufstellen. Oder? Macht der noch was? Nee, der macht sehr, sehr wenig eigentlich. Der ist nach Hamburg verzogen mittlerweile und ist arbeitstechnisch eingespannt. Der hat diese SÜBZ. Genau, SÜBZ und dann gab es noch die Überbleibsel der Wehrmacht, SÜW. Mhm. Ne? Die fand ich gar nicht schlecht, aber die waren so von der Pflege her immer so ein bisschen schwierig. Naja, ich habe ja immer ein paar, er ist dann weggezogen, hat gesagt, Mensch, willst du ein paar von mir, oder hat es in unseren Stammtisch publiziert, will jemand meine Caches übernehmen? Und dann habe ich gesagt, naja, bevor sie halt alle ins Archiv wandern, auch als Platzhalter für das geplante Camp, übernehme ich sie dann. Mhm. So, und dann habe ich dann den einen oder anderen halt auch mal gewartet und wenn du natürlich dann, Björn, tut mir leid, eine Reckübdose, die dann früher mal bei Lidl in einer Eistruhe lag, hast, dann ist das natürlich von den Dosen her, das war so sein Style. Ne? Also im Paddling war schon eine Lidl-Dose. Ich erinnere mich dran, ja. Obwohl, da muss man fairerweise jetzt mal zu sagen, zu der Zeit war das auch gar nicht jetzt, also er war jetzt nicht so die Wildsau unter den Kindern, sondern das war eher normal, dass man auch mal solche... Ich habe auch einige von diesen Dosen schon gefunden. Genau. Ja, das ist, die sind natürlich nicht so wirklich wasserdicht. Ne? Da muss man halt eben mit der Tüte arbeiten, was ich überhaupt nicht mag. Aber zu der Zeit war das eigentlich noch öfter mal. Also da ist er jetzt nicht der Einzige gewesen. Naja, und dann kam es halt dazu, dass diese Dosen wurden halt dann zum Teil adoptiert. Und diese Schildergeschichte war dann halt so, dass man sich selbst gedacht hat, dann gibt es halt wirklich nur normale Dosen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir machen da doch ein bisschen was Besseres raus. Da hat die Stadt auch ein bisschen darauf Wert gelegt, weil dann auch die Touristinfo damit reinkam. Und gesagt, Mensch, das ist natürlich auch so ein Marktpotenzial, was sie erkannt haben. Die unterstützen das ja auch sehr stark, haben auch eigene Dosen hergelegt, teilweise in Schneeberding. Und so kam dann halt dann irgendwann, die Planungen wurden intensiver. Dann gab es die Idee mit der Nummer 2, mit dem Heavens, mit dem Infoschild oben. Und die Queen war relativ schnell klar, wie sie aussehen sollte. Sie sollte noch ein bisschen anders aussehen, aber es war nicht umsetzbar. Ja, und so kam es dann halt. Ne? Und das Highlight war dann tatsächlich die 10, wo dann irgendwann durch Zufall halt der Cashwirt dann uns zur Verfügung gestellt wurde. Und dann haben wir gesagt, okay, dann setzen wir die noch ein. Ja, und... Wobei die oben mit dem Schild fand ich auch ganz gut gebaut. Also für mich war das Highlight, das oben die Beginnende. Wir haben mit dem 4 oder mit was haben wir begonnen? Ja, mit 4. Die ersten 3 hatte ich vorher schon mal gemacht. Da hatte ich schon so Befürchtung, weil irgendwie bei 2... war schon so ein Spielchen drin, wo man dann was puzzeln soll. Ja, ich dachte, bitte, ich bin zum Scheiß kommen. Ey. Kann ich zwar verstehen, dass man das einbaut, aber für mich, für Cash noch nicht so scheiße. Nee, das waren zum Beispiel so Sachen, also ich bin irgendwann aufgrund meiner Berufung, bin ich auch in der Lage, Zeichnungen zu erstellen, habe dann auch ein paar Sachen geplant und dann irgendwann auch ausgestiegen, weil ich wurde nur noch mit Infos überrumpelt, das ist jetzt so, das ist jetzt so kam die Queen auf einmal an, die war wesentlich kleiner, als sie sein sollte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wie wollen wir das denn da alles reinbauen, was wir machen wollten? Und dann habe ich immer gesagt, gut, dann machen wir weiter. Bis hierhin und gut. Und, ja, ist besser, als wenn man sich da in die Haare geht. Ja. Nee, und das ist dann halt nachher so weit gegangen. Ich habe auch gesagt, ich mache die Wartung mit, kein Problem. Das ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Fall, weil es halt nicht mehr ging. Und dann, okay, dann geht man halt getrennte Wege. Und schade, aber so ist es halt. Ne? Wer ist denn dahinter jetzt? Im Endeffekt, final gelegt hat die Dosen der Heideradler. Mhm. Der auch sagt man vom Namen war immer so viel. Hauptwohnsitz in Hamburg hat, Wochenend Schneeberdinger ist, mehr oder weniger. Und hier geboren ist. Ja. Und der hat sich dann quasi im Endeffekt, jetzt kümmert sich auch drum. Ich habe vorhin die Fontäne nochmal angeguckt, die ist nicht da, wo sie ursprünglich war. Ich habe aber beim Listing gesehen, hat er irgendwas umgebaut. Es muss von der Winteredition gehen mit einer normalen Dose. Aber wo die da liegen soll, ist mir dann schleierhaft. Ja, also das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum man es gemacht hat. Ich habe ja nun jahrelang auch die Fontäne gehabt. Wenn es dann fehlt, ist sie halt eingefroren. Mein Gott, nochmal. Ja, die fand ich aber genial. Ich weiß, die haben wir gemacht, als wir aus dem Urlaub wieder kamen mit Heike. Da habe ich gesagt, auf Tag haben wir eh noch Zeit. Fahren wir über Rhein-See und machen da noch ein paar Caches. Geärgert habe ich über dieses Holzkastending. Oh, scheiße, habe ich da geflucht. Ja, das ist jetzt auch kein Geschenk, das ist recht schwer. Ich habe das meine ich, der ist echt schwer einfach. Ja, ja. Wenn du da für Frauen ist das nichts. Also ich habe auch einige Logs, wo die Frauen halt sagen, ja, gut, dass ich nicht alleine war, weil die waren nach 5 Minuten dann am Ende. Ne? Und dann war das Ding noch voll besetzt hier, der Klettergarten. Ja. Dann kommt da so ein Köter immer angerannt, der irgendwie wo zugehört hat, der Besitzer oder was. Der tut ja nichts, aber trotzdem kommt erstmal ein Riesenvögel auf dich zu. Ja, ja. Oh, was habe ich geflucht an dem Cash. Aber wer hat denn die DT-Wertung festgelegt? Ja, das wollten wir sowieso heute das Thema mal machen. D- und T-Wertung früher und heute. Wobei, bei der Runde allgemein? Ja. Ja. Komplett überzogen in meiner Augen, aber richtig überzogen. Also der Dalai Lama zum Beispiel, das verstehe ich auch vorne und hinten nicht, was da für eine D-Wertung mal rausgekommen ist, weil es sagen die im Endeffekt wirklich 0815 ist. Ist das der an dem Schild war? Ja, genau. Der ja, aber wir haben auch gleich gesagt, 1-1er. Ja, nichts ja, anderes ja. ist das. Da kannst du mit Rollstuhl sogar. Ja, 1,5er auf jeden Fall. Ja, 1,5er auf jeden Fall. Also 1,5, ich brauche 1,5. Ich dachte, du weißt, es ist 1,5. Ja, was haben wir denn? Du bist jetzt ganz leer oder was? Nee, aber 1,5 höchstens. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, der hat eine 3 oder was? Ich glaube, eine 3 oder 3,5. Ja, ich verstehe es nicht. 3,3 hat er. Ja. Ja. Völlig absurd. Also beides absurd. Ja, ja. Und ja, woher? Ich habe keine Ahnung. Ich war da wie der gesagt, da nicht mehr dran beteiligt. Okay. Weil auch die anderen, also ich sag mal, der mit dem Holzkasten, der von dir da hinten ist, ja. Wenn ich dann T3 fühle, dann verstehe ich das, weil der einfach Gewicht hat und man dann eine ganze Weile ja, raucht ja, ja. und das echt in die Arme geht. Da will ich das nachvollziehen, aber alle anderen. Ich weiß auch momentan nicht, was der Holzkasten für eine Wertung hat, weil ich habe die auch, ja, ich habe den ja adaptiert irgendwann ja. Und habe sie aber nicht geändert. Wenn jetzt irgendwelche Leute ihre Matrix mal voll haben oder so, da habe ich dann nicht dran rum. Ich weiß gar nicht, was er jetzt damals gesetzt meine, hat. Ich auch in einem Dreierbereich, meine ich. Ich glaube, 3 oder sowas. Aber eine D3 theoretisch noch nicht berechtigt ist. Also, weil man halt ein bisschen arbeiten muss, vielleicht mit. Aber ich, du ja, findest doch, du musst, ja, aber du musst ihn erstmal. Ja, bei D zähle ich auch immer jetzt. Da habe ich mich ja belehrt, dass das Rankommen ist nicht immer nur T-Wertung, sondern kann auch so mit ins D reinfließen. Also ganz seltsam. Aber da finde ich also D3 auch von, weil du musst ja schon ganz schön hin und her. Da bist du auch eine Viertelstunde bei. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ja außer wieder. Ja, 5 Minuten. Er wusste auch gar nicht, was er tun konnte. Ich merke, Glück, weiß ich auch nicht. Fest unten rein ist das Ding schon da. Und da hast du jetzt bei dem Wetter auch Glück. Ich habe das schon des Öfteren gehabt, dass das Ding stecken geblieben ist. Ne? Weil es quillt alles auf im Moment in alle Richtungen. Ja, das kann man vorstellen. So, und die Löcher sind nur waagerecht oder auch so schräg nach hinten? Nein, es sind waagerechte Ebenen drin und es sind wirklich nur Löcher, wo dann... Ja, aber die sind doch aber auch hinten und vorne, ne? Ja. Das war die. Und es sind halt auch zwischendurch Hindernisse kippen. Drin. Ne? Also es ist so ein bisschen was an Hindernissen eingebaut. Stimmt, das merkt man auch, dass er da nicht rüber wollte. Dann, ja. Ja. Ja. Also das Ding muss schon Glück haben oder so wie ich, 20 Minuten. Aber es gab noch nie jemanden, der ihn wirklich aufgebrochen hat. Ne? Also das in der Zeit, wo ich ihn jetzt hatte, hatte ich noch nicht. Das haben sie vielleicht gut gemacht. Ich glaube, was den rettet, ne? Das heißt mal einmal, dass da oben mit einem festen Drahtseil dran ist. Das kriegst du einmal eben abgerissen. Ja, ja. Und dass er massiv ist. Wenn der auf dem Boden stehen würde, hält der keine 3 Monate, bis der erste, den er in die Wand geschmissen hat. Ja, das ist so. Das stimmt. Ja. Das Gute ist, dass er zwischendurch immer mal wieder in die Pause gehen muss. Ne? Das ist regelmäßig so Mitte Mai fängt ein Vogel an drin zu brüten, unten. Ah, okay. Ja? Und dann, wenn der durch ist nach 8 Wochen, ist oben rechts immer ein Wespennest drin. Obwohl, dann ist doch cool. Ja, das dann, deswegen auch die Wertung. Ja, die Wertung. Und was ist dieses zischende Ding? Nein, ich hindere. Ich habe gedacht, so ein Grundwasser. Ich habe mich eben, als ich das Logbuch zurückgelegt habe, auch wieder erschrocken. Ich gehe mal davon aus, das ist alles noch Anlage aus dem Camp früher, von den Briefen. Ja. Und da wird Entwässerung sein. Abwasserleitung ist das. Das ist schön. Als wir da standen, das waren jetzt 2 Minuten, ne? Also war ganz gut am Zischeln. Die hatten ja früher eine eigene Kläranlage, die hatten ja alles da. Die hatten ja sogar das erste, angeblich das erste Glasfasernetz im Camp, bevor sie abgehauen sind. Cool. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Abwasserleitung jetzt mittlerweile in Richtung Stadt geht. Ne? Dass sie hier vorne an die Landesstraße geht, zum Hüppen hin, zum Parkplatz. Muss ja. Ans Netz. Ich meine, das ist ganz schön die Fläche da. Ich bin da schon mal gerne gewesen. Und da standen früher Baracken drauf? Da standen früher richtig Baracken. Wie man in der 10 zum Schluss gesehen hat, diese kleinen Wellblechhütten. die standen quasi an dem Weg von der Trafostation zum Final. Ja. Da stand alles voller, links und rechts voll dieser Wellblechhütten. Okay, und das haben die dann renaturiert? Oder, weil das ist ja jetzt Wiese. Ja, oder haben sie es einfach... Also ursprünglich war es immer ein Flughafen. Hm? In den Kriegsjahren war es ja ein Ausbildungsflughafen. Und in dem Zuge haben die Findau trockengelegt. Hm. Und dadurch ist diese große quasi ebene Fläche entstanden. Die haben die Findau trockengelegt und verlegt, den Flusslauf. Haben das Ganze planiert und dann als Flughafen genutzt. Und dann in der Nachnutzung haben sie dann immer diese Baracken aufgestellt als Flüchtlingsunterkünfte. Und dann kamen immer die Briten. Hm. Und die haben dann auch dann teilweise ihre Gebäude gebaut und hatten diese Baracken auch weiterhin genutzt. Und dann wurde das alles weggerissen. Ne? Also es, glaube ich, eine Baracke steht noch im... hier oben im Museum da in Harburg, wie heißt das da noch? Ich weiß nicht, was du meinst, ja. Genau, da steht wohl noch die letzte offizielle von diesen Hütten rum. Und alle anderen haben sie halt hier weg. Ist da nicht noch irgendwo ein Bauernhof? Hat der nicht noch auch so eine Baracke hängen da? In Hössering, das Museumsdorf. Nee, hier auf dem Gelände ist doch irgendwo Bauernhof. Wenn du vorher einbiegst, kannst du... Nee, aber der hat nichts stehen da. Aber zumindest der, ich meine, da war irgendwo so ein alter, alternativer Bauernhof. Ich finde, es ist ein cooles Gelände, was man da, wenn man da rumläuft und was du da so alles für Absurditäten entdeckst. Ja. Also allein diese Geschichte selbst ohne Cash, diese Fontäne, die man geht. Diese ganzen Kunstwerke oder Banken, diese ganzen Banken, die rumstehen und so. Absolut cool. Also das Gelände wird auch viel besucht, ne? Wenn man da im Sommer jetzt versucht zu suchen, da ist Vogelalarm ohne Ende. Also da muss man echt schon. Aber Wochenende auch nur, ne? Wenn ich freitags da war, war eigentlich immer, also heute war ich eher überrascht, wie früh das heute war. Also da ja, war ich aber es ist auch in der Woche relativ. Also ich war ja ein paar Mal auch los in der Anfangszeit, habe ausgemessen und geguckt, was man machen könnte mit bestehenden mit der bestehenden Gegebenheit so an Installations, die es da gibt, und da ist recht viel los. Und habe ich dann noch so eine Platzhalterrunde gelegt mit 8 Mysteries, ja, die da auch wirklich haben wir gesagt, es ging los, dass 1-2 Caches gelegt wurden, die nicht zu Leuten gehören, die wussten, dass ein Projekt geplant ist. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir legen mal lieber schnell ein paar Dosen und Notpadding in die Erde getreten und aber nur, dass erstmal Platzhalter da sind. Und selbst dieses Platzhalterlegen, da habe ich, glaube ich, 6 Stunden gebraucht, weil andauernd jemand kam und ich dachte, gut, dann ist die Dose gleich wieder weg. Ja, für die Hamburger ist das natürlich auch ein toller Ausflug. Du brauchst nur die B3 bauen und dann Nagel, bist du irgendwann da. Schneeferding ist ja sowieso stark von Hamburgern belegt. Mhm. Ne? Also, da gibt es ja viele, die sich dann ihren Ruhestand in Schneeferding dann gönnen. Ja, das ist ja auch der Heidestartpunkt, wenn man so sagt. Ja, mittendrin. Hinter der Berg, alles ist hier. Ja, und ich wohne so quasi jetzt hier so ein bisschen am Ortsrand, brauche aber trotzdem, wenn ich zu Fuß gehe, mit dem Kinderwagen hoch, mit dem Lütten, Viertelstunde bist du in der Heide. Ne? Und du bist dann Schneeferding quasi die Hälfte rum, egal wo du hingehst, kommst du in die Heide. Ja, und das cool. Ist für viele Städter natürlich auch. Ich habe auch mal diesen Cash gemacht, so, gibt es nicht so eine, war das eine Runde oder ja, war eine Schneewandrunde? Schneewandtour, die ist sehr, sehr zu empfehlen. Ja, ne, die war außen rum für die. Viel mehr als 22 Stationen. Ne? Ja, genau, alles gemischt. Die haben wir mal mit mehreren, 3-4 Leuten gemacht. Die war echt schön, das war ein richtig toller Nachmittag. Also, ja, da gibt es ja auch echt Mühe. Optisch schön, die Landschaft, also cashmäßig ist Schneewandring wirklich. Deswegen, ich würde mal interessieren, ob das wirklich der Tourismusgeschichte hier wirklich was bringt. Ich kann das mal schlecht einschätzen. Ja, die eine Mitarbeiterin aus der Tourismus ist ja selbst Cacherin. Deswegen ist sie auch ein bisschen interessiert in der ganzen Geschichte. Sie ist nicht mehr so aktiv Cacherin, aber die kümmert sich halt auch um die offiziellen Caches der Tourist-Info. Mhm. Ich gehe da mal von aus, dass da schon Leute kommen und sagen, wir kommen unter anderem, weil wir cachen. Weil es sind ja doch auch richtig, also wenn man versucht, in Schneeferding noch ein Cache zu legen. Naja, das muss ja noch nichts heißen, weil man sieht, muss ja den Log an der Logfrequenz sehen, wie viel die gemacht werden, ob es auch wirklich die Leute hier. Ja, und auch die Fabrikenquote ist relativ hoch hier, ne? Also das glaube ich, ja. Das darf man nicht vergessen. Aber wenn man hier, das ist natürlich auch so ein interner Anreiz, ne? Wenn du jetzt selbst eine Dose legst, sagst du, gut, jetzt legst du aber keine 0815 regular Dose, wenn das dann machst du schon ein bisschen was, ne? Ja, das kann man vorstellen, das poppt sich dann auf. Das hat man schon mal als Thema, dass eine gute Dose oder eine hohe Dichte von guten Dosen dazu führt, dass automatisch wieder gute Dosen entstehen. Ja, weil sich so. Dann keiner, ja. Oder du fängst neu an, wirst mit sowas reflektiert, dann holst du halt keine 5 Dosen. Du so rein, ja. Also ich wüsste jetzt auch nicht hier in Schneeferding, also im Kern der Gebiet der Stadt, wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt eine Dose, wo ich sagen würde, die ist jetzt wirklich nur 0815. Also mindestens sind es immer dann auf jeden Fall Multis auch schon mal, auch wenn die dann nachher nur ein Small ist. Aber trotzdem ist dann schon die Arbeit gemacht, um ein Multi zu machen. Und doch, aber in Schneeferding gibt es schon eine relativ hohe Quote an guten Ideen auf jeden Fall. Ob die Dose nun gut ist oder die Idee dahinter, bei mir sind sie oftmals auch eher, dass die Dosen normal sind, nur die Idee ist gekloppt. Mhm. Ne? Also, aber es ist auch völlig Wurst, weil Schneeferding als Stadt hängt ja in dieser Lüneburger Heide und zieht die Touristen schon an. Ja, ich weiß aber jetzt nicht, welche dazu durchs Cachen, das würde mich machen. Weiß ich nicht, aber vielleicht, das offiziell wird Brownsvik sagen, ja, ich glaube es eher nicht, aber wenn du als Tourist da bist und bist Geocacher, dann entscheidest du dich definitiv eher nochmal für die Stadt. Ja, auf jeden deswegen Fall wollte ich das mal. Also ich glaube auch, dass das mal. Ich hatte Schneewarding vorher. Ja, klar kann ich in den Ort, weil ich komme aus Elsdorf. Also das ist noch so eine Entfernung. Da ist der Schneewarding einfach ein Begriff. Aber ich bin hier gefahren. Das interessiert überhaupt nichts hier. Bis ich auf der Landkarte gesehen habe, okay, da liegen eine Menge Caches. Haben wir die mal angeguckt, guck mal auch die Loks rein und gesehen, okay, da lohnt sich das hinzufahren. Als wir diese Runde rund um den Ort hier gemacht haben, da hat der Heike sich schon mal den Ort hier verliebt. Also hier waren wir nicht das letzte Mal, das weiß ich. Also diese lange Runde mit den 22 Stationen, das war, da waren wir echt begeistert. Sonst finden wir Runden über 10 Stationen immer schwierig oder auch so oft anhalten. Die überhaupt nicht. Nee, weil die hatten ja lange, lange Zwischenphasen auch, die ja, müssen länger laufen. Genau. Und du hast rings um Schneefelding eigentlich alles, was du hast. Du hast Heide, du hast das Camp mit drin, du hast hinten das Kiezmoor mit drin, du hast eigentlich alles, was du um Schneefelding finden kannst an Landschaft. Hast du normale Feld- und Wiesenlandschaft, Heide, Moor. Also dieses Camp speziell ist auch nochmal absolutes Highlight, weil das sowas ist, findest du schon wieder nicht überall. Weil ich auch was Highlight finde, ist dieses Denkmal für diesen Heidedichter. Ja. Was da an der B3 liegt. Für das Löhnsdenkmal. Genau. Deshalb war das jetzt auch nicht mitten in der Heide plötzlich so ein Ding. Ja? Ich sag, die haben also die Ecke ist, wir haben auch den Nachtcache gemacht, wie heißt der, in der Heide? Heide können, fand ich jetzt nicht so doll, aber landschaftlich fand ich den auch grandios. Ich fand den faszinierend, weil wir sind da mitten durch den Wald gegangen und stehen also wirklich so mitten während des Caches, wo du echt wirklich schon mitten im Wald ein geschmückter Christmasbaum. Also eine Kugel. Beleuchtung über eine Autobahnbatterie. Wir dachten, das gehört zum Cache, gehört aber nicht zum Cache. Nee. Also bei uns fehlten einfach, oder bei uns funktionierten 2-3 Stationen nicht. Die waren definitiv wohl auch nicht da oder was. Und dann die Rechnung war uns auch nicht so richtig klar. Also irgendwie. Hast du den langen noch gemacht? Oder die kurze Version? Ursprünglich die lange Version, die ging ja irgendwie über fast 10 Kilometer. Nee, so lange war das nicht. Nee, da war es die kurze. Wir hatten jetzt aber auch den Nachteil. Das ist aber, immer schwierig, Cache-Murter, weil es immer mit dem Gesamterlebnis zusammenhängt. Wir kamen jetzt an, vor uns welche, hinter uns die nächste Gruppe. Ja, das ist blöd. Dann liefen wir auf die vorderen auf, weil die hatten irgendwas vergessen, kamen dann zurück und dann war das alles so ein Mischmasch und. Oh, dann mussten am Ende fehlen unsere 2 Zahlen, mussten wir noch einen fragen und das war schon so ein arroganter Haufen. Naja, wusste ich auch, wer das war. Der hat dann noch einen Block auf mich rumgeflucht. Also sehr seltsam. Deswegen finde ich so einen Kalender bei solchen Caches, die halt ein bisschen länger brauchen, wo auch vielleicht eventuell Rätsel drin sind, die ein bisschen mehr sind, finde ich das schon ganz gut, dass du wirklich zumindest einen Abstand hast. Ja, ne? Ja klar. Von 2 Stunden oder so, weil sonst sowas ist ärgerlich. Ich habe das auch schon gehabt, da sind wir durch den Wald gerannt und dauernd siehst du vor dir den Flakscheinwerfer. Denkst du mal, jetzt kannst du wieder warten, haben wir zwischendurch einen Tradi irgendwo gesucht, noch gemacht, kommen zurück, waren die immer noch nicht weiter und das ist immer gefrostet. Das sind normal. Das ist aber auch für die Gruppe vorne auch nervig. Ne? Ja, wenn hinter dir hast du immer Druck. Du stehst immer unter Druck. Ja. Und dann schaffst du die einfachen Dinge nicht, weil hinten schon wieder die Taschenlampen siehst. Dann warten die 50 Meter entfernt und nichts. Oh, es war auch ein Fehler, das überhaupt so zu machen. Also normalerweise mache ich das auch nicht. Normal fahren wir da hin und wenn da schon welche sind, drehen wir um von nach Hause. Meine ich. Das hat keinen Sinn. Da hatten wir uns aber mit anderen uns verabredet, dann war das auch ein ganzes Stück hier runter zu fahren und dann haben wir gesagt, na gut, jetzt lassen wir den Vorsprung. Und das Problem war, das war so immer nervös und er war auch so eingebildet mit seinen beiden Mädels und dann hatten sie was vergessen und kamen zurück. Sonst, wir hatten denen genug Vorsprung gelassen und dann kommen die plötzlich zurück, weil sie an Station 2 irgendwas vergessen haben. Dann wird es natürlich langsam blöd und dann traf man sie irgendwann an Station 6 oder so, weil sie das nicht gefunden haben. Und da ging, glaube ich, die Elektrik nicht. Und ich sage, mach nicht, schrauben wir auf, machen wir Teile. Nee, kann man nicht machen, dann kann man keinen Schrumpfschrauben. Ich sage, ich will den noch nicht kaputt machen. Ja, das ist. Das war alles so. Und später im Baum haben wir nichts gefunden, da haben wir schon lange gesucht und wir waren nur mit 4 erfahrenen Leuten und dann kommen die da an der Ecke. Ja, lass uns mal gucken, ich mache das schon jahrelang. Und ich dachte, bitte hilf mir. Also beim Baum rauf, der hat schon gesehen, wie unten was nachsteht. Ja, genau. Ja. Hat für die Figur. Meine erzählen uns, denn sie sind ja schon 3 Jahre dabei und wir hätten ja schon 50 Nachtcaches zusammen und ich stand da so. Es ist schlimm, weil das überhaupt keine Auswirkungen hat, ja. Also ich meine, eben Nachtcache, das ist so wie lesen, ja. Du machst einen, findest es gut und dann entdeckst du bei jedem Nachtcache vielleicht mal eine Nuance anders. Ja. Und selbst wenn, dann trete ich nicht so auf, sondern sage, komm, wir kommen mal, können ja mal zusammen gucken oder so. Aber trete nicht so dieses, lass mal, ich mach das mal eben für dich, weißt du. Oh. Jetzt hast du vorhin so einen Stammtisch erwähnt. Ist der noch? Ist das noch eine eingeschränkte? Ja, machen wir doch gerade hier. Nee. Wir haben tatsächlich, also es gibt ja hier so einen überregionalen Stammtisch, heidekescher.de. Da ist das Problem halt, der geht für die ganze Lüneburger Heide. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Die treffen sich dann regelmäßig, glaube ich, einmal im Monat freitags in Munster. Das sind aber von hier auch 35 Kilometer. So, ja. Und Da überlege ich mir manchmal schon, fährst du hin, fährst du nicht. Ich habe es jetzt, glaube ich, auch in einem Jahr nur einmal geschafft, da hinzukommen. Sind auch nie über nette Leute, aber das ist immer so ein bisschen ein Problem. Wir haben hier in Schneebeling halt so ein stadtintern, so ein Forum, so ein Geocacher-Forum. Und da gibt es halt auch, nächste Woche ist wieder Stammtisch, freitags immer ein Stammtisch. Und der ist auch ganz gut besucht. Also wir sind immer noch so 15, 20 Leute, je nachdem. Und, das ist ja hier erwartet. Ja. Aber ist er gelistet oder ist er einfach ohne Punkt? Nein, ohne Punkt. Der und ist der nur intern. Monster auch. Der Munster auch, genau. Ja. Okay. Und, das ist auch cool, da kommen auch nur die, die das wirklich interessiert. Das ja, und das geht auch manchmal tatsächlich da auch den ganzen Abend bis 5 Minuten vor Schluss überhaupt nicht ums Cachen. Ne? Man kennt sich jetzt mittlerweile schon ein paar Jährchen ja, und das ist einfach nett. Und so zum Schluss kommt dann jetzt, wie letztes Mal kam auch immer raus, Mensch, da liegt doch im Wintermorgen ein neuer Nachtcache. So, und dann, ne? Und ich wurde über Facebook schon mal von jemandem angeschrieben, der sagte, Mensch, da liegt mir links ein Nachtcache. Ja, da liegt kein Cache. Und der hat halt einen felsenfest behauptet, da ist was. Und jetzt 8 Wochen später auf einmal so, du, da ist was. Okay. Ja, das hätte ich sonst gar nicht mitgekriegt. Ja, wir gucken schon bei OC mal irgendwie auf die Karte. Ne? Also, ja. OC, ja. Ne? So, und, geht mittlerweile echt an mir vorbei, muss ich gestehen. Ich hatte das nur von den Teddys auch gehört, dass da jetzt ein Cache wieder gibt. Wo war das überhaupt? Wie heißt der da? Wintermoor Endoklinik. Wintermoor, ja. Die war früher geil. Hat Marco Xiwalber damals mit Sobo Cache reingelegt. Mhm. Da stand noch das Geschirr auf dem Tisch. Da lagen noch Erwachsenenwindeln. Und das im Hallenbad, ne? Das Wasser ist kein Witz, war so ein bisschen Booster, weil es nicht mehr beleuchtet war. Und das Wasser war so Staub drauf. Das, mehr als einer ist da echt reingelaufen, weil du es nicht erkannt hast, dass da Wasser drin ist. Du hast wirklich, das ist der Boden. Und dann bist du mit Schwung raus, zack, standst du mit so Knie im Wasser. Und das Ding war, ich weiß noch, als das damals gelegt war, das war alles noch wie, als wenn die Panik eigentlich ausgezogen wird. Ich weiß gar nicht, wieso das geräumt wurde damals. Das muss gar nicht schlagartig passiert sein. Also das war ja in der letzten Nutzung bis 2004 oder 2005 war es ja ein Seniorenpfleger. Ja, genau. Und ich habe neulich, als wir unterwegs waren, haben die ja 2 Abende gemacht, den Nachtcache jetzt, mein Begleiter hat dann gesagt, da ist wohl damals der Investor von heute auf morgen abgehauen mit dem ganzen Geld. So, und wahrscheinlich haben auch die ganzen Bewohner dann irgendwann gemerkt, hier läuft nichts mehr und dann mussten die mal schlagartig. So sah das auch aus. Weil auf den Fotos, die man teilweise sieht aus alten, von so Urbexern oder so, die da drin waren, da hingen auch teilweise auch die Klamotten. Ja, Das stand nur das Kaffee im Schirm. Ich habe einen ganzen Film von gemacht. Ich wollte den erst reinstellen bei uns, aber es ist schlechter. Als die ganze Zeit sind da Leute drauf, die mit mir da waren. Ja, das ist dann nicht so gut. Und es war eindeutig damals schon. Da stand kein Schild, aber es war also, klar. Du hast dich verirrt. Der Hund ist reingelaufen. Ja, genau, es war schon zu sehen. Und damals war das Problem halt, deswegen gab es auch viele Probleme hier von der Stadt intern. Da soll wohl die Brandmeldeanlage noch aktiv gewesen sein. So, wenn natürlich deine Jugendliche da waren. Alles gut hier? Ja, ich hätte gern noch so ein Ding. Der ist echt gut. Noch so ein Schneewittchen? Ja, und auch einen Tee dazu. Nochmal den gleichen. Schneewittchen, ist auch gut. Schneewittchen vernascht sozusagen. Ja. Passt thematisch gut. Nee, und da war die Brandanlage noch geschaltet und das hat natürlich zu Problemen geführt. So, und, das wäre auch schön, ja. Das ist jetzt mittlerweile wohl nicht mehr so, aber nichtsdestotrotz steht zwar, ich habe jetzt extra nochmal drauf geachtet, also da es steht kein Schild irgendwo. Nee, stimmt, es war nur ein Zaun vor. Und man muss auch nicht über einen Zaun klettern oder was auch immer. Ja, man muss aber schon hinten rumgehen, um raufzukommen. Also, Nee, man kommt jetzt quasi direkt von der Seite. Ah, okay. Ja, von der Seite, ja. Nee, da ist aber kein Zaun, da ist ein Durchgang, da ist ein Schlagbaum hoch. Also theoretisch, es ist halt schwierig. Also man erklärt sich schon selbst für doof, wenn man ernsthaft behaupten wollte, man wüsste nicht, dass man drauf nicht zu suchen hat. Deswegen, also ist wieder so ein Fall für die Hundeleine und der Hund ist reingelaufen. Ja, es ist lohnt aber auch im Moment, also jetzt mal abgesehen von dem Cache, den kenne ich nicht beurteilen, das ist aber wieder so ein Teddy-Cache, wo du wieder selber sogar zweimal hin musst. Ich bin zu alt dafür, Punkt. So, ich habe keine Dinge. Aber das Gelände lohnt sich auch nicht mehr so früher. Weil irgendwann hat mich mal JR849 gefragt, ob wir hier oben auch noch was, ob ich noch wüsste und so. Und ich sage, ja, da ist ein geiler Lost Place, wo alles noch auf dem Tisch steht, heile und so. Und da muss man vorbei. Das war so 3 Jahre, nachdem Cash durch war. Und dann fuhr er dahin und hat mir Bilder geschickt. Da war nichts mehr heile. Da alles kaputt geschlagen, kurz und klein. Das ist jetzt auch so. Da ist nichts mehr drin. Was drin ist, ist kaputt. Die Türen liegen teilweise überrum. Da sind ganz selten noch die Scheiben in irgendeinem Raum. Also es zieht überall. Ja, das haben wir auf den Bildern auch gesehen. Es ist alles. Also da muss eine richtige Horde durch. Und vorher hat sich das eine ganze Weile, als Marco damals mit Sobo den Cache gelegt hat, eine ganze Weile gehalten. Und die Gebäude waren wirklich, du hast gedacht, jeden Moment kommt da einer ran und geht ins Bett. Das kriegst du heute nicht mehr hin. Also ich denke an diese ehemalige DEA Verwaltungsgebäude. Ja, was uns da an Russen, an Kabel... Leuten, die nach Kabel gesucht haben. Also es waren bestimmt 30 Leute und wir waren nur 3 Stunden auf diesem Gelände. Ja, deswegen in meinen Augen ist heute auch Lost Places auf GC durch. Das kannst du nicht mehr machen. Auch, selbst wenn die nicht da wären, du lässt es denen so rein wie den jetzt in dem Gelände, da hast du am ersten Tag 50 Geocache vor der Tür. Ja. So, da steht eine Straße, wo mal kein Auto steht, stehen da 50 Autos. Ja, ich meine, dann selbst der dümmste Polizist wird irgendwann begreifen, da ist wohl irgendwas nicht richtig. Treffen. Ja. Und die sind total Live-Rollenspiel. Die Stationen sind so dicht an dieser Straße, deswegen steht auch Liste, in dem du sollst halt mit einer Rotlichtlampe arbeiten, die auch wirklich Sinn macht da. Aber also wenn da wirklich Leute, und da werden die Ersten auch kommen, die werden kein Rotlicht nehmen. Ja, das ist fällt sofort auf. Und das ist halt zwar abseits, aber es ist in einem Dorf und die Leute sind da aufmerksam. Ja, natürlich. Da wird es dann irgendwann zu Problemen kommen. Und boah, sind das Kalorien. Ja, ich glaube, du musst zurücklaufen nach Hamburg. Dankeschön. Junge. Boah, aber sieht gut aus, ne? So geil, also die muss ich noch eine für den Weg. Noch eine für den Weg brauchst du. Ja. Also insofern macht es Sinn, dass sie es vielleicht auf OC eingestellt haben. Aber mir geht die Plattform wirklich am Piepmaps vorbei. Und mir geht aber mittlerweile auch die GC-Plattform relativ an demselben vorbei, weil das ist ja, es ist halt ein schwieriges Thema geworden, dass es früher mal irgendwie anders war. Und ich mache es jetzt auch nicht so ewig, aber es sind ja auch schon 6 Jahre. Am Anfang war es halt irgendwie alles ein bisschen anders. Doch, natürlich ist es entspannter, weil es weniger Leute waren. Und einfach, ob den Leuten das so passt oder nicht, es geht gar nicht gegen Handycache, aber das Handy war der größte Umbruch, den das Geocaching erlebt hat. Weil du musstest vorher erstens viel Geld investieren. Mhm. Das heißt, du musst erstmal viel Geld haben. Und zweitens musstest du was in der Birne haben. Denn so ein Hand-GPS-Gerät hast du damals nicht so eben mal bedient. Da musstest du dich schon auseinandersetzen. Und heute wird das Handy angeschaltet und da kann klein doof aus Ottendorf, da kann sofort losgehen. Und genau das merkst du. Das heißt ja nicht, dass alle Handycacher doof sind. Aber das heißt einfach, dass die Doofen leider durchs Handycachen dazugekommen sind. Die hast du vorher nicht gehabt. Jedenfalls, wenn ganz selten. Ja, das merkst du am Wartungsaufwand auch, ne? Also ich komme teilweise mit den Wartungen dann auch wirklich nicht hinterher. Gerade, sag mal, Caches von mir, die relativ nah an irgendwelchen Straßen liegen oder an irgendwelchen Runden, an irgendwelchen kleinen Powertrails, da kommst du nicht hinterher. Also habe ich dann tatsächlich mal ein Multi draus gemacht und da waren sie schlagartig innerhalb von, von 4 Wochen keine 20 Loks mehr, in 4 Wochen sind nur noch einer. Ja. So, und dann fahre ich, das ist aber nicht um die Ecke, da fahre ich mal 15 Kilometer hin. Ja, jetzt habe ich Ruhe. Jetzt werde ich wahrscheinlich einmal im Jahr, wenn ich mal in der Gegend bin, kann ich ja sagen, ich guck mal zum Logbuch. Ich denke auch, dass Multi hilft, also diese vorgeschalteten Mysteries. Nee, das bringt nichts. Ich glaube auch, dass das vor allem ein Eigentor ist, weil damit, das ist wieder so, als wenn ich da ein Schild dran klebe. Dieser ist ganz besonders. Mhm. Mhm. Und dann kriegst du erst recht die Idioten, denn die holen sich die Koordinaten irgendwo her. Also ich halte die Multi-Variante auch für die geschickt. Ja, es reicht ein Kurzmulti. Ja. Wäre 5 Minuten noch, wenn jemand Multi auf dem Handy sieht, sagt er, Multi, nee, habe ich keine Zeit. Ich sehe eben nur zwischendurch mal Punkt abreißen. Genau, es geht um das Reiter. Ja. Das sehe ich auch so. Das merkt man ja auch selber, ne? Wenn ich unterwegs bin, sie gucken jetzt auch kein Multi an. Oder das Schlimmste, was Groundspeak jetzt noch einfallen könnte, so ein Zeichen für Kurzmulti einführen. Das Attribut zeigt ja unter einer Stunde, die hast du dann aber nicht. Ja. Aber wenn sie jetzt noch sagen, unter 15 Minuten oder irgendwie kurz, dann hast du ein Problem damit. Also die Attribute können sie einführen, wie sie wollen, das guckt sich auch keiner sauer. Das hatten sie gerade, wo habe ich das denn gerade gelesen? Da war gerade irgendwo auch diese... Das hatte JR. Ja, genau. Wo ich so geil, der eine Kommentar, das war so, der brachte es auf den Kern. Der hat schlicht geschrieben, wenn du willst, dass die Leute das lesen, schreib es in den Hint. Das ist wirklich die sicherste Variante. Ja, schreib das da rein und die Leute werden das sehen. Ja, aber die alten Filter ist noch so. Wir lernen es ja noch so, nach Attributen zu filtern. Also meine Query ist komplett nach Attributen gefiltert. Ich kriege da alles da nicht rein, was ich nicht haben möchte. Ich möchte nicht klettern, ich möchte nicht irgendwie durch irgendwelche Pfützen schwimmen, nicht Pfützen, keine Motorboote benutzen. Das mache ich auch, so habe ich auch gefiltert. Und die Motorboote, also ich gucke, die T5 gucke ich mir einfach einzeln per Hand an, wenn ich sie die neue. Kann ich ja nochmal über Terrain mal ausfiltern, aber du hast ja häufig, das Thema hatten wir ja schon häufig, das ist nicht T5 das Problem, sondern T4-5 oder T4 und da möchte ich jetzt nicht plötzlich Badehose, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, okay, das ja. Weil ich sagen, oder Teamarbeit. T4,5 suche ich mir speziell gerade raus, weil ich will 4,5er machen, und zwar klettern, wenn es geht. Ja, aber dann du würdest dann auch filtern, wenn das auch mit Teamarbeit ist. Oder ich filter tatsächlich null. Also ich filter wirklich aus Mysteries und das war's. Ratehaken holen gar nicht erst mit in die Pocket Query und alles andere gehe ich an. Wenn ich vor Ort merke, geht nicht. Das Einzige, was mir vorher tatsächlich angucken, ist mal, wenn ich die T5er dazwischen habe, was das für eine ist, ob das jetzt Wasser oder whatever ist. Und dann gehe ich vor Ort, gucke mir auch einen Klettercache an. Wenn da steht 10 Meter, dann gucke ich mir den durchaus mal an, weil einige davon, da kann man durchaus mit der Leiter den Einstieg erreichen und dann ohne Seil klettern. Und ich finde das auch nicht, oh, muss jetzt alles schieben. Ja, leck mich, ist doch mein Problem, wenn ich da runterstürze. Von daher mache ich den dann trotzdem. Wir haben halt auch festgestellt, dass Multilesen oder Listinglesen total überbewertet wird. Das ganz ehrlich, das macht auch keiner. Ich muss aber dazu gestehen, beim Trafi lese ich es auch nicht. Ja, aber heute, wir haben es bei den Multis festgestellt. Ja. Naja, bei dem 10er war es jetzt aber auch so, das regnete waagerecht und ich habe auch keinen Bock mehr gehabt, irgendwas zu lesen. Wir waren ja jetzt schon, Junge, das ist 12, überleg mal, wir haben um 9 angefangen. Ja. Und bei dem Wetter finde ich da 2 Stunden Dauerregen schon heftig. Und da hinten zieht es. Ne? Das freie Pläne, das zieht da richtig durch. Also vor allem Regenschirm, ich muss ja das Gerät schützen, ich muss ja immer auf die... Oh, und, und die Toilettenpapierrolle. Und außerdem, wir standen im Trafohaus, da ging es ja. Ja, da ging es eng. Ja, das war, ja. So, Schnee bei dem Stand. Habt ihr hier denn auch den Effekt, dass die Leute es übertreiben? Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn so viele gute Owner auf dem Haufen sind und die Caches auch eine gute Qualität haben, dann wird auch mal so, Beispiel diese Teddy-Caches. Also ich will die gar nicht kritisieren, um Gottes Willen, die haben ja genug Fans, also überhaupt keine Frage, die machen tolle Stationen. Nur diese mir immer, ich packe die mittlerweile wirklich auf Ignore, nicht weil ich sie nicht mögen würde, sondern da fühle ich mich langsam so alt für. Ich habe keinen Bock auf 16 Stationen und am Ende, am Final, den kriege ich auch nicht auf, weil der auch noch wieder einen besonderen Trick hat. Das ist mir einfach zu viel mittlerweile. Es hat für mich dann, boah. Bei Teddy ist es mir aber aufgrund der Anzahl der Stationen, weil das immer extrem über 10 ist. Ja, aber die haben auch extrem schwierige Stationen da drin, wo ich mich manchmal auch frage, nee, will ich das eigentlich noch? Also, das ist wie gesagt gar keine Kritik, um Gottes Willen. Und das war aber diesmal zum Beispiel jetzt bei dem neuen gar nicht mal so, finde ich. Also, die Stationen waren, es waren keine schweren Rätsel dabei oder so, meiner Meinung nach. Wir haben dreimal die Lady angerufen, der Radius. Als Telefonjoker. Die Lady. Und das war im Endeffekt, zweimal war davon, war es eigentlich völlig umsonst. Weil das eine Mal habe ich wirklich, habe gewählt, rufe sie an, gucke nach oben, denke, das ist ja total komisch. Und dem sagt sie, wo ich hin muss, das habe ich da gerade hingeguckt. Also es war diesmal gar nicht mal so schwer, sondern es waren einfach nur, wir waren teilweise ein bisschen zu blind. Also wir müssen ihr gerecht werden. Übrigens, die Lady ist die Tussi. Okay. Sie hat sich damals echt gefreut. Ich wäre der Erste, der sie Tussi genannt hat. Okay. Was du nicht alles so machst. Nee, und das war halt das Problem, da halt jetzt nicht so unbedingt die Schwierigkeiten. Es ist halt 22 Stationen, also das ist relativ viel. Oh, das ist mir und wir haben von vornherein gesagt, wir machen es in der Woche, wir kommen hier aus der Ecke, machen wir 2 Abende, so bis 10:30, länger nicht. Den ersten Tag haben wir bis 10:30 gemacht, dann war Sense. Das zweite Mal, glaube ich, 11 waren wir beim Final. Das war auch gut. Aber es war gar nicht mal so kompliziert, sondern einfach, man musste schon ein bisschen genau gucken, das war unser Problem. So, aber ansonsten sehen wir die Caches hier in Schneeferding, dass sich da jetzt irgendwelche Leute überschlagen, weil sie sagen wollen, ich möchte die nochmal trumpfen. Nee, es gibt auch kein Konkurrenzgedenken hier in dem Sinne. So. Ah, okay. Also das, man weiß, hier gibt es Owner, die machen gute Dosen. Mhm. Ne? Also Römig gehört dazu. Es ist aber auch hier Querz 100 gehört dazu, der zum Beispiel das am Denkmal gemacht hat da hinten oder im Wintermall den Bahnhof. Das sind, da weißt du, die basteln richtig, die haben gute Ideen, die basteln was. Hast du den im Wintermall am Bahnhof? Weiß ich schon. Den sollst du machen. Ja, wäre auf jeden Fall Rücktour-Stop wert. Kommst du eh dran vorbei. Der ist wirklich gut. Und das sind so Leute, die machen wirklich gute Dosen, aber die überschlagen sich nicht. Also die wollen sich auch nicht übertreffen. Also, ne? Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich bin jetzt auch ein bisschen näher an die Lüneburger Heide gezogen. Ja. Also ein bisschen näher ran hier, auch an Schneeberding. Und du merkst es tatsächlich, das ist in Hamburg ein ganz komisches Feeling. In Hamburg versuchen sie sich immer gegenseitig zu übertreffen. Zu übertroffen, ja. Das hat natürlich den Vorteil, dass Hamburg sehr viele hochwertige Caches hat. Aber die machen es jetzt einfach nicht, man hat oft das Gefühl, wie sage ich, drücke ich es jetzt am besten aus, dass sie es nicht machen, um einen guten Cache zu legen, sondern um einfach in der Community die Hose schmelzen zu lassen, bekannt zu werden. Und dann wird der beworben von dem und dann ist man nochmal ganz wichtig. Das merkst du auch, wenn du manchmal Jona triffst, dann kriege ich die Szene auseinander vor. Und das Problem dazu führt aber, ich habe jetzt in Hamburg noch nicht so viel abgecached, einige gute in Anführungsstrichen habe ich schon gemacht. Das führt aber dazu, dass man in einer relativ hohen Erwartungshaltung hinfährt. Denk, jetzt kommt hier der Mörderknaller, dann stehe ich da und denke, ja, ist nett. Aber habe ich tatsächlich woanders schon mal gesehen, in der Art, warum dann jetzt 600 Favoritenpunkte? Ne? Also es gibt definitiv Owner, die geben sich ja wirklich Mühe, ich will die auch nicht runterreden. Und es gibt auch Caches, die sind wirklich genial da. Aber es gibt so manche Dinge, wo ich denke, wow, und da finde ich persönlich dann fast so einen Tag als Straßenbaumeister wesentlich besser und lustiger, weil einfach die Idee geil ist. Da ist eine Endeffekt in der 0815 Dose. Welcher war das, der von Pipsi-Müsi? Ja. Mhm. Im Hafengebiet. Absolut geil, das Total Teil. Geil, das Teil. Aber, ich darf nicht sagen, ich hasse ihn ja, also nicht mit dran geschnitten. Ja. Naja, den fand ich auch genial. Absolut. Sowas finde ich fast noch schöner als so eine wirklich hochwertig gebastelte Dose, wo du die anguckst und sagst, gut, da stecken wahrscheinlich 200 Euro an Material drin. Ja, aber sie überrascht mich nicht. Ja, ja, genau. So, ein Umkehrschluss, glaube ich, daran, dass wenn man hier diese Gegend so sehen, dass die Leute einfach sagen, hier ist eine schöne Gegend. Hier möchte ich vielleicht auch ich möchte nicht irgendjemanden übertreffen, sondern ich möchte einfach in einer Gegend angemessene Dose legen. Und das ist ein kleines Gimmick dabei. Ja. Und das hatten wir ja heute sehr häufig, dass wir irgendwas gefunden haben und gesagt, das ist jetzt okay, das ist toll. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwo hingerotzt, sondern es ist würde ich als Highlight bezeichnen. In Hamburg wird es völlig untergehen. Weil da kommt nämlich der Erste und sagt, ja, aber sowas habe ich schon mal von dem und dem gesehen und der hat ja nochmal Blaulicht eingebaut und das ist total schlecht. Der Cache ist toll, aber meiner ist besser. Das war ja neulich auch irgendwie erstmal ein Thema. Ja, das ist tatsächlich mittlerweile so. Habe ich jetzt auch festgestellt, dass ich immer drauf geachtet habe, dass sie sich dagegen sind. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade diesen John Kramer gemacht. Für mich ein Traum-Nachtcache. Der hat sofort eine blaue Schleife von mir bekommen. Aber wenn ich den gemacht hätte nach den Logs vorher und gedacht hätte, und selbst nach dem Listing, hätte ich da was ganz anderes erwartet. Da hätte ich einige rumfluchen müssen. Weil der las sich, als wenn ich da mindestens bis Mitternacht unterwegs bin. Wir hatten extra was mit für Team Spikeman, die nämlich am nächsten Tag Hochzeitstag hatten. Weil wir gedacht haben, wir sind Mitternacht sind wir mindestens unterwegs. Und ernsthaft, nach einer Stunde, 10 Minuten oder so waren wir durch. Wobei mir das war aber gerade klasse daran. Wobei ich an diesem Cache wieder sehe, wenn du die Logs wieder durchliest, ich habe ihn auch auf der Watchlist, ich mache ihn ja auch noch, hoffentlich, irgendwann, dass das jetzt schon wieder so losgeht nach dem Motto, wer ist schneller durch? Ja, wir haben 2 Stunden gebraucht. Wir haben 1:45 gebraucht, nach 1,5 Stunden. Ja. 1 Stunde, ja, 10 Minuten waren wir durch, so nach dem Motto. Ja. Wobei ich das immer witzig finde, ist eigentlich, also wirklich, wir haben wirklich tatsächlich nur knapp über 1 Stunde gebraucht, was aber nicht daran lag, dass wir besonders toll sind, sondern einfach, wir waren zu 6 und da, ich glaube, die Jüngste hat 2006 angefangen, also alles alte Hasen. Und alle hatten das Glück, irgendeine Station zufällig wirklich das Richtige zu machen. Und wie gesagt, die einzige handwerkliche Station, wo man schon ein bisschen, also das ist schon ungewohnt, das Ding zu bedienen, das konnte ich sicher bedienen, weil ich so ein Ding selber mal gekauft hatte. So, und damit hatten wir einfach nur Glück. Aber der Cache ist auch einer, wo ich sagen würde, 3,3er guter Durchschnitt, ist schon überdurchschnittlich gut gemacht, aber es ist eigentlich ein ziemlicher Durchschnittscache, der aber richtig Spaß macht und dir 2 Stunden einen tollen Abend beschert. Wie lange du brauchst, ist völlig belanglos. Und wenn einer 5 Stunden braucht, ja, mein Gott, der braucht halt 5. Jetzt nochmal das zum Unterschied zwischen dieser Gegend hier. Wenn ich dann so Logs lese, vielleicht interpretiere ich auch zu viel hinein. Dieser Nachtcache reiht sich hervorragend in die Tradition der hervorragenden Hamburger Nachtcaches. Und dann werden die alle namentlich genannt. Echt? Ein. Und das ist dann jemand, der entweder ohne oder ohne nahe steht, ist, dann denke ich mir auch, ey, das musst du nicht bringen. Also, was ist das denn? Also wenn ich einen Artikel drüber schreibe, so wie ich das jetzt gemacht habe, dann muss ich sowas bringen, um Vergleich da mal zu zeigen. Aber wenn du so einen Log bringst, hat das einfach den einzigen Grund, okay, er ist in Ordnung, er ist gut, aber ich habe auch noch einen geilen. Ja. Das ist ja sowieso immer wieder die Sache, wie willst du das bewerten? Ich fand zum Beispiel diesen John Kramer, der in meinen Augen für den Logs her viel zu sehr aufgeblasen wurde. Man erwartet da was ganz anderes, als man bekommt. Aber trotzdem finde ich diesen John Kramer zum Beispiel besser als diesen Dubanski im Hafen. Der Dubanski hat viel mehr Aufwand, viel mehr Ideen, viel mehr Technik, viel mehr Geld reingeflossen. Aber der ist mir einfach viel zu lang. Der hat 16 Stationen und ich muss da mindestens 5 Stunden und sorry, mach 2 von, dann finde ich den auch genial. Deswegen fand ich den John Kramer sogar. Der hat mich einfach 2 Stunden, nein, nicht ganz, anderthalb, egal wie lange, der hat mich für die Zeit, wo ich da top unterhalten, geile Stationen, viel Fantasie drin. Eine habe ich tatsächlich im Leben vorher noch nicht gesehen, obwohl ich schon 10 Jahre dabei bin. Die war einfach gut. Ohne, dass da, ja, manches war ein bisschen, oder 1-2 Stationen, das Gefühl hätte. Also ich weiß nicht, ob die lange halten. Das ist mir dann immer so ein Problem, ich meine. Aber insgesamt fand ich den klasse, gerade weil er so kurz ist. Diese so wie jetzt hier, wo du sagst, du musst da 2-mal hin. Ach nee, also, dafür bin ich zu alt, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Den hätte ich auch nicht gemacht, wenn er nicht vor der Haustür liegen würde. Ne? Und ich schon immer gesagt habe, Endokliniker, willst du mal hin? Liegt aber vor der Haustür, kannst du immer noch machen. Und ich bin schon oft mit dem Fahrrad vorbeigefahren, eigentlich wolltest du mal rüber. Ja, machst du immer mal. Ja. Machst du nicht. Mal ja, ja, genau, weil es läuft nicht weg. So, ja, bist du wahrscheinlich immer in die Bagger gekommen. Ja, und gesagt, alles blöd. Ist ja. Und jetzt haben wir ja einen Handschlitt, aber ja, der Loftplatz ist jetzt nichts mehr. Ne? Ja, die haben sie platt gemacht, habe ich neulich auch gesehen. Ja. Und da habe ich nämlich dann gesagt, okay, den machst du. Den müssen wir, haben wir gleich gesagt, als wir draußen nach dem Stammtisch standen, ich sage, wir müssen dahin. Wir haben einen Termin gemacht und dann in der Woche und zack hin. Wäre mir aber sonst auch zu lang. Also das ist mir einfach, da habe ich auch keinen Bock drauf normalerweise. Ja. Ich fand zum Beispiel den Dobranski habe ich noch gar nicht gemacht, weil er mich zum Beispiel auch abschreckt wegen der Länge und ich weiß, wenn es kalt ist, sollte man ihn nicht unbedingt machen. Während ich aber zum Beispiel den Nemesis... Doch, muss ja nicht selber rein. Ja, okay. Aber den Nemesis zum Beispiel fand ich total geil, weil der nicht so lang war. Nemesis war welcher? Im alten Land, hätte ich bald gesagt. In den, Ach so, der von auch von Bullwinkel. Genau. Und Schimpsi, glaub, der ist nicht lang, der ist nicht schwer. Nee, der ist geil. Und der ist einfach von der... Der ist geil. Eine geile Location auch. Eine geile Location. Ja, und wir hatten nur das Problem, es war im Mai, es war relativ viel Ungeziefer. Ja, wir haben den Weg vom Vorfinal zum Final nicht wirklich gut gefunden. Und da haben wir uns dabei so durchgeschlagen, dass ich nach 5 Minuten aus diesem Gebüsch rausgegangen bin. Da habe ich mich angeguckt und gesagt, wenn du heute keine Zecke fängst, dann war das andere. Also ich war wirklich voller Tiere. Und aber trotzdem fand ich den noch... einer der besten Nachtcaches, die ich gemacht habe. Weil einfach die Länge passte, es war eine geile Location, die Stationen waren machbar und die waren trotzdem gut. Ja. Alles bestens. Stimmt, den fand ich auch riesig. Und so mag ich das eigentlich. So Nachtcache, wir sind ja ein bisschen verzweifelt auch mal bei dem Bloody Mary von Bullenherde. Da war vielleicht auch der falsche Tag für uns und es war, der war mir halt auch ein bisschen zu lang. Gut, das ist ein D4,5 und im Nachhinein muss ich sagen, Mensch, D4,5 wahrscheinlich, den machst du nicht mal eben so. Aber der war teilweise nachher so knackig, dass ich auch gesagt habe, nee, also irgendwie, das war nicht meins. Mhm. Und seitdem scheue ich aber zum Beispiel auch, wenn ich weiß, es sind so die 4,5er Nachtcaches, wo ich weiß, ich muss über 3 oder 4 Stunden dabei sein, mache ich eigentlich nicht mehr, weil es ist oftmals, dass wir freitags oder samstags losgehen, du hast irgendwie eine harte Woche gehabt und wenn du dann vielleicht noch im Frühjahr um 10 erst startest, dann hängst du um 2 oder 3 da und versuchst noch irgendein Final zu lösen. Das ganze Wochenende ist Platz. Ja, man ist. Und das ist immer so. Du kannst, egal, ich war schon so vielen Teams bei Nachtcaches unterwegs. Sobald du so oft in den Zeitraum so zwischen 2 und 3 kommst, so langsam diesen Final kommt, da ist auch jeder geistig abwesend. Jeder sagt, der ist vorbei. Ey, jetzt. Das Geile ist aber, wenn du da mit den Leuten unterhältst, ne? Die Loks sind bei dem Dobranski, wie gesagt, alles geil. Natürlich, es waren auch tolle Stationen, also ohne jede Frage, aber jede einzelne Station Feuerwerk. Aber alle erzählen dir auch, wenn du sie nachfragst, was nie im Lok steht. Ja, gut, nach Station 10 hatte ich dann auch noch so keinen Bock mehr. Ja. Hängt aber auch damit zusammen, wenn du den an dem, sofort nachdem du den Final gefunden hast, das Lok schreiben würdest. Dann wäre es wahrscheinlich so. Aber so legst du dich nochmal schlafen, bist dann ausgeholt. Verklärst und sagst das alles dann, ein bisschen, ja. Weil, war ja doch ganz geil. Teddy Cash da, das war doch ein Handstück, der Klinik dieser Nachtcash da, ne? Ja. Da war nämlich der gleiche Effekt. Das waren auch geile Stationen, aber irgendwann haben wir uns an einer Station vertan und hatten dann plötzlich, ich weiß nicht, war das 16 Stationen so? Ja, in den Drehungen oder ich weiß nicht. Und nach Station 11 haben wir aus Versehen den Final gefunden. Und das hatte keiner mehr Bock, obwohl dieser Vorfahren ja so genial gewesen sein soll. Nachher hatte ich gehört, wie er ist. Ich meine, das hatte ich aber auch schon mal woanders gesehen. Die 5 Stationen wollte keiner mehr. Das reicht einfach. Ey. Du bist dann nachts durch das Ding hoch und runter und hin und her und irgendwann steht es ja mal. Irgendwann hast du die Nase voll. Ja. Das soll auch jetzt hier zum Beispiel bei mir nicht abwerten. Der Micha hat sich echt geile Rätsel ausgedacht. Ne? Aber die waren für mich halt, oder für unser Team auch, wir waren 5 Leute, es waren auch Leute bei, die wirklich schon viele Funde haben und auch viele Mysteries lösen und so. Es war einfach zu fett nachher für uns. Ne? Und wir können auch Micha auch rumhaken. Wir hatten ihn jetzt als Gast. der hört nicht mehr zu, aber er sagt ja selber, er legt die ja so. Er sagt sich, okay, wenn ich 4,5 nehme, dann ist das ein Cache, wo du eventuell 2-mal fährst. Ja. So, und das ist ja eigentlich auch, das ist ja, da sind wir wieder bei DT-Wertung, wo wir eigentlich heute unser Hauptthema auch machen, hin wollten. Das ist ja auch der Sinn einer so hohen Wertung. Ja. Und nicht, dass du irgendwie einen 4er auf einer Arschbacke absetzt oder einfach nur mit der Länge begründest. Die 5 sagt ja eigentlich, wenn man sich das mal dieses Bewertungskriterium von Brownfield anguckt, sagt ja eigentlich, für die 5 kannst du mehrere Tage brauchen. Ja. So, wenn man das sich dann nämlich mal, und das habe ich jahrelang auch nicht gemacht, aber gerade auch, als wir Bloody Mary durch waren, habe ich dann nachher auch darüber gedacht, Mensch, wenn die 5 sagt, du kannst mehrere Tage Vorbereitung oder auch brauchen, je nachdem, dann ist die 4,5 eigentlich auch berechtigt und dann ist es für mich auch so, ich sage, die 4,5 dann lieber nicht. Ja. Ne? Ja, klar. Obwohl das Micha gut gemacht hat, er hat ja dann auch diese Hilfsstation eingebaut, dass du wirklich nicht 2-mal hinfahren musst, dass du immer zur Not dann nochmal so ein Hilfspadding kriegst. Ja, aber, dieser Anspruch, der ist so mittlerweile auch schon so groß geworden, den habe ich selber mittlerweile auch das Schlimmste. Ich habe mir Sorgen gewöhnt, aber früher gab es das eigentlich D5, T5 war für mich für keine Diskussion. Da darf alles. Sonst muss ich den halt nicht machen. Ich habe mit Annegret hier, die war damals so wie 68, 69 oder so, das ist ja ein CS Luder oder gleich, ne. Mit der habe ich die Lübecker Vereinsbrauerei gemacht. Bullwinkel hatten wir auch noch dabei, ein Kumpel von ihm. Und die Lübecker Vereinsbrauerei, 5-5er von Trek und noch einen von da oben. Also die Hardcore-Cacher sowieso schlecht hin. Also man atmet, bis auf einen zukommt. Ich komme da hin. Fünfstöckiges, siebenstöckiges Gebäude nebeneinander, verbunden durch einen Keller. Und nur über den Keller kommst du von einem Gebäude ins andere. Und der ganze Keller war ausgebrannte Reifen. Und so stand das dann drin auch. Also wenn du noch 10 Minuten gewinnen hast, hast du angefangen zu husten, ernsthaft. Ich glaube, wir waren 2x9 Stunden da. Dass du dann, solltest du erst Bilder suchen und dann solltest du in einen Raum finden über das Bild. Das ging noch. Obwohl das, wie gesagt, 5 und 7 Stockwerke. Und du bist immer hoch und runter. Ey, ich fahre nach diesen 2 Tagen klinisch tot. Und dann hast du den Raum gefunden. Und die hatten immer so 100 Quadratmeter etwa, die Räume. Und dann solltest du in diesem Raum, ohne jeden Hint, irgendwo per Edding eine geschriebene Zahl finden. Unter anderem im Keller solltest du eine Leuchtstoffröhre auseinandernehmen. Und die Plastikschraube von der Leuchtstoffröhre in dem Gewinde, glaube ich, oder so, war da eine Zahl. Hast du Handy aus? Oh. Mir fehlt jetzt echt gerade. Dann wissen wir, wen müssen wir in die Schuhe schieben. Ja, kommt drauf an, ob der stark gesendet hat. Also ein bisschen, meistens ist das Apple. Ist das auch ein Apple? Nein. Meistens ist Apple das Problem. Die senden irgendwie mehr oder stärker. Ist tatsächlich so. Also, ja, auch gar keine Kritik oder so, das ist wirklich so. Und heute, meiner Meinung nach, ist es heute so, dass du eher solche Caches suchst, um deine Matrix vollzumachen, weil wieder die Statistiker kommen. Und die müssen diesen Scheiß Fund haben. Ja. Und dann wird eben halt gleich der Telefonjoker gesetzt oder es wird dann halt. Das ist auch so ein Inflation. Also ich habe es mittlerweile wieder abgewöhnt. Ich rufe immer noch mal wen an. Das werde ich auch nicht sein lassen. Aber schon viel seltener, weil ich mir manchmal immer sage, nach 5 Minuten suchen, nee, du rufst jetzt keinen an, faule Sau. Du machst das jetzt noch mal 10 Minuten weiter. Und wenn überhaupt, dann fährst du nach Hause und rufst von da einen an. Weißt du, allein schon Strafe für mich selber. Kann doch nicht angehen, dass ich mir das. Aber man gewöhnt sich das dann auch an. Man rutscht da so rein. Wenn man dann einen hat, wo man so weiß, ich kann anrufen, ruft man an. Ja. Das haben wir letzte Woche auch gemacht. Ja, und zweimal, wie gesagt, eigentlich umsonst, weil wir saßen schon direkt davor. Wir hatten zwar schon bei jeder Station, also ich rufe ihn nach 5 Minuten an. Eine halbe Stunde haben wir schon fast gebraucht, aber trotzdem. Im Endeffekt waren es wirklich von 3 Anrufen, waren 2 unnütz. Der erste Anruf war eigentlich, das hätten wir nie gefunden. Und man ist halt, wenn man einen Telefonjoker hat, ist man leicht dahin und sagt, ich mach's jetzt. So, und es ist halt nur blöd, wenn man in der Woche dann irgendwann loszieht und muss nachts um 3 anrufen. Das ist immer ein bisschen blöd. Ich mach's jetzt sogar andersrum. Ich rufe wirklich nur noch bei 1-1 an, wenn ich keinen Bock habe, da noch hinzufahren. Und bei den schweren, nein, dann fahre ich nach Hause, probiere das nochmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann mail ich irgendwie an. Ja. Einfach schon, um mal wegzukommen von diesem, was du nicht sagst, wenn man dann einen hat, dann steht man da, sucht ein bisschen, merkt, finde ich nicht klar, ja, ruf ich einen an. Ja. Dann sagt er einem, wo der ist, und dann stehst du da und denkst, ach Mensch, das hättest du auch selber finden können, wenn er mal ein bisschen Mühe gegeben hätte. Also das finde ich auch, das ist inflationär geworden mit diesen Telefonjokern. Ist das Cacher-Telefonbuch eigentlich tot? Gibt's das noch? Ich habe es mal gesehen, habe es mir angeguckt, aber mir ist es jetzt auf Facebook wieder aufgefallen, dass die Fragen so häufig danach kommen. Wo ist eigentlich das Cacher-Telefonbuch? Wie kann man sich da eintragen lassen? Echt? Das ist immer noch. Facebook ist sowieso so nicht. Jetzt habe ich den Account nicht gelöscht. Also Facebook war mir irgendwann, das ist ja. Nein, aber das zeigt ja schon, dass das sehr viele Leute daran interessiert sind, nicht mit dem DNF rauszugehen, sondern von irgendjemandem Hilfe zu bekommen. Ja, ja. Den sie noch nicht mal kennen. Ich habe schon Caches gemacht, da kommt einer zu. Auch so ein ehemaliger, den Podcast im Moment auch noch wieder. Der hat die ganze Lösung in der Tasche gehabt von dem Cache. Vom Mystery-Cache. Auch nicht schlecht. Du auf Station 3 bist, ich denke, sag mal, woher weißt du das denn? Immer wenn ich gefunden habe, da ist wohl. Ja, nee, ich habe die alle mit. Also, komm, lass uns gleich zum Final gehen, brauchen wir gar nicht machen. Also, nee, das wäre gegen meine. Ich habe das auch dann tatsächlich auch schon mal gehabt und dann auch gedacht, was machst du hier eigentlich? Dann scheiß doch gleich was drauf. Wirklich, dann kannst du es auch gleich ganz. Das Einzige, wo ich das nicht bereut habe, war tatsächlich der Dobanski. Da hatte ich die zwar nicht, aber meine Mitcacherin. Weil trotzdem haben wir ja noch 4,5 Stunden da verbracht. Ja, ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, jemanden anzurufen, den man vielleicht mal kennt oder der einem hilft. Aber der inflationäre Gebrauch dieser Anruffunktion. Ja. Die muss man echt. Den sollte man vermeiden. Und deswegen glaube ich, existiert auch dieses Cacher-Telefonbuch. Wenn ich dich jetzt bei jedem Cache anrufe, dann denkst du auch irgendwann mal, Tracer hat auch einen an der Waffe, der ruft mir jeden Scheiß hier jeden Tag an. Den Effekt habe ich bei mir schon gehabt, weil ich habe nur 200 Leute, die ich anrufe, aber da kannst du mich schon wieder anrufen. Ja, und so ein Cacher-Telefonbuch gibt dir halt die Option, irgendwelche Leute anzurufen. Ja, dann machst du es noch eher, ja. Ich will da gar nicht, also, ich habe diesen Sonntagsspaziergang gerade gemacht. Und da hatte ich erzählt, komm, der Station 1 und der hat den Hinweis für Station 1 steht in dem Wegpunkt, was ich auf dem GPS nicht sehe. Und ich suche das Ding ab und war schon wieder. Ich reg mich dann auch gerne und auf, das ist dann eine halbe Stunde weg, aber das lasse ich dann auch raus da. Und war da am Flintenreiter vorbeigekommen, der wäre weggelaufen vor Angst, glaube ich. Ich war da rumfluchen, ey, weil ich nichts gefunden habe. Und ein riesiges Holzgebäude, Millionen Verstecke. Und dann rufe ich Agent Schmidt an und er sagt, ja, weiß er auch nicht mehr, aber er kann mir mal den Party-Faction Bescheid sagen, dass der mich anruft. Weil mir nicht aufgefallen war, dass ich dessen Nummer hatte, weil der bei uns immer mein Gast war. Und hätte ich auch anrufen können, ich finde den super sympathisch, das wäre gar kein Problem gewesen. Dann rief der mich an. Und du gleich, oh, nee, als der Anruf kam, hatte ich gerade das Handy des Listing aufgemacht und gesehen, ah, ist klar. Aber da zum Beispiel hat sich der zweite Anruf gelohnt, weil da komme ich an die Station und da steht drauf, nimm die aufgesprühte Zahl. Und da stand auf so einem Block stand eine Zahl und darüber eine rübergesprüht. Also habe ich die Zahl genommen. Und es war klar, dass es die falsche Richtung ist, weil es war ein Multi, es war ein Kreis und der führte genau in die falsche Richtung. Ich bin da trotzdem hingegangen, doof wie man ist, macht man das erstmal. Stehe mitten auf der Kuhwiese, aber so mitten drauf, also wo nicht mal ein Häufchen auf dem Boden ist, ja, habe ich ihn angerufen. Ja, wieso die Zahl da und so? Ich sage, ja, weil, ja, ich bin, pass auf, ich bin 5 Minuten zu Hause, rufe ich die nochmal zurück, gehen wir erstmal zum Ausgangspunkt zurück. Naja, habe ich gemacht, machen wir, gehe zum Ausgangspunkt zurück, gucken wir das so an. Ich denke, nimmst du mal die Originalzahl, die drunter steht, unter dem aufgesprüht. Ja, die war's. Als er das gemacht hat, war die Zahl aufgesprüht worden. Da stand nur die eine. Und als ich jetzt kam, hat irgendein Idiot eine zweite Zahl, der andere oben drüber gesprüht. Und schon passte das alles zu seinem Text. War aber nicht gemeint. Und dann bin ich froh, dass ich dann tatsächlich mal ein Telefon hatte. Weil da war es einfach unsicher. Ich konnte nichts falsch gemacht haben. Und dann, da bin ich dann froh, wenn ich ein Telefon habe. Da möchte ich dann auch nicht nach Hause fahren und dann erst fragen, weil es einfach nicht meine Schuld ist. Wenn ich was nicht finde, okay, eine Doofheit. Vielleicht hängt es auch generell zusammen. Ne? Mittlerweile, wir haben jeder ein Smartphone, wir machen relativ viel, wir rufen wegen jedem Scheiß an. Früher hattest du das halt nicht. Also wenn du jetzt im Außendienst tätig bist, hast du früher halt kein Handy, sondern hast eine Telefonzelle. Ja. So, und ich weiß nicht, als Geocaching anfangen, dann war ein Smartphone und ein Handy jetzt auch nicht so weit verbreitet. Das war eher ein globiges Tastendruck. Ja. Gab's die da schon? 2000? Ja, Nokia. Ja, ich bin mit Nokia-Handy. Ja, aber ich habe die PDAs gab's, haben viele benutzt. Genau, und dann war das relativ teuer, wenn du da angerufen hast. Ja, also hast du das schon mal schön gelassen und hast dich dann nachher vielleicht entsprechend nochmal mit dem Owner oder wie auch immer ausgetauscht über Mail. Ich hatte niemanden, den ich anrufen konnte. Ich kannte im ersten Jahr überhaupt keinen anderen. Am Anfang waren ja wirklich nicht so. Mich hat das auch nicht interessiert, wer das ist alles. Ich habe gerade, als ich angefangen habe, schon. Ich habe gesagt, pass auf, ich bin neu dabei. Ich habe versucht, hier diesen Mystery sitze ich jetzt zum Beispiel seit 5 Tagen dran. Ich finde überhaupt keinen Ansatz. Das und das stelle ich mir vor, denke ich da in die richtige Richtung. So habe ich die Leute mal angeschrieben. Dann kam immer eine Freundin, die immer, ja, super, aber bist völlig falsch. Guck doch mal dahin und versuch's mal in die Richtung. Und dann habe ich gesagt, danke. Ich ziehe Hut. Ich habe immer so doof gefragt, dass bei der dritten Frage, komm, ich gebe dir die Koordinaten. Das war auch das Ziel der Frage. Ja, so antworte ich mittlerweile auch. Ich frage immer, wenn du es lösen willst, so und so und so. Ja, das mache ich auch. Wenn du die Koordinaten willst, schreibst mir noch eine Mail. Also wenn mir einer so Wischiwaschi-Text schickt, weil er mich nicht kennt, du merkst das ja auch, wenn Leute dich anschreiben, die mich noch nicht kennen, ne? Und da steht so ein bisschen Wischiwaschi, dann ich weiß nicht genau, was will der jetzt eigentlich. Dann schreibe ich meistens auf, wie das zu lösen ist, wenn ich überhaupt das weiß. Also bei mir ist es ja nur altbeständig, ich mache ja schon lange keine Mysteries mehr. Aber dann schreibe ich mir das auf und dann drücke ich 30 Seiten Leertaste und schreibe unten drunter die Koordinaten und schreibe oben auch hin, wenn du gleich die Koordinaten willst, guck einfach da ganz unten, da steht das drin. Genau, so mache ich das. Ich habe kein Problem damit, Koordinaten weiterzugeben. So mache ich nicht, dass die dann einfach nochmal antanzen. Weil ich hatte das schon mal gemacht und kann dann die Koordinaten jetzt nicht für den Lösungsweg. Deswegen mache ich sie ja 3 Seiten nach unten. Das heißt, wenn der die Mail aufmacht, sieht er die nicht. Also er muss oben schon lesen und dann steht da, blätter ganz weit runter und dann muss wirklich 3-4 Seiten runterblättern über leere Seiten und da unten stehen dann irgendwann die Koordinaten. Weil ich finde das immer noch nicht schlimm. Da regen sich immer noch manche Owner drüber auf. Ja, sorry Jungs, ihr wollt immer allen vorschreiben, wie sie es machen wollen. Wenn da einer unbedingt das Final abgreift, dann lass ihn doch. Ist doch besser, du gibst ihm die Koordinaten, der geht vorbei, weiß möglichst genau, wo das Ding liegt, macht nichts kaputt und geht wieder. So, und dann kriegt er halt einen Punkt für deinen Cash. Na, und da bricht dir doch nichts ab. Also ich finde das immer so völlig, die wollen ja mal alle vorschreiben, wie du das machst. Am liebsten würden sie noch mitgehen, dass du auch ja den richtigen Weg nimmst. Das ist doch alles für den Fatz. Aber so mache ich es bei meinen Caches auch. Ne? Weil ich habe das im Sommer jetzt gehabt, in der Saison der Touristen hier, da hat mich dann jemand angeschrieben und sagte, Mensch, bin da unten im Südkreis bei der Multi und der dauert auch ein bisschen, der ist ein bisschen kniffliger. Ich finde die eine Station nicht. Dann habe ich ihm geschrieben, pass mal auf, wenn du morgen wieder hingehst, da und da musst du suchen. habe dann geschrieben, wenn du jetzt aber wissen willst, wie es weitergeht, dann guck ganz weit nach unten, habe ich dann Leertaste und dann unten die Koordinaten geschrieben, ja, genau, für die nächste Station, weil der kam aus Bayern, da weiß ich ganz genau, der war schon so weit, der hat schon mehrere Stunden da verbracht. Ja. Komm, Junge, dann sollst du aber auch dann dein Happy End nachher noch haben und locken können und auch den Bonus machen können. Und so mache ich das dann. Bei eigenen Caches mache ich es auch so, dass ich dann immer sage, bevor ich mich noch dreimal anmelde oder ich mir die Nummer gebe und dann ruft mich dreimal an auf der Arbeit dann oder so, dann schreibe ich mir Koordinaten runter. Ja, das sehe ich auch so. Das ist doch das Einfachste. Und der hat zum Beispiel auch einen Log nachher geschrieben, danke, ich habe die aber nicht, ich habe die Hilfe in Anspruch genommen, aber die letztendliche Hilfe gar nicht gebraucht, habe es dann noch gefunden. Weißt du, okay, er hat es verstanden und hat dann aber tatsächlich den eigenen Weg noch gefunden. Ja. Ne? Sag mal jemand, wir geben keine Tipps hier in diesem Podcast. Wir sind nicht nur Boulevard, wir geben auch Tipps. Praktische sogar. Praktische Boulevard Tipps. Haben wir ja abgeschafft, haben wir gesagt. Wir reden nur noch Boulevard. Wir haben heute das Thema Sex noch nicht drin. Doch. Da fällt mir ein. Ich war unten ohne. Das ist doch harmlos. So. Ja, das ist. Das haben wir in den Bildern, die ich dir da schicke. Ich gucke gerade drauf, wir dürfen jetzt so in etwa mal 3 Stunden knapp angekommen. Die Frage ist jetzt absurd, einfach, wie sieht es denn aus mit Challenge Caches, mit der Umfrage? Hast du daran teilgenommen? Ich habe daran teilgenommen. Ja. Okay. Ich habe in alle freien Felder reingeschrieben, fuck off Challenge Caches. Nichts ausgewählt. Doch ausgewählt auch, was ich auswählen konnte, möglichst negativ. Mhm. Und habe auch immer in die freien Texte reingeschrieben, dass ich diese Kacke nicht will, um es auch mal ganz deutsch zu sagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass also die Umfrage muss so deutlich sein. Ich kenne kaum einen, der was anderes geschrieben hat. Also das ist wieder diese Beschränkung. Wir umgeben uns mit Leuten, die uns gerne dieselben Interessen haben. Es gibt ja Leute, die lieben Challenge. Ja, aber da gibt es ja immer mit der Internetbubble und egal wo du liest, da sind ganz wenige, die dafür waren. Und in diesem Fall zählt auch nur die Internetbubble, weil die Leute, die ich im Wald treffe, die sich für die Internetbubble interessieren, die interessieren sich noch viel weniger für diese Umfrage. Ja, aber keiner liebt Statistiker. Also Statistiker, oh nein, auf keinen Fall mache ich hier Internetbubble und guck dir an, wie Caches frequentiert werden. Ja, sind das die Leute aus der Internet-Bubble, die da hingehen? Weiß ich nicht, aber es sind immer zwischen, das will ich erstmal abwarten, was da rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Weil das ist immer zwischen Aussagen und tatsächlichen Bewerten, können da Meilen liegen. Weil du wirst, ich stell mal vor, du hättest gesagt, ja, super geil, ich finde die super ganz toll, ich habe das bewertet, wie man das besser machen kann. Und ja, Challenge Caches, du wärst da in dieser, bleib mal bei der Bubble, du wirst jetzt doch einiges ertragen müssen. Naja, ein paar gibt's ja, die das genauso sagen. Ich kann denen das auch nicht mal übernehmen, wenn das Verständnis für das Hobby für sie ist. Also das kann ich ja nicht sagen, darfst du nicht. Ich habe bei der einen Möglichkeit auf jeden Fall ausgewählt, dass man, wenn sie es Cornswick tatsächlich wieder reaktivieren wollen, dass sie irgendeine Filtermöglichkeit haben. Ja, das habe ich auch angeklickt. Weil das fand ich gar nicht mehr so schlecht, den Vortrag, weil jetzt zwischen einem Mystery und einem Challenge Cache kriegst du keine, du kriegst es nicht rausgefiltert. Es sei denn, du filterst alles. Ja, ich wollte sagen, für mich ist es jetzt nicht so das Problem. Aber ja, ich weiß, was du meinst, natürlich, klar. Und doch, es muss auch Challenge. Und deswegen habe ich das in dem Beitrag auch geschrieben, weil das... hast du nicht. Doch, Challenge muss drin stehen im Titel des Caches. Ja, du findest das mit dem GPX nicht den Titel raus. Ach so, GPX nicht, nee, okay. Mit DSRK kannst du das alles machen. Ja, hat auch noch klar. Aber da fand ich schon Groundspeak, deswegen habe ich es auch geschrieben, so nach dem Motto, hey, Moment mal, da hat irgendjemand zugehört. Weil diese Optionen kämen ja nicht rein, wenn sich nicht jemand schon mal in der Konfirmation haben sehr deutlich zugehört, das sagst du. Der letzte Blog, den man ankreuzen konnte, da stand mehr oder weniger jede Beschimpfung von Challenge Caches auch da drin. Da stand wirklich drin irgendwie, ich finde sie scheiße, weil so las ich das letzte. Ich weiß nicht mehr, wie die Frage hieß, aber da konntest du so richtig sehen, da war ja eine ganze Latte von Ankreuzmöglichkeiten. Und alle waren so, das waren genau die Teile, die alle immer so in der Internet-Community auftauchen und sagen, das finde ich scheiße, das finde ich shit. So richtig, wirklich, also da hat einer richtig aufgepasst, weil das also, war genau das. Ich denke immer, es gibt genug User, die wollen das. So, und die sollen ihre Challenges auch machen. Ich persönlich sehe das halt so, ich habe, glaube ich, bisher ein oder zwei nur gelockt. Es gibt hier in der Gegend auch nicht so viele irgendwie. Wenn ich die erfüllt habe, weil ich zum Beispiel, da war einer, glaube ich, der hatte dein TB mindestens 10.000 Kilometer gereist, dann war ich irgendwie bei Buchholz da oben, da war ich eh in der Ecke, weil ich diese Christmas-Runde da manchmal machte, bevor sie aktiviert wurde, habe ich den mitgenommen. So sehe ich das auch. Wenn ich das erfüllen kann, dann mache ich das, dann ist das für mich ein Mystery quasi, den ich gelöst habe. Aber dass ich mich jetzt hinsetze und sage, pass mal auf, von meinem Home-Zone aus muss ich in 360 Grad alle Richtungen, leckt mich an der Tasche. Also, vor allen Dingen das auszuwerten erstmal ist ja schon absurd. Ja gut, andersrum setze ich wahrscheinlich an die Mystery auch. Ich bin auch nicht so der Mystery-Löser, aber ab und zu, manche, die reizen mich dann und da setze ich mich da auch hin und versuche das zu lösen. Aber du siehst ja bei der Challenge dann für die Leute wahrscheinlich auch, die setzen sich hin und werten das aus oder wie es ja auch mal gab, jeden Straßennamen vom Alphabet. Klar, wenn es einer wäre, aber wenn du jetzt gerade, wenn du wie ich wohne direkt an der Stadtgrenze Hamburg, wenn ich mir die Mysteries wirklich hole und auch die Challenges, dann habe ich da 50 Challenges. Ich muss nicht, allein was das für ein Aufwand ist, sich hinzusetzen, um zu gucken, welche davon ich erfülle, weil das teilweise so völlig absurder Scheiß ist, weil irgendwo konnte man noch ankreuzen, der Owner muss ein Tool mitliefern, mit dem man das prüfen kann. Geil. Nee, das finde ich sehr. Das fand ich den wichtigsten Punkt schlechthin, weil dann fallen schon mal 80% der Challenges weg. Also ich persönlich glaube, die Challenges binden einfach zu viel Reviewer-Zeit. Ja. Ja, und Groundspeak hat das jetzt einfach nochmal, weil irgendwie wieder das hochkam, weil sie wollen es ja ein Jahr einstellen, das Jahr ist rum, das ist wahrscheinlich irgendwie im April rum, ne? Ja, jetzt machen sie eine Umfrage und dann sagen sie, die Auswertung hat ergeben, dass Challenges nicht mehr stattfinden und die anderen haben noch Schutz, so lange bis sie archiviert werden. Und dann sind sie schön sauber raus. Dann müssen sie eigentlich die nächste machen. Was machen wir mit Lab-Caches? Ja. Naja, aber die Lab-Caches waren ja mal als Experimental-Caches gedacht. Dafür werden sie ja gar nicht genutzt. Nö. So wie sie im Moment genutzt werden, nämlich als meistens ja für Mega-Events als zusätzliche Cache, finde ich sie top. Ja, aber du musst dir überlegen, wenn du das Thema Experimental-Caches einführst, und das machst du ja jetzt nicht mehr, jetzt ist ein temporärer für ein Mega-Event vorhandener Cache. Ja, ich sehe die Lab-Caches würde ich im Moment so einstufen, die sind Event-Caches. Für mich wäre es viel sinnvoller, wenn Groundspeak dieses ursprüngliche Lab-Cache-Prinzip weiterverfolgen würde und diese jetzigen Lab-Caches genauso leben würde. Temporärer Mega-Event-Cache. Aber was willst du als Lab? Also ich weiß gar nicht, was unter Lab-Cache veröffentlicht werden soll. Ist mir immer noch unklar. Das sollen vielleicht viele Leute wollen den virtuellen wieder zurück. Ich kann dir sagen, was viele Leute wollen. Viele Leute wollen die Log-Bedingungen. Mit aller Gewalt, ob über Challenges oder was. Sie wollen den Leuten vorschreiben, was sie zu tun haben. Das ist das, was sie eigentlich wollen. Mach ein Foto mit unten ohne. Genau. Ne, mit einer Kreuzung. Gut, dass du das schon. Guck mal, wir können das schon loggen. Wir sitzen jetzt hier, machen eben Foto, können wir es loggen. Nee, aber ernsthaft, eigentlich geht es darum. Und diese Missbrauch im Moment, die Lab-Caches für Events zu nutzen, finde ich gut. Weil was da auf Events mittlerweile stattfindet, finde ich völlig daneben. Also in Bremerhaven da so schön ich das Event fand, als sie da aus Verzweiflung irgendwie schon irgendwelche Tüten da hingehängt haben mit Logbüchern drin, die dann da in der Stadt so überall rumhingen, damit du die Caches nicht suchen. Ich sag mal, muss diese Herde denn unbedingt noch 50 Loks an dem Abend machen? Das ist doch das Problem. Das ist wirklich das Problem. Man soll doch zu Hause bleiben. Mir fällt jetzt zu Lab-Caches auch nicht viel ein, aber es gibt sicherlich 3 Millionen Möglichkeiten, die du dann nochmal machen kannst. Zum Beispiel, wenn du einen Cache mit einem QR-Code hast, dann fehlt aktuell eine Kennzeichnung, um das darzustellen. Mit dem GPS kannst du keinen QR-Code scannen. Kommst du also nicht weiter. Da war ja irgendwie dieser Vorschlag, da fand ich den Vorschlag viel, viel besser noch, dieses... auch wenn Attribute jetzt sicherlich diskussionswürdig sind, aber da tatsächlich ein Attribut-Smartphone, Punkt. Ja. Und dann bist du aus der Sache raus. Also ich glaube nicht, dass du ernsthaft diese Kategorie Lab-Cache überhaupt brauchst. Was willst du da ausprobieren? Da ist nichts, was du ausprobieren kannst. Kannst du immer als Multi- oder Tradi-Listen. Alles. Und zur Not als Mystery. Das Mystery ist in meinen Augen nämlich nicht nur Rätsel-Cache, sondern eigentlich alles, was mich nicht, ohne, genau. Ja, vielleicht brauchst du kannst du drüber Earth-Caches. Vielleicht machst du einen neuen Earth-Cache. Du kannst ja Earth-Caches jetzt für so eine Moor zum Beispiel nicht unbedingt listen, nicht mehr. Weil sie irgendwie nicht den Richtlinien, aber das ist dieser Verein da, diese geologische Dings da. Aber so, wie sehenswert ist manchmal so ein Moor? Ja, und dann brauchst du vielleicht keinen Lab-Cache dafür, um das zu testen, aber um das mal wieder ins Bewusstsein zu rufen. Ich weiß nicht. Ich kann ich nur sagen, weil mir das in meinen Augen das ganze Hobby viel zu sehr verspielt hat. Eigentlich Tradimulti, fertig, Restmüll. Ja, Mystery kannst du ja auch noch machen. Ja, okay, nehmen wir noch Mystery für so extra Fälle. Nein, ich bin Earthcache-Fan. Also als ich in Kanada war, ich habe die Earthcache gelebt. Ja, aber du brauchst keinen Earthcache. Da kann ich einen Tradi an einer bestimmten Stelle hin. Kannst du nicht in manchen Dingen. Nee, du kannst aber zum Beispiel... Und Virtual geht auch nicht, sorry. Ja, stimmt. Ja, wenn du in die Richtung denkst, dann hast du natürlich recht. Da kannst du auch kein Mystery sagen, dass du sagst, pass mal auf, jetzt ist es zwar kein Earthcache, aber es ist irgendwas hier mit Flora und Fauna. Da steht jetzt zum Beispiel wie im Camp, da steht ein Schild, da kann ich vielleicht eine Frage beantworten und kann dann locken. Aber ja, das ist aber, ja, weil ich kann keine Dose legen, weil das manchmal halt Naturschutzgebiete sind. Das ist da rigoros. Ja. Okay, das will ich auch noch akzeptieren, aber bei Earthcache habe ich einfach schon wieder das Problem, wenn es denn mal so wie früher werde, habe ich die mit Heike immer super gerne gemacht. Heute, Heike, die haut mir gerade aufs Maul, wenn ich mit Mörscash komme. Das ist nämlich das Nächste, was bei mir aus dem Pocket fliegt. Warum? Früher ging es darum, geh da hin und auf der Tafel musst du dies, jenes, welches rausnehmen. Genau. Habe ich gerne gemacht. Heute forsche 30 Tage im Internet und finde noch heraus, wie die letzte Eiszeit und wer an Baum 15 oben gehangen hat. Und ich glaube, es hackt immer. Das ist so, hat doch nicht mit dem Earthcache zu tun. Ich will nicht im Internet surfen. Ich muss den ganzen Tag mit dem Computer beschäftigen, mit dem Programmierer. Ich will nicht noch beim Cachen so eine Scheiße raussuchen. Ich will gerne die Tafel ablesen. Vollkommen okay. Das ist ein großes Manko. Das ist tatsächlich so. Ich sehe das jetzt bei mir auch. Ich habe irgendwie 200 Earthcaches und ich mache eigentlich gar keinen mehr. Ja, stimmt. Also ich würde schon noch essen, aber ich würde dann brauche ich einen Eimer dazu. Nee, aber ich hätte gerne noch einen Tee. Einen Tee, ja, gerne. Den schlabber ich noch mit. Alles klar, die haben sonst auch noch Wunsch. Nee, danke, danke. Ich nehme Espresso. Ja, gerne. Und ja, ich sehe das, ich habe Ewigkeiten keinen mehr gemacht, weil es mich auch abnervt. Oder diese Abhandlung. Oder letztens war ich in Österreich, super schöner Ort. Ich sage, Earthcache, geil. Ich bin da, guck mir das an, sag, super Ausblick. Schön war hier die Berge und so weiter. Zeichne ein Relief der vor dir vorhandenen Berge. Ja. Erkläre an dem Relief die Segmentverschiebung zum genau so. Bla bla bla. So. Ich dachte, oh ey, das, der ganze schöne Eindruck ist hin, weil ich es abzeichnen muss. Jetzt bin ich da, mache ich es auch. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, wie habe ich es gemacht? Wie 3 Millionen andere Vorlocker. Irgendeiner hat mal ein Bild gezogen. Ja, genau. Ich habe das Bild genommen, angehangen, erklärt. Und hier ist das Problem ja ganz oft, wenn du hier einen Earthcache hast. Meistens sind es ja jeder große Findling, wurde eine Zeit lang hier jeder Stein. Hier in der Region relativ selten einen schönen Earthcache, wo du sagen kannst, das Ding, ne? So, und das nervt mich. Ich habe mal vom Acker gestanden. Da kam ich ja, das kann ich nicht, was ist schon mal mit Koordinaten nicht oder was? Nee, da gab's vor 2000 Jahren, während der Eiszeit, hat sich da irgendwas verschoben und heute ist das ein Acker. Also ernsthaft, du stehst beim Bauern von Acker. Da hat ein Dino hingepinkelt wahrscheinlich. Ich weiß nicht mal mehr was, aber auch, wie ernsthaft, du standst da und es gab exakt nichts zu sehen, aber auch gar nichts. Also, dass das überhaupt jemals genehmigt wurde, das Ding. Ja, aber so Findlingsparks zum Beispiel fand ich immer. Das ist wieder was anderes. Aber es gibt hier in der Region, wenn du Sattrum oder Hellwege, denn eine Zeit lang, aber jeder große Findling, der immer ausgebuddelt wurde bei Bauarbeiten, stand da, der musstest du den messen. Ja, mein Gott, Durchmesserhöhe. Ja, oder einfach nur ein Foto von dir mit dem Findling. Ja, was soll das? Also, da ist wirklich nichts, was geologisch ist. Ja, aber wobei ich den dann noch insoweit okay finde, dann werde ich da immerhin hingeführt, sehe einen hübschen Stein, mache ein Foto und dann ist das wie ein Tradi für mich gewesen. Aber immerhin konnte ich das leicht lösen. Viel schlimmer finde ich das, wenn ich da ernsthaft wissenschaftlich abbrache. Also, ich interessiere mich für das Thema nicht und nur weil mir das einer aufdrängen will, werde ich mich auch noch für nicht interessieren. Also, das ändert sich gar nicht. Guck mal hier, jetzt bringe ich dich durcheinander. Nix da. Wird abgeräumt. Also, die wollen ja mal so ein Thema aufdringen, was keinen interessiert. Das wird auch darüber nicht funktionieren. Ja, und jetzt haben sie ganz verloren, weil jetzt schreibe ich hin, oh, die Antwort bin ich mir nicht sicher, da musst du mir mal helfen. Dann wissen sie schon, was kommt und dann kriege ich meine Genehmigung. Ja, aber neulich hatte ich einen Owner, der hat tatsächlich, da stand irgendwie, kannst du loggen und wenn es ein Problem gibt, dann melde ich mich, dann habe ich gelockt. Dann gab es ein Problem, hat er Log gelöscht. Dann habe ich angeschrieben, wo war denn jetzt das Problem? Ja. Weil das hat mich auch tatsächlich wirklich interessiert, das Thema. Also Log löschen darf er davon ja nicht mal. Hat er aber nur mal gemacht. Und dann kam auch keine Mail mehr zurück. Dann habe ich nochmal geloggt, dann hat er Log nochmal gelöscht und habe ich das Ding auf Ignore geschmissen. Da tut es mir dann halt auch leid. Also denn, ich bin nicht geil auf irgendwelche Punkte. Ich war jetzt da vor Ort, ich fand das sehr interessant. Da bin ich zickig, aber da hätte ich tatsächlich die Reviewer angeschrieben, damit sie ihm mal hintertreten, weil das einfach eine scheiß Art ist. Ja, aber da passiert auch nichts. Im Camp zum Beispiel, da kam ein neuer Cache raus, kurz vor dem 10er Final, und direkt 100, noch nicht mal 80 Meter daneben war mein Start von einem Multi, den ich auch adoptiert hatte, um halt Platzhalter zu sein. Und dann kommt irgendwann, bevor die Cache-Runde raus war, kommt auf einmal ein Trafi raus. Dann habe ich den Reviewer angeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, und gesagt, pass mal auf, wie kann denn da überhaupt jetzt ein Trafi gelistet werden? Der ist unter 90 Meter von meinem Start entfernt. Dann kam dann als Antwort zurück, bei uns ist der Start als nicht als physikalisch gelistet, sondern irgendwie als QTA. Ja, ja. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, nee, kann nicht sein, weil noch ein Screenshot vom Listing geschickt, da ist definitiv physikalisch gelistet. Da kam keine Antwort mehr. Da muss ich doch als Reviewer dann sagen, pass mal auf, okay, jetzt gibt es ein Problem, wie lösen wir das? Da kam nichts mehr. Und da ist dann auch die Sache, wo ich sage, ich reg mich über solche Sachen nicht mehr auf. Wenn mir einer die Logs löscht, mein Gott, den soll er machen. Also was heißt aufregen? Nee, das ist dann, da ist dann, da bin ich dann auch so ein kackerischer Prinzipienreiter. Da wende ich mich zur Not nochmal an Appeals bei Groundspeak. Also da, weil ich solche Leute, was soll denn das? Wenn ich diesen Punkt, es geht nicht mal um den Punkt, aber wenn ich da loggen will, dann logge ich den. Fertig. Das wollen wir doch mal sehen, wie weit wir das Spiel treiben können. Das ist übrigens auch erwünscht, auch von Reviewern, sich dann an Appeals zu wenden. Ja. Er ist die Ausgleich. Er ist die letzte Entscheidungsinstanz. Er. Mhm. Also diese E-Mail-Adresse ist die letzte Entscheidungsinstanz. Ja. Und ein Review, die Jungs sind auch gefrustet, ja. Also ja, wenn man manchmal sieht, mit was die arbeiten müssen und was sie freigeben müssen. Was sie freigeben, das ist auch kein supergeiler Job und die Unterstützung von Groundspeak ist auch nicht immer hundertprozentig, ja. Mhm. Und wenn sie es nicht entscheiden können, weil die Vorgabe so ist, also jetzt bei deinem Fall jetzt nicht, das, ne? Nee, aber klar. Dann ist es auch erwünscht, sich dahin zu wünschen. Weil er hat die letztendliche Oberentscheidung oder die letztendliche Entscheidung und für den Rebel ist es so egal. Wenn der sagt, ich mache das so, perfekt. Die gehen da sogar sehr gut mit um. Also da sind die Anwender viel schlimmer, finde ich. Ich habe jetzt wieder mal vor kurzem so eine Reihe Ask gebockt, so in größerer Menge. Oh, das sind so viele Mimöschen bei. Ich habe das jedes Mal auch, ich habe es wirklich höflich dazu geschrieben. Es tut mir leid, es wirkt auf mich so, als würde sich doch keiner mehr darum kümmern. Wir haben einen Schiedsrichter und den rufe ich jetzt an. Ja. Oh, der hat sich ja, der hat ja alle seine 20 Caches zugemacht, die hatte und mich in jedem Einzelnen nochmal als Idiot bezeichnet. Ja, das habe ich gesehen. Naja. Wo ich dachte, Junge, also glaubst du jetzt ernsthaft, dass mich das trifft oder was? Ich habe doch mein Ziel erreicht, der Cache ist jetzt gepflegt oder zu fertig. Und wenn ich hinfahre, weiß ich wenigstens, der ist gepflegt. Und er hatte den nicht gepflegt. Und ich habe ihn nicht bepöbelt, gar nicht, sondern dafür gibt es doch diese Schiedsrichter. Aber wir hatten einfach nur gewartet für einen Grund. Aber ich sage euch nochmal, warum diese neue Cache-Kategorie. Ich war in Kanada, ist ein Naturschutzgebiet, da war so eine Hängebrücke. Da konntest du also, bei Vancouver gibt es eine bekannte Hängebrücke, eine weniger bekannte. Die bekannte ist stark frequentiert. Die unbekannte ist 20 Meter kürzer, aber wesentlich schöner. Wir sind zu der Unbekannten gefahren. Mega geil, ne? Du bist da so eine Hängebrücke, man hast das schon mal unten, kristallklares Wasser. In der Nähe eine Plakette, dass da irgendjemand mal irgendwie verunglückt ist mit so einer Gedenkplakette und so weiter. Kein Cache da. Kein Cache physisch vor Ort, weil Naturschutzgebiet, kein Earth-Cache vor Ort. Ich, oh cool, mache ich doch, leg ich doch in Kanada mal einen Cache. Machen wir irgendwas Cache da. Frag mir irgendwas so ab mit diesem Dings. Ist letztendlich nicht genehmigt geworden, weil nicht so richtig geologisch. Und genau für solche Dinge. Das Thema kriegt keiner mit. Also es sei denn, er ist da vor Ort, aber ein Geocacher wird das jetzt nicht mit hinkriegen. Du hast keine Chance, einen anderen Cache zu legen, weil virtuell nicht mehr gehen. Ein Earth Cache geht aus, ja, geht nicht, weil es nicht den richtigen bespricht und ja, aber dann kommst du genau wieder dahin, wenn du dann diese Lab-Caches hättest, dann führst du über die Hintertür wieder virtuelle ein. Ja. Obwohl das wollen sie aber nicht. Kann ich aber auch verstehen. Die virtuellen fand ich auch nicht schlecht, aber auch die wurden, der Missbrauch ist einfach zu groß. Punkt. Ja, aber du kannst ja die Richtlinien wie bei einem Earth-Cache gestalten. Du sagst einfach, Foto vor Ort ist zwingend erforderlich. Ja. Oder die etwas, was nur vor Ort zu finden ist, ist als Antwort mitzuschicken. Aber das Grundthema muss ich nicht mal im Earth Cache drücken. Also von der Location, meine Frau auch total begeistert. Ja, aber du hast aber das Problem, gerade soll ich dir da was mitschicken? Ja, sind es halt immer 57.000 Mystery-Caches in der Liste, sondern sind es halt 57.000 Mysteries und 20.000 Elb-Caches da drin. Also der Effekt, du weißt ja, wie das ist. Das wird alles missbraucht, auch die virtuellen, die waren ja gut früher. Ja, das ist mir in dem Endeffekt, wäre es mir dann vielleicht auch wurscht, ob es missbraucht wird, aber ich weiß, von 100 Leuten fahren 30 hin und die 30, die da sitzen, sagen echt, wow, hätte ich jetzt echt wirklich nicht gedacht. Vielleicht, wenn du da lebst schon, als Tourist, eher nicht. Wüsstest du, dass das funktionieren würde? So fährt keine Sau hin. Ist auch nicht schlimm. Es gibt auch genügend, wo kein Geocacher sein muss. Aber wenn du, schön, wenn zeigt, wann hast du das schon mal durch die Gegend als Geocacher, der schon länger dabei ist, der durch die Welt auch mal bereist, der schon vieles gesehen hat, wo du echt sagst, wow. Und dann machst du dein Gerät auf und sagst, boah. Ja, da kannst du höchstens, so würde ich das dann halt auch machen, legst ein Multi hin. Und wenn der halt von diesem Punkt QTA 3 Kilometer laufen muss bis zum Final. Ja. Und das Final kannst du dann mindestens auf so einem Parkplatz, den es irgendwo gibt, machen. Dann legst du halt ein Multi hin. Und den werden dann nicht 1000 Leute machen, sondern wahrscheinlich auch nur 100. Ja. Weil die anderen zu faul sind. Richtig. Wirst du aber nur machen können, wenn du vor Ort wieder eine Pflege hast. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Und wenn du jetzt als Tourist da schon hinkommst und dann sagst, ey, sag mal, warum hat hier keiner was hingeklatscht? Natürlich aus demselben Grund, warum ich auch nichts hingekriegt habe. Aber es ist auch niemand auf die Idee gekommen, da ein Multi hinzulegen. Also ich habe selbst mal einen gemacht in dem, wie heißt es da unten hier, Ach, Bad Schandau oder an der Elbe. Sächsische Schweiz. Genau. Und da gibt es ein so ein Bild, das ist ganz oft, wenn Werbung für die Sächsische Schweiz ist, wo so ein Berg oder so ein Ausschnitt, wo man so durchguckt. Also rechts und links diese schwarzen Bergwände und dann guckst du so weit ins Tal raus und so. Und da kommst du tatsächlich hin, da kann man hingehen. Das ist ein Arschweit zu laufen. Ich glaube, eine halbe, drei Stunden dahin gelaufen. Und dann musst du noch so eine Stiegen hochklettern und dann bist du da oben irgendwann. Und da gab es auch nur einen virtuellen. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja, nee, das gar nicht mal. Das hätte da keinen interessiert. Also ich glaube, ich weiß nicht mal, ob es Naturschutzgebiet ist, aber da lagen auch andere Dosen. Das wäre nicht das Problem gewesen. Das Problem wäre einfach, du hast 3 Stunden Weg, dann musst du noch mal gut eine Stunde die Stiege hochklettern. Also bis hin und zurück 8 bis 9 Stunden unterwegs. Das pflegt keiner freiwillig. Da macht ein virtueller absolut Sinn, weil du einfach, das kannst du als Owner nicht leisten. Und den kannst du heute nicht mehr legen. Den gibt's auch nicht mehr. Der hieß irgendwie Cave, irgendwas. Der war richtig geil. Also die Stelle hätten wir sonst nie gefunden, weil die liegt ganz weit drin. Da triffst du keinen Touristen, nichts mehr. So weit liegt die in dieser Sächsischen, in diesem Naturschutzpark drinne. Super geil. Da hast du recht. Da würde ich mir auch sowas wünschen, dass man das kann. Weil da wird nie einer eine Dose legen, weil das machst du nicht 9 Stunden für eine Wartungsrunde. Das ist einfach absurd. Und das war wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer, aber es war wirklich, wirklich tief in der Sächsischen Schweiz drin. Und das war fantastisch da oben. Also da hätte ich wirklich was verpasst, wenn ich da nicht hochgeführt worden wäre. Muss ich echt sagen. Also das, da haben wir noch heute Bilder, die gucken wir uns immer noch gerne an, weil das so eine geile Gegend war. Hast du das auf Facebook? Hast du es mitgekriegt von dem einen, der so dieser Extremwanderer ist, der diese Strecken da wandert? Nee. Also der hat sich vorgenommen, jeden Tag 40 Kilometer zu wandern, weil jetzt ein Multi, der macht das wahrscheinlich einmal im Jahr immer, so jetzt, ja. 3 Wochen oder so. Und hat es jetzt vorgelegt, der wollte ein Multi daraus legen, hat dann die Fragen gestellt, wie der das am besten macht. Ja. Mal sehen, ob man das braucht, wie auch immer. Letztendlich viele andere, ich auch, haben gerade eine QA-Station machen, dann muss er nichts pflegen und das Final bei sich in die Nähe hinpacken. Absolut, würde ich auch so machen. Auch für sowas ist es sehr äußerst interessant. Ich fand es nur so spannend, oder? Da gibt es jemanden, der jeden Tag 40 Kilometer läuft, über 2 Wochen lang. Überleg mal. Wenn du das trainierst und sowieso dafür talentiert bist, sag ich mal. Dann gibt es doch diesen gibt es nicht von Wien nach Monaco einen da irgendwie quer durch die Alpen? Das wäre vielleicht mal so sein Ding. München-Venedig. Aber den würde ich gerne mal machen. München-Venedig gibt es ja auch noch einen, der quer durch. Ja, ich kann mal machen. Überleg dir das sehr gut. Ich habe einer verarbeitet, der hat das gerade gemacht. Nicht den Cash, der ist so, der weiß zwar von Cash ist, aber der hat das gemacht. Das ist ein junger Mann mit seinem Kumpel zusammen, also der arbeitet bei uns, ne? Und wo ist meine Begeisterung nicht? Der wird das nicht normal machen. Erstens würde er mal nicht diese Wanderwege nehmen, weil es ist voller, als wenn du hier auf dem Rentner, irgendwie so wie im Rentnercafé, alles voller mit Leuten. Alle unser Alter, die nochmal meinen, sie müssen jetzt nochmal mit 40, 50 nochmal unbedingt ihre zweite Jugend verabschieden. Wobei, dann muss man sagen, Jürg ist 20 Jahre über uns. Ja, ernsthaft. Also der sagte, er wird das nicht nochmal machen. Es ist einfach, du kommst abends in diese Hütten, die völlig überfüllt schon sind, und dann sitzt eine, also er ist halt ernsthaft, 90% zwischen 40 und 60, von Haarspitze bis zu den Zehen voller Elektronik. Also die wandern, als wenn sie da den Kilimanjaro 30 Mal umrunden an einem Tag. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da klingeln Handys, da ist gepiept, gehüpft, die GPS-Geräte fiepen. Nie wieder würde das machen. Okay. Also der Klang. Hätte ich mir jetzt auch nicht vorgestellt. Ich dachte, das ist echt so eine, so leicht romantisch verklärte, du bist da. Ja. Das hatte ich auch, bis ich das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, wie sie zu 8 in der Hütte in einem Zimmer schlafen und alle die Stiefel draußen unten stehen da. Alte Bundeswehrzeiten kommen hoch. Ja, genau. Und das ist im Moment so hip, dieses Outdoor. Das da, er sagt, das ist unfassbar, du läufst da in Horden durch. Ja. Also da gehst du nirgendwo alleine verklärt, die Gedanken schweifen, sondern du musst immer zusehen, dass du den vorderen Haken trittst und den hinteren dir den Haken trittst. Das ist ein Megatrend, ne? Ja. Unserer Gesellschaft. Health, Wellness, Bewegung ins Alter, zusammen mit Smart-Technologie, die du mit dir schleppst. Und dann aber extrem. Du hast aber auch schon den Ansatz, aber eben nicht, du hast nämlich schon den Ansatz, das soll extrem aussehen, soll es aber nicht sein. Ich möchte nicht weit fahren, sondern ich möchte schon, also Alpen ist schon maximal, viel weiter darf das hier. Willst du es einsam haben? Lass ihn mal Snows. Ja, genau. Ja, das macht Mühe, wie überraschend. Da muss man halt erstmal 3 Tage fahren. Steine reizen. Du musst es ja noch nicht mal so extrem machen, aber allein es gibt ja auch diesen durch die Lüneburger Heide hier, von Buchholz nach Pferden, den Multi. Ja, gut. Den habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ich habe gesagt, irgendwann nächstes Jahr will ich immer so angehen. Ja. So etappenweise von hier sitzen wir relativ zentral. Ne? Mhm. Das macht ja kaum jemand. Weil das ja auch gar nicht so hip ist. Aber wenn du nachher sagen kannst, ich bin aber hier von München nach Venedig. Das hört sich besser an, ja. Das hört sich besser an. Aber 120 Kilometer durch die Lüneburger Heide und dann wahrscheinlich auch dann teilweise so durch Gülle betränkte. Weil der 100, wenn der war nicht. Ja, 120 Kilometer, weiß ich genau. Weil der fängt nämlich an zu nerven. Das Problem ist, wir haben den gemacht, tatsächlich im tiefsten Winter bei Schnee und Eis. Und dann läufst du maximal 20 Kilometer. Das merkst du einfach in der Muskulatur viel mehr, wenn du im Winter läufst, als wenn du im Sommer läufst. Also viel mehr als 15 bis 20 Kilometer schaffst du einfach nicht. Das ist derart hart in der Muskulatur. Der ist 120 Kilometer? Ja, und dann fährst du sechsmal mit zwei Autos. Du fährst ja eins am Start und eins am Ziel ab, sonst geht das ja gar nicht. Du musst ja irgendwie, wenn du nicht durchläufst, musst du es ja so machen. Ja, ich habe ihn gemacht. Sechsmal. Und das letzte Mal fährst du ja schon bis sonst wohin jedes Mal. Das geht dir einfach irgendwann auf den Sack. Also wir haben fast ein Jahr gebraucht, bis wir den. Wir hatten sechs Termine, wir haben so sechs Etappen gemacht. War der nicht nur 60? Der startet doch in Lüneburg und endet in Buchholz nach Verden. Ja. Nicht der Bodeweg von Lüneburg in die Heide. Den meine ich. Einer Buchholz nach Verden. Nee, heißt ja nicht so. 120 Kilometer durch die Heide. Genau, 120 Kilometer durch die Heide. Über den Wildener Berg. Ach, dieser Fernwanderweg. Ja, okay. Das ist eine tolle Strecke. Also der macht auch, der ist ja mit Bildern gemacht. Das war aber das nächste Problem. Ein oder zwei Bilder passten nicht. Das war auch schon. Ja, da ist es halt schwierig, wenn du dann auch solche Sachen hast, die sich auch mal verändern können, so ein bisschen. Genau, ich glaube, das Problem war sogar, die Bilder waren, glaube ich, nicht vorgegeben, sondern die solltest du auf der Strecke finden oder sowas. Du musst die auf der Strecke finden und dann musst du die Koordinaten von dem Bild ungefähr abmessen. Genau. Glaub, die letzten drei kannst du dann irgendwie weglassen und nimmst nachher so ein von der. Zwei Sachen waren so, dass man sie auch mal leicht übersieht. Das ist nicht nur uns passiert, das stand ganz oft in den Logs. Schwierig. Ich mag sowieso keine Caches, wo du an der Wuppe hatten wir das auch mal, eine 20 Kilometer Strecke und unterwegs sollst du 8 Bilder zuordnen. Teilweise Gullideckel. Das macht keinen Spaß, weil du läufst 20 Kilometer und du bist nur immer am Gucken überall. Dass du nichts verpasst. Irgendwo, du bist so hektisch dabei zu gucken, ob du nichts verpasst, dass du überhaupt nichts von der Wanderung hast. Da war einen von gemacht und gesagt, nee, nie wieder. Das ist besser, Wegpunkte zu machen, dann vor Ort zu sagen, da was findest du, genau, einen Baum, ein Schild, genau, eine Bank, genau, oder was auch immer. Genau. Und dann, das finde ich auch. Ja, also, dass du vor Ort an einer bestimmten Stelle gucken musst, dann finde ich das top. Ja, dann werden da welche wieder mit dem Fahrrad und mit dem Auto oder Motorrad, ist mir doch egal. Ja, mein Gott. Muss sagen, ist ohne sowieso egal. Aber den, ist es aber nicht. Aber zum Beispiel den auch, da weiß ich ganz genau, ich könnte theoretisch zwischen Bad Fallingbostel und Walsrode den Bereich auslassen. Ja. Da sind nämlich drei Stationen, wo ich ganz genau weiß, da lag zum Teil schon mal eine Dose. Ah, okay. Da brauche ich gar nicht mehr hinfahren. Die Koordinaten würde ich so rauskriegen. Ja, okay. Also den Part von, ich sag mal, 20, 30 Kilometer könnte ich theoretisch auslassen. Also das hast du so auch. Macht doch euch. Also wir werden welche machen, aber das macht doch auch keinen Spaß. So einen Cache mache ich doch nicht, um nur den Final abzugreifen. Ja, den mache ich, um den Weg zu fahren. Ja, weil da kann ich zwar dicke Hose machen, aber ich stehe doch immer selbst von mir zu Hause. Ich stelle mir mal vor, ich sitze zu Hause am Sofa und denke, ja, aber gemacht hast du ihn noch nicht. Ist doch doof. Vor allem dicke Hose, wen interessiert das? Ich denke mir immer, wen interessiert das? Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe München und Venedig gemacht, ja, super. Guck wenn ich das zweite Mal das sage, dann sagt der erste, das nervt mich. Ja, aber wenn ich manchen Sachen nach Simulation, ist das schon immer noch zum Beispiel so ein, obwohl ich auch immer sage, Junge, das ist hart, diese drei Tage, oder wie lange man braucht, und man weiß auch, wo man da oben ist, aber der eigentliche Aufwand ist, da hochzufahren. Das Wandern ist schon auch nicht einfach, aber wenn du normal trainierter bist, der am Tag 20 Kilometer Wanderung schafft, dann schaffst du auch Nothing But Stones. Punkt. Du musst dir nur vernünftige Klamotten und so mitnehmen, weil das Wetter halt ein bisschen anders ist als hier oder sein kann. Aber trotzdem ist es echt, man merke ich immer wieder, dass manche dann doch so eine gewisse Ehrfurcht kriegen, die da angebracht ist. Aber es ist so. Wobei, wie gesagt, der Aufwand. Da bin ich auch anders, kann auch sein. Also für mich ich finde das immer gut, aber da steigt für mich jetzt keiner irgendwie. Oder ich behandle jemand anders, weil er es geschafft hat. Oder ich sage, ich muss den jetzt deswegen auch unbedingt machen. Nee, aber er kriegt trotzdem ein gutes Gefühl dadurch. Also bevor ich zum Beispiel nach Simon Stones gemacht habe, habe ich damals den Scandinavian Magic irgendwann mal kennengelernt und habe selbst auch gemerkt, erstmal bist du doch da, der hat es geschafft. Und habe den dann auch erstmal ausgefragt. Natürlich ist es für ihn dann auch ein Gefühl, als wenn da ein Fan zu ihm kommt. Ist doch gar nicht schon nachvollziehen. Und ich fand das schon begeistert, der hat das alleine gemacht. Also da habe ich schon gut vorgezogen. Das Problem ist nämlich nicht mal, das ist wie du sagst mit dem Baum. Du bist auf 10 Meter Höhe und eigentlich stehst du genauso sicher wie unten, aber trotzdem hast du da oben Schiss. Mhm. Und bei Nothing But Stones ging mir das nicht anders. Ich bin 3 Kilometer gelaufen und ich wollte umdrehen. Da habe ich gesagt, jetzt machen wir das, wäre ich echt umgedreht. Mhm. Weil mir wurde immer klarer mit jedem Meter, wenn du hier umknickst, wenn dir irgendwas, hier kommt keiner, hier ist nichts mehr. Hier gibt es kein Haus, hier gibt es keinen Menschen und hier kommt auch kein Hubschrauber. Hier kommt exakt niemand. wenn mir was passiert. Du meinst, das ist vielleicht die Intention dieser drei Leute, die über die Alpen gewandert sind und zufälligerweise von Kamera und Leuten gesponsert mit dem großen Gabi-T-Shirt. Dass man denen auch Fragen stellen kann und sich dadurch besser fühlen? Ja, natürlich. Wobei ich ihn das nicht mal übernehme. Aber natürlich ist das ein Ansatz von denen. Natürlich geht er jetzt auf jedes Event und mit dem T-Shirt, wo draufsteht, ist doch klar. Ich meine, letztendlich, ich weiß auch gar nicht, der wird mir auch manchmal, ich meine, ich finde den Typen scheiße, aber er wird mir trotzdem manchmal so sehr verteufeln. Ich finde ihn scheiße, weil er mich dumm angemacht hat irgendwann, ohne dass ich ihm was getan hätte. Aber grundsätzlich, der hat nie verheimlicht im Prinzip, dass er damit Geld verdienen will. Und Geld verdienen tue ich nur, wenn ich mir so eine Art Promi-Status zulege. Nein. Und das kriege ich wieder nur, wenn ich in den Medien auftrete. Also bei dieser Transalp-Tour war es oder mehr oder minder, wurde dann schon gesagt, ja, zufälligerweise, also nicht. Das ist, also da haben sie schon wieder rumgedruckst. Ich verstehe das sowieso nicht. Die sollen aber letztendlich weiß bei ihm doch jeder, woran er ist. Mein Gott, der klebt mit dem Kopf 1 Meter tief bei Hohecker hinten drin, weil der auch prominent ist und damit kriegt er so einen gewissen Mitprominent. Das ist doch, das kann ich doch nicht mal einem übernehmen. Wenn er damit Geld verdienen will, ist es der einzige Weg. Wir beide werden so viel bekannt. Das ist eine mentale Verbindung. Ja, ist das so. Guck dir doch mal an, wir haben 1.000-2.000 Hörer. Was nützt mir das denn? Wir bezahlen trotzdem noch was dafür, was wir hier betreiben. Das musst du dir mal vorstellen. Wir stecken da noch reichlich Kohle rein. Das nutzt uns so viel, dass doch Toilettenpapier bekommt. Ja. Dass wir sagen, ey, das funktioniert nicht und boom, ist er da. Ja, aber der ausschlaggebende Punkt war, ich wollte mein Porto sparen. Die Kiste lag schon so lange da. Aber das stimmt ja auch schon. Das ist ja auch letztendlich auch was wir davon haben, dass man eben mal jetzt ein Geschenk kriegt. Egal, ob man das mit Anfang an ist, vielleicht mehr langlos dabei, aber einfach das gute Gefühl, okay, ich gebe da nicht nur was raus, ich kriege auch was wieder. Na klar, nutze ich doch auch, finde ich doch auch schön. Und die wollen halt noch ein bisschen mehr haben. Das will ich nicht. Ich kann aber auch immer großkotzig tun. Ich habe finanziell ausgesorgt, ja. Aber es gibt viele, die sehen das nicht so und die sagen sich, ja, aber die, ja, das ist aber dann purer Neid. Weil ja, er hat die Idee gehabt, ich kann mir Geld verdienen. Ich habe neulich irgendwo mal, glaube ich, bei Facebook war es auch, da hat irgendjemand geschrieben, hier, da gab es bei eBay, gab's Logbücher, die nach 5 Klatten, da stand drauf Logbuch, die hat einer vertickert für 5 Euro das Stück plus Porto. Und das haben Leute gekauft. Und dann muss ich sagen, ja, natürlich ist das bescheuert, weil ich gehe in den Laden, kaufe mir diese Klatte für 1 Euro und klebe da für 20 Cent einen Aufkleber drauf. Aber da hat ja einer die Idee gehabt und er schafft tatsächlich ein bisschen Geld mit so viel. Die muss ich sagen, klasse. Das Problem verstehe ich auch. Die nehmen das tatsächlich auch noch ab. Ja, das soll ich auch. Wunderbar. Dann lass hat er doch die richtige Idee gehabt. Er war noch nicht mal böswillig. Er hat dann immer versucht zu betrügen. Er hat gesagt, hier, egal, mach ein Angebot. Und wenn das Doofe gibt, die das annehmen. Denk mal hier damals diesen Geocaching-Kurs da beim Shop hier in Hamburg. Ja, mein Gott, wenn solche Leute blöd sind, 50 Euro dafür ausgeben, dass du einmal am Tag Geocaching geführt wirst. Aus der Klasse. Ja, ich sehe da auch meine Aufgabe ein bisschen darin, das da ein bisschen zu entzaubern. Gegen dieses Logbuch habe ich ja nichts. Aber wenn derjenige sagt, nee, das Logbuch, da habe ich 5 Stunden Arbeit reingesteckt, habe ich mir selber aus dem Baum rausgefeilt und dann mit meinem Tut er das, ist die Frage. Wenn er das tut. Dann ist es was anderes, dann versucht er zu betrügen, ja. Nee, dann versucht er seine eigene Gewinnerzielungsabsicht nicht kundzutun. Und wenn das so ist, und das war es ja bei diesem Transalp so nach dem Motto, wir wollten einfach nur wandern und dann sind die an uns zufällig rangekommen und haben gesagt, ja, das kam mir gerade eine Idee im Kopf. Sorry, aber wer den Hauptchef von diesen drei Ötzis da für ernst nimmt, der ist doch selber schuld, sorry, aber wenn man so einen Typen ernst nimmt, ja, dann gebt dem auch Geld. Der seid ihr ein guter Kumpel, da passt ihr echt gut zusammen. Nee, sorry, aber der ist doch nicht, ich will den noch nicht mal beleidigen, sondern den kann ich nicht mal für ernst nehmen. Das ist so durchschaubar, sein ganzes Gehabe und Getue. Am Anfang hat er halt versucht, jeden Hamburger Cacher, der irgendwie bekannt ist, zu beleidigen, damit er erstmal einen Namen kriegt. So hat er angefangen. Dann hat er gemerkt, das funktioniert nicht, da ist der Rückschlag etwas zu groß. Dann hat er versucht, alle vollzuschneiden. So hat auch nicht geklappt. Sein Podcast hat sich auch nicht finanziert. Jetzt versucht er auch mit irgendwelchen Gewalttouren und irgendwie immer möglichst dicht bei Hohecker zu stehen. Ich finde es auch nicht abschlägig, wenn du jetzt eine Kanutour am Amazonas machst und das dann fotografierst oder aufnimmst, dann siehst du das auch immer hier irgendwo. Im Theater tritt der auf, Klaus Schmidt, 3 Wochen Amazonas, was können wir von Eingeborenen lernen? Und dann zeigt er seine Dias. Why not? Ich zeige ja meine Filmchen auch auf dem eigenen Kanal jetzt hier. Ja. Also bin ich ja auch voll bei. Ich gehe nur anders ran. Ich weiß, ja, wir haben einfach einen gewissen kleinen, und der ist wirklich klein, Bekanntheitsstatus. Der hilft mir ab und zu mal. Das ist mal nicht das Schlechteste, wenn man mal einen Reviewer kennt oder wenn man mal, was weiß ich, einen Owner kennt, ist immer gut. Aber weiter wird das auch nie führen. Wenn das weiterführen würde, wäre ich beim Fernseher, beim Radio, dann würde ich keinen Podcast machen. Liebe Zuhörer, ihr müsst euch anmerken, ihr müsst Ona kennenlernen. Lernt Ona kennen. Ja. Wobei, ich sehe gerade, jetzt hört sowieso keiner mehr zu. Wir sehen jetzt könnten wir drei Stunden. Das Absurde ist, ich kann wieder keinen Waff-Pfeil davon machen. Die gehen nur drei Stunden. Schaust du das noch durch Auphonic? Ja, und vorher muss ich es ja, bevor ich es auf Phonic schiebe, weil das ja jetzt Stereo ist, da würde ich jetzt, das hier sind mal eben 8 GB, die wir heute aufnehmen. Wenn hast ich das hochschieben würde, das kannst du. Hast du die Shownotes geschrieben oder muss ich wieder was schreiben? Ich habe nichts geschrieben, den musst du. Ich mache dafür den Rest. Nein, und dann wird dieses WAF-File tatsächlich über, ich glaube, 3 GB ist die Grenze oder 4. Und dann kann WAF, kann ich mit umgehen. Und dann muss ich immer wieder gucken, mit was ich für, muss ich MP3 von Anfang an von machen. Ist viel mehr Arbeit. Und ich glaube, wir kommen heute so auf Rekord. Willst du dann den anderen Beitrag vorziehen und wir schieben das, die Podcast dahinter? Nee, wir ziehen nichts vor. Wir machen nur so schön rein. Also vor morgen früh wirst du dann noch nicht stehen als Antext. Das macht nichts. Okay, ich wollte es nur sagen. Nee, ich muss das ja heute auch noch zusammenpapseln alles und bis das bei Auphonic durch ist. Das Memo an mich überlegen, was ich heute gemacht habe. Das ist ja das Schöne. Wir haben jetzt ein neues Format, wir sind ja viel offener und ich habe auch keine Lust mehr zu diskutieren, da wenn da Kommentare kommen, macht mal ein bisschen kürzer, macht mal ein bisschen länger. Ja, wird doch woanders. Ja, dann schalt doch ab. Ja, eben. Ja. Sehe ich auch so. Also die ganze Diskussion führe ich nicht mehr. Wir machen so lange, wie wir gerade Bock haben an dem Tag. Und dann, das Einzige, was ich diesmal einbauen werde, ist tatsächlich so eine Kapitelmarke, dass man, wer das nicht hören will, über den Outdoor-Teil rüberspringen kann. Oh Gott, der hat ja dann nur eine Stunde, oder? Mach auch so, aber das würde ich, glaube ich, diesmal machen, weil das ist, der Outdoor-Teil ist ja was ganz anderes als der Indoor-Teil. Und damit, das wird diesmal kein Thema, ist ja egal, dafür haben wir ja zufällig mal einen Gast gekriegt, finde ich sowieso immer ganz gut. Es ist richtig schwierig, diese Shownotes selber zu schreiben, ey. Ja. Muss ich mir noch raussuchen, wie heißt das hier Schnittchen? Ich will mal Schneewittchen sagen. Ja. Aber es heißt der Kaffee Schnittchen. Ja, aber das Problem ist, schreib mich an, ein bisschen kann ich ja vielleicht helfen. Ich wollte sagen, macht das Problem gar nicht so groß, weil ich auch die Shownotes halten will kurz. Habe ich von Anfang an gesagt, dann, nachdem wir jetzt wieder angefangen haben, wenn, mache ich das nur so, wie wir das wollen. Und wenn die Shownotes so groß werden und wir haben das Heft noch nicht dabei, stehen in den Shownotes heutige Folge Doppelpunkt. Da kommt sie. Ich habe eine Idee für einen unserer Podcasts. Wir fahren zu Interceptor. Hab ich gesagt, wenn wir da gehen mit denen draußen lang und muss die Shownotes schreiben. Wenn wir da mal lesen, müssen wir den echt mal besuchen. Der hat uns wirklich viel, viel gebracht. Was der mal mit den Shownotes, das war schon hilfreich. Shownotes sind immer schlimm zu schreiben. Ja. Und ich finde, Gäste finde ich immer gut. Wir werden nächstes Mal auch wieder live machen, glaube ich, mal wieder eine Folge zwischen. Ne? Bis dann im Januar ist sowieso kalt draußen. Was willst du machen? Eine Folge live? Live wieder mal. Ne? Ach, eine Live-Folge. Ja, eine Indoor-Live-Folge. Ja, tauchen ist schlecht jetzt im Januar. Das noch. Ja, da wird es wieder so. Dann friert das Fress, weil ich den Cash wieder nicht finde. Ja. Nee, dann gehen wir mal wieder eine und machen wieder eine live, glaube ich. Das ist mal wieder Zeit. Aber. Ja, können wir machen. Haben wir jetzt keine Themen mehr? Sind wir jetzt gerade zum Ende? Habe ich das irgendwie so. Ja, ich finde so. Oder hast du noch was Interessantes? Möchte ich noch jemanden grüßen? Ich wollte meine Mutti noch mal grüßen. Ach ja, haben wir schon gemacht für dich. Ja, ach so. Ja, gleich am Anfang hatte ich es gesagt. Da wir auf der Hauptstraße nackig im Block grüßen wir deine Mama. Die Grüße hatten wir alle gemacht, Anja auch. Jetzt wissen wir mehr als über Rheinseelen als vorher. Mhm. Ja. Finde ich so. Wir wissen noch nicht, wie viel Sterne das Hotel hat. Oh, passt aber auch thematisch jetzt viel besser zu Rheinseelen, als hätten wir das Thema nur über DT-Werte gemacht. Von daher hat sich das. Das Hotel kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Warst du da schon mal drin? Nein. Ich kenne es auch nur von außen und von Fotos aus der Homepage oder so. Sieht aber schick aus. Sieht definitiv schick aus. Und ich glaube auch, wenn man morgens da die Fenster aufmacht und die Jalousien zur Seite und guckt dann wirklich in den Sonnenaufgang auf diese weite Pläne da. Totenstille vor allem vermutlich. Ja. Und ich glaube auch abends im Sommer oder so, wenn da wirklich im Camp keiner mehr ist, ne, keine Hundemuggels rumlaufen und so, dann ist das wirklich. Wir hatten auch ursprünglich überlegt, da einen Nachtcache zu machen, noch mit reinzubauen, aber haben dann gesagt, aufgrund der Hotelgäste, wenn da welche mit einem Flaggschein wie einfach hinten von der Trafostation irgendwo. Nee, das geht halt das nicht. Das wollte ich sagen. Die Idylle wollten wir dann doch irgendwie wahren. Aber ich glaube, dass tatsächlich das Hotel da, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung, wie das da ist, habe auch nie was gehört von jemandem, also auch auf jeden Fall nichts Schlechtes gehört. Ich hatte damals mal überlegt, als dieses Seminar über das Geocaching überteuerte. Ja, das war ganz schön teuer, sonst hätte ich es gemacht. Ich glaube, 200 Euro oder was das war. 150 allein Teilnehmergebühren. Ja, das plus Übernachtung da. Das war echt nicht billig, sonst hätte ich vielleicht tatsächlich hingefahren, weil es ja nee, hätte ich mir gerne mal angeguckt. Ja. Aber es war mir auch zu teuer. Aber das hätte ich sonst gemacht. Aber das, und vor allen Dingen hat's, es kam genau das raus, was zu erwarten war, nämlich gar nichts. Ich finde mal geil, ja, wir müssen mit den Festern zusammensetzen. Ja, Jungs, vergiss es. Das ist, als wenn Vegetarier und Schweineschlachter sich zusammensetzen. Da wird nie was rauskommen. Lösen wir das jetzt noch auf? Was lösen wir auf? Die Schweineschlachter? Nee, dass wir das Orga-Team sind. Also, liebe Zuhörer, wir sind das Orga-Team von Mega in Rheinseelen. Ach, Mega 2017. Ich dachte, Mega in Hamburg, ich habe jetzt halt nicht übernommen. Ja, das ist das. Bist du am Überlegen, ob der Platz passt, ne? Ja. Also, wenn man darüber nachdenkt, dass da ja mal der Dalai Lama vor Ort war. Und es waren, was steht auf dem Schild, ich glaube, 40.000 Besucher. Das größte Zelt Europas oder der Welt stand da. Wir kriegen das hin. Also von der Fläche her, glaube ich, ist das für einen Mega-Witz. Da kannst du auch einen Giga drauf veranstalten. Ja, von der Fläche her. Und Parkplätze auch. Da ist ja nichts rundherum. Wenn man es dann nach dem August macht, wo man wieder auf die Flächen darf und die Bodengüter durch sind, kannst du theoretisch da... Die Frage ist nur, wo willst du die alle übernachten lassen? Schneeverding dürfte dann auch langsam eng werden. Naja, aber man kann ja ringsum ein Zeltdorf machen, so eine Zeltstadt. Ne? Die Leute campen doch gerne. Geht das wieder mit diesen Klos los, die dann überlaufen. Und die wieso? Viele fahren doch in die nächste größere Stadt. Ja, und da haben wir ja ringsum ja einige Megametropolen zu bieten, im Bereich von 5 Minuten Autofahren. Das Insel, Wintermoor und ja, die ganz Schüler. Großen, ne? Das können wir ja eigentlich machen. Da können wir ja 3 Wochen vorher anfangen zu organisieren. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ob du nun in Soltau pennst, in Schneeberding, in Weißrode, in Lüneburg, in Hamburg, in Bremen, also die pennen ja schon gar nicht mehr, die kommen ja eh so rein. Zumal das Herfahren auch nicht schlimm ist, die Strecke ist relativ leer, hier fährt ja keine Sau her, das ist ja so ein Morgen. Theoretisch könnte man wahrscheinlich sogar den alten Haltepunkt der Heidebahn im Camp Rheinsee aktivieren, hinten am Bahnhof Bachel. Das wäre natürlich geil. Und ich wüsste sogar schon wieder, was du aus deinen Caches machst, wegen diesen großen, es sind jetzt nicht mehr deine, ich habe es verstanden, aber wegen den großen Anschaffungen. Überall so eine Toilettenpapierrolle. Obwohl, außer aus Hamburg kommst du ganz schlecht im Moment her. Ja. Das ist die Bahnbrücke, da kriegt man echt Angst. Da werde ich da durch. Ich habe jedes Mal Augen zu. Ich bin neulich nach Hamburg gefahren und habe das Ganze, ich habe in Welle nur gesehen, diese ganzen neuen Schilder und mit Leuchtreklame. Und ich denke, was haben die jetzt denn gemacht? Muss man mal dazu sagen, da steht dann groß, dass LKWs da nicht durch dürfen. Bis 2,5 Tonnen. Oder 3,5 Tonnen. Und dann gibt es kurz vor der Brücke so eine Engstelle, wo sie rechts und links Metallschienen aufgebaut haben, die ist 2,10 Meter breit. Die haben mitten auf, also es war schon jetzt seit 2 Jahren einspurig, nur zu befahren. Weil die Brücke einschussgefährdet. Genau. Und jetzt haben sie gemerkt, Mensch, trotzdem hauen da wahrscheinlich noch die 40 Tonner teilweise heimlich rüber nachts. Und jetzt haben sie quasi mitten auf die Straße Leitplanken gebaut. Dass du wirklich nur noch in einer Richtung quasi 2,10 Meter hast und dann, und ich bin da hingefahren und denke, da steht 30 km/h, ich fahre sowas um 50 oder so, ne? Und komme drauf zu, meine Frau sagt noch, mit 20 so durch. Fährst du mal, und ich habe so eine Angst gehabt. Also auf der Autobahn in der Baustelle 2 Meter breite Fahrspur, kein Problem, ne? Aber da bin ich voll in die Eisen gegangen. Das ist unglaublich. Weil die Leitplanken so hoch sind. Also du du denkst echt, du haust links und rechts an. Das ist unglaublich. Das ist echt hart. Und das hinter der Brücke nochmal. Und jetzt kommt der Hammer, die wollten 2013, glaube ich, haben sie die Brücke gesperrt, als sie festgestellt haben, irgendwann mal, jetzt hält sie gar nichts mehr. Finde ich auch mal kurios. Sie gucken immer nach und irgendwann merken sie auf einmal, hier geht gar nichts mehr. In 4 Jahren ist die neue Brücke da. Jetzt mittlerweile 2018, wenn es gut läuft. Soll es fertig werden. Ja. Aber 2016 bauen sie schon mal eine Hilfsbrücke, anstatt gleich eine neue zu bauen. Ja, also, das habe ich auch nicht verstanden. Aber diese Engpässe, ist nicht so unangenehm. Und solange wir dieses Brückenproblem nicht in den Griff kriegen, wird das wahrscheinlich ein Problem, das Mega in Rheinseen zu machen. Wir müssen ja noch sexistisch jetzt als Schloss einbauen. Also ist eng ist gut. Ja. Wie wir ja dem YouTube-Film. Wie hieß der YouTube-Film? Den müssen wir noch wenigstens erwähnen. Ich bastel mir eine eigene Muschi. Sucht mal auf YouTube nach Ich bastel mir eine Muschi. Das ist wirklich absolut sehenswert. Und von da aus gibt es dann so eine Verlinkung auf die Traveler-Muschi oder so, wo so ein Meter großer Mensch eine Banane da rein. Also wo ernsthaft ist so ein Zwerg, also das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, der sieht einfach witzig aus. Und wenn der sich da jetzt hinstellt und eine Traveler-Muschi baut, ist das einfach eine Kombination, die geil ist. Der Typ, ich finde den super sympathisch, den würde ich echt gerne mal kennenlernen, der hat echt Humor. Also wie gesagt, sucht mal nach Ich bastel mir eine Muschi. Für lange Autofahrten zum Mega nach Rheinseelen. Es lohnt sich absolut, ja. Wir machen unser erstes Nackt-Mega. In Rheinseelen. Es sind nur erlaubt Frösche. Also wenn wir beide kommen, dann wird es ja Giga. So, lasst uns damit Schluss machen. Unser Gast hat wieder das letzte Wort. Wie ich sag schon mal auf Wiedersehen. Ja, frohe Weihnachten wünsche ich schon. Ja, genau. Ja, machen wir schon. Ja. Doch, du auch. Ja, ich schließe mich auch an. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns auf dem Mega-Nude in Rheinseelen. Hatten wir nicht gesagt, wie er heißt? Toilettenpapier grüßt noch seine Mutti. Genau. Ja. Ciao.